Wer ist denn schon für Zensur? Jeder ist doch nur für Liebe und das Gute, das Gerechte. Du hörst doch niemanden sagen, ich will nächstes Jahr 5 Kilo zunehmen. Außerdem habe ich mir vorgenommen, mehr Scripted Reality Shows zu schauen. Genauso ist es mit der Zensur. Jeder redet nur von dem Guten, dem Gerechten, von Liebe im Herz der Gesellschaft für die Schwachen, Armen und Kranken. Für die, die sich nicht wehren können, welche eine starke Hand brauchen, die ihm der Staat auch gerne leiht. Wie eine Gruppe Frösche im Topf sitzen wir nun da. Politische Strömungen à la Couleur, streitend. Es ist eine Pfanne, es ist ein Wok. Nein, ein Schmortopf. Und leise wirkt das Netz-DG im Hintergrund. Und damit herzlich willkommen, hallo, bei den Weltraumaffen. Sonntagabend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Ja, dann fängt es jetzt mal an, ne? House of Reach Speech Warriors Mainstream zu White Supremacists. Ja. Das ist ein relativ langer, detailreicher Artikel, der zu Teilen gar nicht mal so schlecht recherchiert ist. Also man kann dem Autor auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass er nicht weiß, wovon er redet. Allerdings ist halt der Grundton des ganzen Artikels, dass jemand wie Dave Rubin hilft, die Alt-Right bekannt zu machen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so ein Punkt, so ein Narrativpunkt der eher progressiven, der amerikanischen Linken, also der Liberals, wo ich aber sagen muss, zumindest ist hier mal ordentlich aufgedröselt, wie und warum man zu der Ansicht kommt, dass Dave Rubin halt die Alt-Right bekannt macht. Und an sich hat mir der Artikel gefallen, auch wenn ich inhaltlich nicht mit den Punkten übereinstimme, war das zumindest mal ein Artikel, der sich die Mühe gemacht hat, ein Stück weit Sachen zu recherchieren. Auch wenn die Schlussfolgerungen höchst merkwürdig sind. Aber um sozusagen den Gegennarrativ gut zu verstehen, wäre das so ein schöner Artikel, den ihr euch durchlesen könntet. Was ist das aber auch? Aber die Frage ist doch schon Quatsch am Anfang. Wann ist der wann ist die Rechtsaußenideologie in unseren öffentlichen Diskurs geraten? Die war doch immer da, gerade auch in Amerika. Wollen die mir erzählen, die wäre irgendwann mal zwischendrin nicht da gewesen, die Far-Right-Ideology. Ein großer Teil einer der beiden Regierungsparteien der Abwechselnden in Amerika hat Far-Right-Ideology. Ja. Die NRA und so ein Scheiß gibt es ja auch schon länger. Außerdem allow fringe beliefs to go unchallenged. Also, ich meine, das kannst du genauso gut sagen zu diesem ganzen Gender-Studies-Kram und so. Dass auch Fringe-Belief ist, der unchallenged bleibt. Ja, also. Ja, das ist auch ein bisschen seltsam. So dieses Free-Speech-Ding ist ja eher dazu da, dass du Sachen Mainstream machst, also überhaupt erstmal beredest. Das ist ja nicht dasselbe wie Mainstream machen, weißt du? Aber dann halt eben mit dem Ziel, um zu schauen, ob da wirklich die Werte in den Ideen standhalten können oder halt eben zerfallen in sich selbst. Ja, ja, aber Dave Rubin hat in einem Tweet Cultural Marxism geschrieben. Und das ist, wenn das aber nicht Hitler das kann ich nachvollziehen. Ist. Das kann ich ja nachvollziehen. Das hasse ich ja auch für die Pest. Das ist ja, als würde man sich hinstellen auf dem Jahrmarkt und den Leuten Schlangenöl verkaufen. Ja. Solche Leute kann ich auch nicht ernst nehmen. Also im Westen will nicht. Das ist doch derselbe Vorwurf, den auch Imp und Dorian kriegen, ne? Dass sie eben mit ihrer, ja, mit ihrem Free Speech Engagement die rechte Ideologie. Ja, aber guck mal, das ist eigentlich nur so ein kontemporäres Ding für unsere Zeit jetzt, weißt du, so, wir könnten genauso gut irgendwie in der Zukunft leben, wo dann nicht die Rechten irgendwie jetzt gerade außen sind, sondern die Linken ganz außen sind, so die Kommunisten und so, die Marxisten, ne, so, und da würde man auch als Free-Speech-Typ hingehen und sagen, guck mal, so, lass mal über deren Ideen mal diskutieren und drüber nachdenken, so, anstatt das zu zensieren, weißt du. Darauf geht der Artikel auch ein, er erwähnt, dass in Europa häufig Hate-Speech-Gesetze verwendet werden, um die Linke zu zensieren. Ja, das ist auch ein guter Teil des Artikels. Es ist ein sehr langer Artikel, aber trotzdem lesenswert. Ich habe ihn mir vor ein paar Tagen mal durchgelesen und was mir halt aufgefallen ist, ist halt, dass konkret auf den Unterschied zwischen Europa und Amerika eingegangen wird, wie es gerade auch erwähnt wurde. aber dass halt teilweise auch irgendwelche Vergleiche gezogen werden zwischen Dave Rubin und Anders Breivik beispielsweise, was halt schon ziemlich überzogen ist, meiner Meinung nach. Ja, das würde ich jetzt in den Artikel gelesen. Hatte Breivik auch eine YouTube-Show oder warum? Nee, der Anders Breivik hat sich ja auch gegen Kulturmarxismus und gegen Multikulturalismus. Ja gut, das ist ja so ein Totschlagargument. Wenn du Kulturmarxismus sagst und selbst wenn du es mit einem Augenzwinkern sagst, kommt der Breivik ja relativ schnell aus der Kiste. Und was ist, wenn du Kulturmarxismus im Wald schreist? Dann kommt er hinter so einem Baum raus, so hi. Ja. Genau, dafür musst du das dreimal von deinem Spiegel sagen, dann erscheint Breivik hinter dir mit einer Playstation in der Hand. Im Dunkeln, ja. Dann wirft Brianna Wu ein Stück Mondgestein auf dich vom Bild an. Dann erscheint der Breivik und sagt, lass uns über Männerrechte diskutieren. Komischerweise kam in dem Artikel selber Männerrechte nur ganz kurz vor, weil normalerweise wird ja auch öfters gegen Männerrechte gewettert in solchen Artikeln, aber diesmal hat man davon abgesehen. Also. Man hat es nur kurz erwähnt, ja, aber ansonsten hat man davon abgesehen, ja. Ja, ja, aber das, was Mammon gerade gesagt hat, das kann ich auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall richtig. Also dieses Ding, deswegen hat ja der Raik Anders auch diesen Holocaust-Leugnen-Kram da eingespielt von ihm, von Dorian. Und das ist halt schon die Taktik, dass man halt irgendwie probiert zu sagen, so, ja, die sind hier irgendwie hip. Und dann kommt der Martin Sellner und sagt, die finde ich gut. Wo ich ja dann auch wieder traurig bin, dass sie uns dann noch nicht mit reingezogen haben. Weil theoretisch hat er das über uns ja auch gesagt. Ja. Aber ich glaube, hier gibt es auch ein paar Stunden zu viel Content irgendwie, wo man von herleiten könnte, was unsere Ansichten sind. Mhm. Aber so prinzipiell ist das bei Imp und Dorian auf jeden Fall schon richtig, ja. Man fragt sich, was da dran ist, ne? Also wie viel davon, also wirklich stimmt, wie viel davon von dem rechten Gedankengut dadurch wirklich ankommt in der Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so viel, ehrlich. Ja, ich glaube auch nicht. Die Leute sind nicht so doof irgendwie. Nee. Ich denke eher, dass es so ein Stück weit wie ein Fieberthermometer ist. Wenn du funktionierende freie Rede hast, dann weißt du eher, was in der Gesellschaft vor sich geht. Also es ist eher so ein Marker, wie sich die Gesellschaft aktuell verhält, als dass es wirklich dafür spricht, dass es sich ausbreitet, in meinen Augen. Es gab auch in jeder Gesellschaft zu jeder Zeit Ideen, die außerhalb vom Mainstream waren und dann im Mainstream drin waren oder die drin waren, dann rausgegangen sind. Also es ist überhaupt kein Argument zu sagen, guck mal, das gerade im Mainstream ist nicht gut. Ja, es gibt doch genug andere Gründe, warum sich das ausbreitet, das ist ja das Problem, ne? Ja. Aber ja, gemeinsam gegen Trolle. Twitter will seine Nutzer besser schützen. Oh, Dankeschön, Twitter. Und ihnen im Kampf gegen Trollattacken beistehen. Deshalb kann man Blocklisten künftig teilen. Was bringt das? Also das ist ein älterer Artikel, wie man hier auch sieht. Der Artikel ist von 2015. Der ist mir aber heute mal wieder in die Timeline gespült worden. Weil es dann nämlich ein paar Leute gab, die sich darüber unterhalten haben, dass ja diese Blocklisten auch teilweise super toll wären. Zum Beispiel hier, wie in diesem Artikel hier beschrieben, dass man das ja unbedingt gebraucht hätte, um zum Beispiel was gegen dieses sogenannte Gamergate zu unternehmen. Oh. Es gab die Woche einen Tweet von Mario Sixtus, wo er ganz klar gesagt hat, er möchte, dass die Leute, die er blockt, merken, dass sie aus seinem Leben ausgeschlossen werden. Er macht das nicht mal nebenbei, er macht das, um den Leuten klarzumachen, dass sie sich da um was echt Wichtiges bringen. Marius. Ja, die Sippenhaft scheint wieder aktuell zu sein im Jahr 2018. Gerade der Mario Sixtus, dem bin ich auch gefolgt und habe halt irgendwann nur mal wegen irgendwas mal wieder auf sein Profil geklickt und habe gesehen, oh, ich bin auch geblockt. Ja, das heißt, ich stehe auch auf irgendwelchen Blocklisten drauf und wenn man sich mein Twitter-Profil anguckt, ich poste ein paar Bilder. Ich mache gar nichts Kontroverses, also Sippenhaft ist wieder eingeführt. Du folgst den falschen Leuten, diese ganzen Listen basieren genau. Ja darauf, wem folgt der und folgt der jemandem, der auf meiner Liste steht und wenn ja, dann weg damit. Genau, und wie gesagt, wenn ich halt irgendwann mal irgendwas wirklich Kontroverses rausgetweetet hätte, würde ich mich gar nicht beschweren, aber hier, guckt euch meinen Twitter-Account an, das ist wirklich harmlos, ja. Wirklich. Hey Leute, das Klima im Internet ist ein bisschen hart gerade. Hm, womit kann das wohl zusammenhängen? Er stellt sich eine Blockliste und teilt sie öffentlich. Hm, ich weiß nicht. Gamergate, dem bisher größten Sturm im Netz, der sich gegen weibliche Mitglieder und Kritikerinnen der Computerspieleindustrie richtete. Diese sahen sich täglich mit Frauenfeindlichkeit und Vergewaltigungsdrohungen konfrontiert. Man machte ihre Adressen und Telefonnummern öffentlich. Diese konzertierte Aktion erstreckte sich über mehrere Foren, vor allem Reddit. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Durch den Austausch der Blocklisten, die dafür mit einer Import- und Exportfunktion versehen wird, muss nun nicht mehr jeder Nutzer jeden Troll einzeln blockieren, sondern kann ganze Gruppen ausschließen. Ja, Mann. Ja, toll, ne? Unbezogene Menschenfeindlichkeit, ne? Ich höre dir trapsen. Diese Funktion verhindert, dass der Troll oder auch nur die notorische Nervensäge, die notorische Nervensäge ist ja auch mit dabei, also passt schon, das Profil anschauen oder interagieren kann. Das ist eigentlich nicht wahr. Du kannst dich ausloggen oder in den Inkognito-Tab wechseln, dann kannst du trotzdem auf das Profil von den Leuten gehen und alles anschauen, was du willst. Also, Treibjagden wie Gamergate werden dadurch nicht verhindert, nur ein wenig erschwert. Treibjagden. Ich weiß noch, wie wir damals alle mit den Hunden in den Wald sind und haben immer gerufen, komm raus, Randy Harper, komm raus. Raus! Ja, genau. Ihr sollt in den Wald gehen, ja, weil da die Treibjagd stattfinden wird. Wir treffen uns und gehen auf Gamergate, ja. Ja, jetzt. Ja, wenn man wirklich seinen Account schützen will, weißt du was, dann stell ihn auf geschützt. Ja, du hast ja auf Twitter die Möglichkeit, deinen Account auf geschützt zu stellen und nur bestimmten Leuten zu erlauben, dass sie deinen Content also, sehen. Das ist, aber dann kannst du ja nicht sagen, du bist aber einfach Kosmopolit, ne? Also du mit deinen Privilegien, weißt du, als weißer Mann kannst du es natürlich einfach sagen, aber sei mal hier Person of Color und dann ja, sieht das. Diese ganze Blockfunktion ist eigentlich total lächerlich. Dann müsste man ja eigentlich einfach nur Leuten die Entscheidung lassen zwischen, willst du, dass dir jeder alles schreiben kann, was er will und du dann alles drauf reagieren kannst, was du willst, oder möchtest du lieber irgendwie einen eigenen Kreis von Leuten haben und du erlaubst, Leute reinzuschauen, so wenn du es toll findest. Ne? So kannst du dann aber auch wieder ausstoßen. Also diese ganze Blockfunktion ist irgendwie seltsam. Würde ich mal so machen. Ja, es gibt die Möglichkeit ja auch schon. Man muss sich ja bei Twitter gar nicht anmelden. Das ist die beste Blockliste überhaupt. Ja, kann man kannst alles lesen. Sehen. Muss dich anmelden, muss mit niemandem schreiben. Keiner kann dir was. Ja, aber das Ding bei den Leuten ist natürlich, die wollen ja öffentlich posten. Die wollen ja auch die Aufmerksamkeit und das alles haben. Die wollen ihren Account ja nicht sperren. Und nur aber wie wir in unserem grandiosen Extra-Live-Stream vom Donnerstag gelernt haben, den ihr alle anschauen solltet, weil er sehr lustig ist, möchten die gerne ihre Kommentare so, wie sie sich das vorstellen. Also nicht, dass jemand den Kopf schüttelt oder. Ja, okay, aber dann sind sie ja eigentlich die Leute, die eine Sonderbehandlung brauchen und nicht die ganze Gesellschaft. So, was soll das? Du kannst doch nicht einer ganzen Gesellschaft einen Upload-Filter und Zensurgesetze einführen und sagen, hier, guck mal, das hilft jetzt, das ist gut. Doch, genau, du warst nicht da am Donnerstag, aber genau das, dafür haben die sich auf der Republika-Bühne gefeiert. Vor 2 Jahren waren wir hier und in den 2 Jahren haben wir so ein tolles Netzwerk-Durchsetzungsgesetz bekommen und alles Mögliche und super und so. Ja, das kommt aber doch auch aus der Politik, oder nicht? Also das sind doch auch ein bisschen irgendwie nützliche Idioten, oder nicht? Ich weiß nicht, ja, ich glaube genau, aber schon, dass die dafür halt Wegbereiter waren. Ausgewählt worden wären oder so. Ne? Dass die Wegbereiter sind dafür schon durch ewiges Genöle. Also diese Journalisten-Klicke da. Und ja, also das auf jeden Fall nochmal abschließend jetzt hierzu. Also falls sich nochmal jemand fragt, warum wir immer noch mit diesem Gamergate-Kram reden. Ne? Also das hat man halt damals schon ziemlich stark gemerkt, dass es halt immer so hieß von wegen, ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Und bevor es die russischen Trolle waren, war es halt eben Gamergate. Und ja, also das ist halt so das Ding, ne? Ja, wo Beschwerden kommen von Leuten, die bei irgendwelchen Stiftungen arbeiten oder so, ne? Also in Wirklichkeit vielleicht auch motiviert sind halt in der Beziehung. Ja, die Leute, die bei den Stiftungen arbeiten und ihre gut vernetzten Freunde in den Medien. Also sind die alle privat interessiert, dass das Internet gesperrt wird, so, sondern die machen das irgendwie als Job und dann für den Staat oder so. Und das ist jetzt mal ein aktueller Artikel von 2018, ja, sehr gut eingeordnet, Chris. Reconquista Internet, Angriff der Liebestrolle. Die Aktion Reconquista Internet will den Hass im Internet entmachten. Ja. Das ist nicht toll. Nee, ist nicht toll. Dann ist nicht toll. Ist der Hass dann auch weg, weißt du? Nee, nein, weil, nein, so, wenn wir sagen, Hass ist keine Meinung, dann müssen wir auch sagen, so, Liebe ist keine Meinung. So, weißt du, so, also, du kannst halt nicht irgendwie hingehen und Sachen ausschließen und hinzufügen und dann sagen, du bist doch für gleiches Maß für alle, weißt du? Man kann die Wahrheit schon so ein bisschen stutzen, damit die nicht so weh tut. Weitere Informationen könnten den Bürger schließlich beunruhigen. Genau. Aktuell bieten über 50.000 Teilnehmer, die sich auf Böhmermanns Chat-Server der Reconquista Internet organisieren, dem Hass-Trolling und Populismus im Netz Paroli. Sie kapern Hashtags, beeinflussen Umfragen und reagieren moderierend und beschwichtigend auf beleidigende Posts und Kommentare. Sie kapern Hashtag und beeinflussen Umfragen. Ist nicht das, was immer immer als böse dargestellt wird, wenn das jemand anders macht? Ja. So, wir sind ja auf den Kanal gekommen und haben rumgepöbelt. Ich erinnere mich noch dran, dass gejammert wurde, dass irgendein Video von den Grünen mehr Downvotes als Upvotes hatte, nachdem jemand irgendwie dazu aufgerufen hat, das down zu voten. Ich weiß noch, wie schlimm das alles war, aber wenn man es für die Liebe macht, ist es was anderes. Immer freundlich, verständnisvoll, vernünftig und zugeneigt, wie es im Reconquista-Internet-Kodex heißt, der mit dem ersten Artikel des Grundgesetzes beginnt. Ihr scheiß Poser. Das ist so ätzend, ey. Willkommen auf meinem christlichen Minecraft-Server. Bitte nicht fluchen. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Cheatcodes finden sie da und da. Hey, Reconquista Internet lese ich. Wie funktionieren Phishing-Links? Hey, wenn du auf den Server willst, poste mal ein Bild von deinem Gesicht. Das wird aufbewahrt und vielleicht weiterverwendet, wenn nötig. Haha. Ist ja toll. Ist ja wirklich echt toll. Und dass da auch wirklich tausende von Leuten sich da unironisch anmelden und dann meinen, irgendwas bewegen zu können. Das ist. Genau, im Internet irgendwas zu machen und zu glauben, dass man irgendwas bewegt, ist sowieso voll cringy. Vor allem bei 50.000 Teilnehmern schon sich auf die Schulter klopfen. Gerade wenn man das Fernsehen als Plattform auch noch dahinter hat. Also. Ja, das ist 50.000. Haben sie ja geschrieben, dass es um Macht geht. Die wollten die entmachten. Jetzt frage ich doch mal, was haben die denn für eine Macht, die Hater? Was ist das denn für eine Macht, die die haben sollen? Das ist doch lächerlich. Aha. Ja, genau, nur macht, wenn es einen zweiten gibt, der sich Macht an sich dann ausführen lässt oder so oder ausüben lässt. Man, das sind dann die Gute. Das Öffentlich-Rechtliche ist unbesiegt, okay? Das bleibt doch so. Ja. Im Zusammenhang mit der letzten Präsidentschaftswahl in den USA behaupteten die Trolle gar von sich, Trump in sein Amt geshitpostet zu haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Erfindung von der Presse kommt jetzt auf einmal von den Trollen. Ja, ja. Genauso wie das mit den Fake News. Das kommt ja auch von Trump. Der hat sich das ja ausgedacht mit den Fake News. Es war der erste Typ, der Sachen erfunden hat und gelogen hat, obwohl Hillary Clinton im selben Zeitraum auch mitgemacht hat und einfach mal noch viel schlimmere Sachen gelogen hat. Aber lass mal nicht darüber reden. Ja, das Trump-Ding ist auch so der Tiefpunkt von diesem eigentlich sehr guten Text hier von dem Jochen Bittner, der wahrscheinlich auch bald beim Springer Verlag anfangen darf, wenn er so weitermacht. Der ist schon gut kritisiert worden. Der ist schon gut kritisiert worden für den Artikel, habe ich gesehen. Ich habe die ganze Kritikwelle kritisiert worden. Also er ist gestromert worden quasi. Seine Motivationen wurden in Frage gestellt. Aber ja. Gut. Aber es ist halt gut, auch so einen Artikel mal so ein bisschen aus einer etwas neutraleren Perspektive zu sehen, weil wenn man sich den Artikel vorher anschaut, da stehen halt so Sachen drin wie, oh ja, vielleicht ist das jetzt der Start einer großen gesellschaftlichen Bewegung. Wikipedia hat auch erst mit 200 Leuten angefangen. Und auf so einem Niveau wird da total über die ganze Kontroverse hinweg diskutiert, obwohl das ja eigentlich ein absolutes undemokratisches, unfreiheitliches, unliberales Unding ist, was da passiert. Ja, also ich finde es auch interessant, dass die Zeit halt beides veröffentlicht. Also es zeigt, dass sie wenigstens noch so hier und da mal einen Treffer landen, was hier journalistische Ethik angeht. Dass sie halt so oder die machen das so wie die Welt und machen jetzt A-B-Testing. Heißt, ein Artikel für die eine Filter und ein Artikel für die andere Filter, so erreicht man dann alle. Ich meine, es gibt ja zu dieser ganzen Aktion mit Liebe und so, dass dann gepusht wurde, auch ganz toll Gegen-Slogans, die dann von Trollen und halt einfach Leuten, die sich damit Spaß erlauben, auf Poll zum Beispiel gemeint haben, it's okay to be white, weißt du? Oder my borders, my choice, ja. So, man kann jeden Slogan zu egal welcher politischen Position entweder als Hass gegenüber Andersdenkenden darstellen und damit dann Votes einholen oder eben als Liebe zum eigenen, ja. So, was ist mit Heimatliebe? So, ist doch was Positives, ist doch was Tolles, ist doch was Liebendes, ist doch nichts Hassendes. Warum wird da negativ drauf geschaut? Seine erschreckende erfolgreiche Login-Aktion, die schnell mehr als 50.000 Mitglieder gewann, führt gerade der jüngeren Generation, die weder die vorletzte noch die letzte deutsche Diktatur erlebt haben, vor Augen, wie einfach und schnell totalitäre Trends cool werden können. Ja. Ja, wie bei der Welle. Wie bei der Welle, ne? Ja. Da fängt das ja auch an mit einfach einer Idee und lass mal irgendwie aufeinander aufpassen, lass mal eine Gemeinschaft bilden und dann lass mal ein Handzeichen haben und dann lass mal das Experiment abbrechen. Oh nein, wartet mal, ihr könnt nicht weitermachen. Oh nein, nicht Verbrechen begehen, bitte. Ah, Kontrolle verloren, was ist da los? Ja, das ist hier dieses Ding, wo ich halt glaube, dass das eher die Clinton gemacht hat. Andersdenken, nicht differenzieren, sondern vermengen. Ich sage nur deplorables. Ja, ja, ja. Ja, aber wie ist denn das hier gemeint? Weil das deine Interpretation, die teile ich da auch, aber anderes Denkende zu vermengen, also anders Denkende im Sinne von Antagonisten, also quasi Kontrahenten, alle zu verdammen, oder wie ist das hier gemeint? Ich ja, denke ich mal, gelesen. Ja. Ja, ich glaube, damit ist gemeint, die Impedorian mit Reconquista Germanica in einen Topf zu schmeißen, zum Beispiel. Ja, also quasi sippenhaft. Jetzt. Ja. Ja, auch, ja, klar. Das bezieht sich ja jetzt hier halt auf Trump, deswegen, also. Ja. Ja, und das sehe ich halt auch nicht. Also, der motzt zwar irgendwelche Leute an, auch über Twitter, aber der motzt halt irgendwelche Leute an und nicht so sehr. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass Trump hier uns geschrieben hätte, so alle Mexikaner sind scheiße oder so. Er hat zwar irgendwie gesagt, dass sie irgendwie Kriminalität bringen und so, aber ja. Also er ruft zumindest nicht darauf auf, dafür auf, irgendwelche anonymen Leute im Internet zu doxen. Ja, oder er sagt nicht, hier, diese Person, hier, greift die mal an oder so. Solche Sachen macht er nicht. Er kapert nicht die öffentlich-rechtlichen Medien in Amerika, das Mainstream-Media, und macht einen Discord-Server auf und dann profiliert er sich als, haha, ist doch für Liebe. Ja gut, eine Einschränkung muss ich schon machen. Er mischt sich halt in den administrativen Diskurs so ein bisschen ein, indem er halt beispielsweise sagt, okay, die Person, die das und das Amt innehat, die sollte zurücktreten. Das ist eine Attacke auf eine Person, ja, aber es geht halt immer noch um Amtsträger und nicht irgendwelche Privatpersonen. Ja, ja, also dass der Trump einen von den 100.000 Leuten, die unter jedem Trump-Tweet direkt eine Antwort schreiben müssen, dass er einen von denen mal persönlich angegangen hätte, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber ich lasse mich gerne korrigieren. Ja. Ja, und was hier auch noch ganz interessant ist zu dieser ganzen Sache, ist, dass er auch versucht hat, den Böhmermann zu erreichen, der aber nicht zur Verfügung stand für irgendeinen Kommentar dazu. Und Böhmermann sich danach darüber aufgeregt hat, dass er ihn nicht gefragt hat, so nach dem Motto, und dann irgendwie in so einem ganz bescheuerten Tweet irgendwie geschrieben hat, dass der Bittner doch bitte Kollega und Farid Beng nach Auschwitz begleiten soll oder so, um da irgendwie drüber zu berichten. Irgend so eine Spitze, die ganz bescheuert war. Also, ja, auch eine Meisterleistung von Böhmermann. Meinst du, der schreibt seine Witze selber? Ich glaube schon, ja. Also, na gut, die schlechten halt. Die guten sind von Ami-Talkshow-Leuten geklaut. Okay. Hat er sich nicht jetzt auch irgendwie ein Emoji gemacht von dem Colbert oder so? Ja, das hat er sich nicht gemacht, das gibt es. Das heißt auch Colbert-Emoji, weil das halt eben diese hochgezogene Augenbraue hat, die der Colbert früher so, als er noch diese Rolle gespielt hat, populär gemacht hat. Und ja, ich meine in dem Sinne, dass er das halt in seinem Profil halt angefügt hat. Er hat ja immer so ein Emoji drin. Genau, das hat er sich jetzt in seinem Profil da angefügt, ja. Ich finde das relativ ehrlich sogar. Ja, ich auch. Mal eine Sache, die ich nicht kritisieren kann. Aber ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, dass es ehrlich sein soll. Ich glaube, das ist eher unfreiwillig, aber weiß ich nicht. Vielleicht war das so eine Art Hilferuf an alle, die verstehen, was hier abgeht. Hilfe! Hilfe, ich bin gefangen im Körper eines amerikanischen. Genau, seit 200 Tagen gefangen der Kulturmarxismus-Truppe. Ja, und das hier ist auch zu dem Thema aus der FAZ. Den habe ich hinzugefügt, den Artikel, weil er ganz interessanten Hintergrund gibt, nämlich, dass man angefragt hat, warum das ZDF sowas macht mit den Listen und so. Und das ZDF dann einen Moment überlegt hat und sich dann rausgeredet hat auf die beste von allen Arten. Es stimme ja schon irgendwie, dass das halt mit Neo Magazin Royal zusammenhänge. Aber die Veröffentlichung der Listen, die sei über Böhmermanns privaten Twitter-Account gegangen. Und deswegen könnte das ZDF da leider gar überhaupt nichts machen. Also überhaupt kann ich ja gut verstehen, der arbeitet ja auch wahrscheinlich für eine Produktionsfirma, da hat das ZDF sowieso nichts mit zu tun. Die Liste wurde von dem Luca Hammer angefertigt für die Produktionsfirma, also die an ZDF verkauft. Interessant auch, ne? Dass der Hammer praktisch er ist doch Wissenschaftler, dachte ich. Warum zerstört er dann die Ökosysteme sozusagen, die er da vorfindet, mutwillig? Ist er doch eher ein Aktivist? Soweit ich das verstanden habe, ist das ja auch wieder so eine Trennung, die halt eben Plausible Deniability erlaubt. Also er sagt halt eben, dass er bestätigt halt, dass er die Liste erstellt hat, aber er hat sie ja nicht verteilt, so nach dem Motto, jetzt mach da mal eine Blockliste draus oder so. Und das kannst du dann ist es halt wieder so nach dem Motto, ja, ich habe ja nur gemacht, was ich immer mache. Ich habe meine komische, wer hängt mit wem zusammen, Sache irgendwie aufgestellt. Und das ist ja an sich. Es gibt da diese Doku über Adolf Eichmann, über seinen Prozess in Israel. Da fallen ziemlich oft die Worte so, ich habe doch nur gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe doch nur gemacht, was man mir gesagt hat. Und ich wusste auch gar nicht, welche Konsequenzen das alles hat. Ja, gut, also auf Genozid würde ich jetzt noch nicht so ganz gehen, aber ja. Nee, aber es ist doch immer dasselbe. Es sind dieselben Mechanismen, die da wirken. Natürlich ist das so übertrieben, aber es erinnert mich nun mal daran, an dieses schon voreilend irgendwie darauf hinweisen, dass formal ihm ja gar nichts irgendwie. Vor allem ist das ja auch eigentlich nur ein direktes Anzeichen von Kapitulation gegenüber dem Internet. So, wenn du so eine starke Bewegung hast und die so feste Werte vertritt wie Liebe, ja, aber dann eine Blockliste einführst und sagst, hier, guck mal, du brauchst dich nicht irgendwie mit Leuten beschäftigen, mit denen du dich nicht beschäftigen kannst. Du bist so stark, du brauchst es nicht. Du bist so ein, du bist so ein expanded large brain, brainlet. Du brauchst es nicht machen. So alles. Und das ist kindisch. Ja. Und dann findet sich ja in der ganzen Bewegung keiner, der den Arsch in der Hose hat, zu sagen, ja, mein Ding war das. Ich wollte, dass das eine Wirkung hat, und zwar die und die und die. Ja, das finde ich vor allen Dingen auch krass, ne? Das ist ja heißt nach dem Motto, ich enthalte mich an der Bewertung, das ist Herrn Böhmermanns Privatsache. Also auf der anderen Seite, ja, gibt es doch ständig dieses Ding von wegen hier Uwe Tellkamp, was hast du denn da gesagt? Müssen wir sofort seinen Verlag anschreiben und ihm sagen, full. Ja, Hermann würde mir da einfallen. Ja, aber ja, gut, die. Also, ja, Leute, die in ihr Privatleben Scheiße bauen. Oder. Und dafür die Quittung kriegen. Oder halt eben irgendwelche. Ja, oder von wegen, hier müssen Arbeitgeber finden, müssen da einen Arbeitgeber finden, was der Teufel nicht, wie was dann bei den Leuten irgendwie zu Leibe, kein Geld für rechts, bla, bla, bla, bla, bla. Ja. Und da allein, um bei Böhmermann allein zu bleiben, mit Neo Magazin Royal, das vor ein paar Jahren vorgetragene Schmähgedicht zu Erdogan, das war ja auch ein ganz großes Ding so hier und wie kann man nur und es ist voll schlimm, warum wird da jetzt hier Majestätsbeleidigung verwendet, oh mein Gott, oh, und es ist so, wie kann man nur. Ist ja auch eigentlich interessant, dass er dann, er sagt ja selber in einem von seinen Tweets, der Böhmermann, ich habe aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung gegründet. Ja. Oder könnte es sein, dass ich aus Versehen eine Bürgerrechtsbewegung... Also erstmal ist Bürgerrechtsbewegung was ganz anderes, ja. Da bist du meilenweit von entfernt. Mhm. Aus Versehen macht man sowas nicht. Das ist auch wieder schon so ein Wegrollen vor dem Schlag. Ja. Wenn man das aus Versehen macht, dann wird das Ding einfach eine schlechtere Qualität haben. Man müsste halt schon wirklich ganz klare Werte vertreten und diese dann auch irgendwie so leichter verbreiten können in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich da schon selbst mit berufen fühlt, ja, so wie es bei Gamergate war. Ja, da kamen ja verschiedene Leute dazu aus verschiedenen Kreisen, aber man hat schon sich irgendwie gegen Zensur ausgesprochen, so gemeinsam. Ich meine, beim Reconquista Internet Discord Server erhält man Statusränge dafür, dass man irgendwelche Leute, die rechts sind oder sein sollen, in Gespräche verwickelt. Dafür erhält man Ränge. Also, ja. Also ich habe bei den Leaks habe ich auch mehrmals gesehen, dass es da halt quasi Personalchecks gibt. Man muss quasi sein eigenes Bild mit einem Blatt Papier posten. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat das ist. Ich bin ja, das halt von solchen Sachen fern. Das ist auf jeden Fall der Fall, ja. Ja, aber ich meine, das ist, es ist so unglaublich. Gerade dieser Punkt sollte ein bisschen mehr diskutiert werden. Ja, da werden im Endeffekt irgendwelche Leute dazu, da wird eine Datenbank von Leuten aufgebaut, die halt ihre privaten Bilder den Leuten geben, die jetzt halt denken, ja, wir machen das aufgrund von Zivilcourage, was auch immer. Das ist doch alles nur Satire. Ja, ja, und ich meine, solange das alles noch im Trollspace passiert und im Internet und keine großen Konsequenzen hat, ist das ja schön und gut, aber wenn irgendwann die Klagen kommen, weil das hat ja mittlerweile ein Niveau erreicht, ja, mit 50.000 Teilnehmern, das kann man ja gar nicht mehr, ja, es hat halt ein Niveau erreicht, wo halt bald Klagen kommen werden und ob die ganzen Leute dann noch so glücklich sind, dass sie da ihre Fotos hochgeladen haben, mal gucken. Ich wünsche ja niemandem was Böses, aber wie man sowas überhaupt machen kann, ich verstehe es ja, überhaupt wobei nicht. Wobei erwartest du jetzt, dass die Strafen erhalten, weil sie auf den Discord-Server sind? Nö, Strafen nicht, aber andere Konsequenzen. Ich erwarte, dass es irgendwann einen Leak geben wird mit der gesamten Datenbank, mit allen Fotos. Ja, das sowieso. Und ich erinnere auch an das Zitat von Mark Zuckerberg. Die haben ja alle ihre Daten gegeben. Ich weiß gar nicht, warum, die Idioten. Mhm. Und ich meine, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass so ein Ding unterwandert wird in irgendeiner Form. Das ist ein viel zu gutes Ziel für die Leute, die sowas machen. Ja. Und deswegen bin ich auch sicher, dass wir das Leak bekommen werden. Vor allem ist es auch von der Organisation fundamental fehlerhaft, weil dezentral wäre es halt besser. So, aber das ist alles zentralisiert auf diesem Discord-Server bei irgendwelchen Leuten auf dem Computer. So, und das läuft einfach dann irgendwann über. Aber Discord ist doch auch die Plattform der Rechten, habe ich in der PM gelesen. Hey, warum sind die denn da jetzt? Nee. Naja. Wenn sie die Methoden übernehmen, dann können sie auch die Technik übernehmen. Auch wieder wahr. Wir blocken uns die Welt wie sie uns gefällt. Ich meine, was machen die dann aber auch für eine Art und Weise hoffähig? Ja, anderen Leuten vorwerfen, sie würden irgendwie rechtes Gedankengut hoffähig machen, ist eine Sache, aber selber dann in dieser Art und Weise hoffähig zu machen und selber dann oder gesellschaftsfähig eben zu machen. Dass man jetzt solche Dinge durchzieht. Das sehen die halt nicht, weil die es ja bei Satire. Das ist doch die Satire, dass sie das nicht sehen. Das ist doch die eigentliche Satire. Aber das ist halt bei denen wie bei allen anderen Sachen auch. Die denken ja dann wieder irgendwie, dass das nur für die bösen Menschen alles gilt. So, und für sie halt ein anderes Gesetz irgendwie gilt. Ich glaube das nicht, dass der Böhmermann so denkt. Ich glaube das nicht, dass er das nicht rafft. Doch, ich denke schon. Wenn ich da sitzen würde und mein komisches Gedicht schreibe und plötzlich sich irgendwie die ganze deutsche Öffentlichkeit in Bewegung setzt, damit ich nicht verknastet werde, dann würde ich, glaube ich, schon der Meinung sein, dass ich über dem Gesetz stehe oder so. Das ist natürlich, oder ja. Ich glaube, dem ist das alles egal, solange sein Name in großen Lettern vorne am Gebäude steht. Ja, und er dann sagen kann, nee, das ist nur mein Name. Nichts hat mit nichts zu tun. Ja. Ja, die Idee wirkt sympathisch. Wir tun uns alle zusammen und flauschen die rechten Hater aus dem Internet. Ja, cool. Dann bleiben nur die linken Hater da. Und was machen wir dann mit denen? Wer flauscht die weg? Wer flauscht dich? Das ist so Watchmen-Philosophie, ja. Also, who watches the Watchmen, ja? Wer flauscht die Flauscher? Wer flauscht die Flauscher, ja? Das wäre eigentlich ein guter Streamtitel. Who flauscht the Flauschman? Und damit es nicht ganz so schwer ist, blockieren wir die schlimmsten rechten Trolle schon mal auf Twitter. Und da fängt halt das Problem an. Was ich eigentlich hier mit dem Einreichen zeigen wollte, ist eigentlich die Quelle. Das ist nämlich Bento. Bento lässt du auch Leute einfach schreiben, oder nicht? Kannst du auch deinen eigenen Artikel einreichen oder sowas, ne? Aber normalerweise sind die doch immer auf Linie. Und hier ist ein Artikel, der äußert sich kritisch zu der Liebes- und Flauschaktion. Ja, aber ich finde es ja gut. Der Tim Fischer, ne? Ich meine, auch ein blindes Huhn findet man einen Korn. Und wenn die sich jetzt so ein bisschen journalistisch ein bisschen satisfaktionsfähiger geben, fände ich das auch gut. Schön ausgedrückt auf jeden Fall. Ja, und die Nicola Bär, apropos gut finden, die hat mich auch sehr glücklich gemacht in der letzten Woche. Es gab ja dieses unsägliche Ding, dass die Bundestagsfraktion das beworben hat. Das hatten wir, glaube ich, auch letzten Sonntag versprochen. Und die Nicola Bär hat sich hier noch ein paar Mal dazu geäußert, zu der ganzen Blog-Aktionsgeschichte. Zum Beispiel halt mit diesem Screenshot hier und dem dem Hinweis darauf, dass da sich Leute drüber aufregen, dass halt seriöse Quellen, wie das da auch drin steht, in den falschen Kreisen beliebt sind. Mit anderen Worten, du hast einen Artikel, der Artikel ist aus einer seriösen Quelle, aber es steht halt was drin, was Pui-Pui ist für politische Korrektheit oder so. Und deswegen muss man da jetzt irgendwie in die Artikel-Kommentarspalten gehen und da irgendwelchen Kram reinschreiben. Ja. Und das. Aber die Bösen, könnt ihr mir noch ein bisschen Kontext geben hierzu? Weil das ist ja ein Discord-Screenshot. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Nicola Bär Discord aktiv nutzt. Nee, das hat ihr jemand geschickt, wie hier steht. Okay. Also die ist nicht auf dem Server, ne? Ja, und hier hat sich halt also, nämlich jemand drüber aufgeregt, dass man ja, sich da nicht, oder war das hier drunter? Ja, genau. Wo war denn das? Man ach, nimmt ja, halt jetzt genau, den Infokrieg, Meinung, ja. Also den die Rechten ausgerufen haben. Das hätte ich, glaube ich, auch nochmal im nächsten Ding hier. Größer. Ja, beantworten Sie doch mal Tweets von AfD-Politikern, meint hier jemand. Und das ist jetzt hier von ihrem Team geschrieben, auf jeden Fall, dass man sie in die Nähe der AfD rücken will, um sie auf die nächste schwarze Liste setzen zu können. Ja, aber auch die Borniertheit, die aus der Frage kommt. Sie arbeiten sich an den Gegnern der AfD ab. Warum? Ja. So als würde das Leute über Kritik hinausheben, dass sie irgendwie Fuck AfD auf dem T-Shirt stehen haben. Eben heutzutage eher nicht, weil das sind die Leute, an denen der Diskurs scheitert. Echt. Aber sie sagt ja auch einen guten Punkt, und zwar, wenn du halt alle Leute geblockt hast, die irgendwie extrem sind, aber immer noch irgendwie auf Krawall gebürstet bist, dann ja, dann lässt du dich halt auch an Personen wie ihr ab. Ja, weil man kann ja viel Kritik an ihr üben, wegen Konservativismus, wegen Familienbild, wegen Kirche, was auch immer. Ja, aber der Vergleich mit der AfD, der hinkt schon extrem. Ja. Die haben halt alle geblockt, die finden keine Ziele mehr, die sie bearbeiten können. Das finde ich ein interessanter Ansatz, ja. Die Frage ist auch, tust du die Gegenseite tatsächlich ausschließen aus dem Discord-Kurs oder bildest du nur eine eigene, stärkere Bubble? Weil der Rest von Twitter tut dir immer noch mit der rechten Bubble, die Reconquista Internet identifiziert hat, interagieren. Aber du hast jetzt halt eine andere Bubble, die sozusagen einen Teil blockt. Also eigentlich tust du dich ja nur einschließen. Also. Ja, du siehst nur die Reaktionen von irgendwelchen Leuten, die sich über irgendwelche Leute empören, weil die Leute, über die sich empört werden, die sind ja geblockt, darum siehst du die nicht. Ja, es hat schon was von dem Zaun, den man sich baut und dann, wenn man drinsteht, das als außen definiert oder so, ne? Ja, das Ding ist halt, das ist für eine Gruppe nie gut. Es kommt gar nicht drauf an, woran sie arbeiten oder wofür sie stehen, aber sobald du halt Gegenstimmen oder konträre Stimmen halt versuchst auszuschalten, systematisch ausschaltest, dann hast du eigentlich eine Gruppendynamik am Laufen, die ziemlich ekelhaft ist. Also ja, sobald du aufhörst, die Welt um dich herum so durch neue Einflüsse auf dich wirken zu lassen und dich dann weiterentwickeln, wenn du mal merkst, okay, ich habe einen Schuss gehört, ich sollte mal was machen, ja, dann landest du halt in einer Isolation und du hast es nur dir selbst zu verdanken, dass die anderen dich überholen. Dann bist du halt der alte Mann, der da so auf der Veranda sitzt und die Kinder auf dem Rasen beschimpft, so hier, nicht so laut, ja. Seid einfach kindisch. Man wird dann alt im Kopf, bevor man vom Alter her alt ist. So. Ja. Ja, und dieser Herr Piak hier, der ist mir auch schon länger bekannt. Das ist auch so jemand, der sich immer darüber aufregt, dass irgendwie die FDP angeblich zu rechts wäre und nicht versteht, dass die armen Flüchtlinge doch nur gut sind und so weiter und so fort. Und er schreibt jetzt hier, die Rechten schaffen eine Fata Morgana, mit der sie die Debatte dominieren. Dabei sind sie eine radikale Minderheit. Böhmermann macht das sichtbar. Und solange sie gegen kein Gesetz verstoßen, mit Liebe statt Hass treuen, ist die Initiative hilfreich. Und ja, Frau Bär belehrt ihn halt, dass das ein bisschen was vom Ministerium für Liebe aus 1984 hat. Und dann schreibt er hier, sie wollen Kritik am Recht zum Tabu erklären. Und ja, also ist er halt drauf. Und sie sagt, so ein Unsinn, Herr Piak, und sie wissen das. Fand ich auch sehr gut, auf jeden Fall. Ja, und. Also ich hatte den Eindruck, mir welche auf dem Kanal zu haben und die waren überhaupt nicht nett. Also die haben auch nur rumgestänkert. Nichts besser irgendwie. Das ist halt aus der Sicht von einem Zentristen, so wie ich es bin, ist das wie, als hättest du so zwei Kinder und die haben beide Autismus und du musst auf beide aufpassen, so links und rechts, ne? So, und wenn denen was nicht passt, dann werden sie zu den größten Stalins und Hitlers, ja. Aber, ey, das ist doch echt unmöglich, ey. Sie auf ihr Zimmer zu schicken und zu sagen, nö, ihr könnt jetzt nicht mehr miteinander interagieren, ihr habt jetzt alle eure Lager, geht weg, so, es ist nicht hilfreich, aber sie auch zusammen in einem Raum zu stecken, die schneiden sich gegenseitig die Gurgel. Ups, dein Browser ist Ihr veraltet. Browser ist veraltet. Ja, das liegt Warum am ein Mann Archiv. wegen, ja, Das liegt warum einfach ein nur Mann am wegen Archiv. Christian, Entschuldigung, warum ein Mann wegen Christian Lindner die FDP verlässt? Genau, und der Aha. Mann, das ist der Herr Piak, den wir gerade kennengelernt haben. Der hat nämlich jetzt hier die Drama Queen abgezogen und hat jetzt gestern erklärt, er würde aus der FDP austreten, weil der Christian Lindner so ein furchtbar rechter Nazi ist. Nee, ist ja nicht so ein Verlust dann, Nee, nicht wirklich. Die Schadenfreude war auch sehr groß. Aber was auf jeden Fall auffällt an dieser Nummer ist, also Okay. das ist hier von T-Online, glaube ich, gewesen. Ja, ich denke schon, genau. Und das ist aber nicht der einzige Artikel. Es gab gleich mehrere Artikel, die alle darauf hingewiesen haben, dass der Herr Piak da jetzt ausgetreten ist. Aber der Mann scheint schon ein paar Leute irgendwie aus dem Journalismus in Deutschland zu kennen. Wahrscheinlich auch wegen seiner progressiven, ich lasse mich nicht beirren, Haltung. Und ja, die wird er wahrscheinlich alle angetwittert haben oder sie sind sowieso in seiner Bubble irgendwie drin und haben es direkt mitgekriegt, wie er rumgeflennt hat. Und deswegen haben wir jetzt natürlich ja auch gleich irgendwie fünf verschiedene Artikel dazu draußen, weil ansonsten irgendwie, wenn da irgendwie ein Konservativer oder so zur FDP austritt, weil es zu viel progressiven Kram gibt, dann glaubt mal nicht, dass das irgendwie in fünf Zeitungen dann direkt abgedruckt wird oder so. Ich finde halt die Begründung auch toll vom Piak hier. Also der Lindner hat gesagt, Bürger müssen sicher sein, dass der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist. Und er leitet daraus ab, Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert, Ja. dunkelhäutige Menschen zu Ja, drangsalieren. so ist der Piak. Das ist original Chris Piak-Denken. Also Geil, das ne? Interview vom Lindner im Deutschlandfunk habe ich jetzt nicht gehört. Aber ich meine, man kennt ja den Christian Lindner, der triggert manchmal ein paar Leute, der nutzt auch Ja. manchmal etwas Rhetorik, die out there ist. Okay. Aber das Zitat wird auf jeden Fall, ohne dass ich jetzt den Hintergrund weiß, wird Ja, aus dem das Kontext brauchst du gerissen jetzt nicht sein. drüber, kann ich dir genau sagen. Das war nicht aus irgendeinem Interview, dieses Zitat, sondern das Zitat war von seiner Rede, die er gestern gehalten hat. Und ich war da ja auch anwesend, habe mir das angehört. Und das ist jetzt hier leider nicht die Quelle gewesen, wo das auch mit drin stand, aber so sinngemäß war es halt eben so, dass er gemeint hat, also er hat halt vom Zusammenhalten der Gesellschaft geredet und er meinte halt eben, dass eine der Sachen, die auch wichtig ist, halt eben ist, dass sich die Leute nicht fragen müssen, ob beim Bäcker der Ausländer, der oder Ausländer, das glaube ich nicht mal gesagt, aber auf jeden Fall derjenige, der da steht und nicht gut Deutsch spricht, dass der halt auch ein Recht hat, sich in Deutschland aufzuhalten und die Leute nicht fragen müssen, ja, ob der halt illegal da ist. Also es war halt Ja, eingebettet in eine also es ist größere. sogar genau das Gegenteil von dem, wie es hier behauptet wird. Wie meinst du das? Das ist ja ganz was Neues, Small Also wenn Price, dass ich... die den Leuten die Worte im Mund rumdrehen, um einen Punkt machen zu können. Das ist ja ganz was Neues. Ich meine, vielleicht habe ich es jetzt falsch verstanden. Wie gesagt, ich kenne den Hintergrund auch nicht. Bürger müssen sicher sein, dass der Ausländer beim Bäcker kein Illegaler ist, ist wohl das Zitat, wo sich das halt dran aufgeregt hat und der schreibt dir ja auch, das kommt aus dem Deutschlandfunk und du sagst jetzt, das war halt eigentlich ganz andersrum gemeint in der Rede. Oder habe ich das Naja, falsch also verstanden? man kann das halt schon irgendwie so paraphrasieren, aber es war halt eingebettet in ein größeres Ding, wo es halt um Deutschland ging und sozusagen den Zusammenhalt und dass die Menschen halt Vertrauen auch in den Staat haben und so. Und darin eingebettet war das halt eben. Dass die Ja. Leute, wenn sie zum Beispiel halt beim Bäcker stehen und da ist einer, der nur gebrochen Deutsch spricht, dass die Leute davon ausgehen können, dass das halt jemand ist, der auch zu Recht sich in Deutschland halt aufhält. Ja. Und ich finde auch die Aussage. Das genaue Beispiel, was er da irgendwie gebracht hatte, war auch irgendwie, dass es ein hochqualifizierter Computer, keine Ahnung, was Typ irgendwie ist, der sich zu Recht in Deutschland aufhält und niemand, der irgendwie illegal da ist. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine vermessene Forderung. Im Endeffekt wäre dem Recht in Deutschland ja Genüge getan, wenn wir hier wirklich bei jedem Ausländer sicher sein könnten, dass er sich nicht illegal hier aufhält. Ja. Ich meine, und dieses ganze Ding, genau, von Ausländer beim Bäcker kann man auch eigentlich erweitern auf Bürger müssen sicher sein, dass die Leute auf der Straße ja nicht illegal in dem Land sind. So da hat man es doch, ja. Nur weil hier jetzt ein Ausländer als so auf Ausländer referenziert wird, ja, heißt es nicht, dass es nur um Ausländer geht. Also es geht einfach nur um Leute, die halt so unter dem Gesetz halt hier auf der Straße rumlaufen und frei sind. So. Und nicht ja, ich weiß ja noch nicht mehr, ob er das Wort Ausländer auch überhaupt benutzt hatte. Da kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ja, aber die Aussage selbst kann komplett ohne Ausländer schon noch bestehen bleiben. Es ging auf jeden Fall nicht um Ausländer raus oder so, was dann Herr Biak da wahrscheinlich verstanden hat. Und aber seine Position also ist wahrscheinlich Ausländer rein. Ich habe hier gerade ein Zitat mit Vorsicht zu genießen. Ich habe es jetzt nicht gegengecheckt. Ich lese einfach mal vor. Ja, lies mal vor, wenn mir das bekannt vorkommt, dann. Okay. Man kann beim Bäcker in der Stange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstliche Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden, liberalen, rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch angehört. Ich habe es zitiert vorgelesen. Ja, das ist auch auf jeden Fall das originalwörtliche Zitat gewesen, ja. So war das. Ja. Man kann das ja so oder so interpretieren, aber direkt deswegen aus der FDP auszutreten, ja gut, ich meine, der hat wahrscheinlich nur auf einen Anlass gewartet, der Herr. So ein Bundesparteitag ist ja auch die Bühne, die du für so einen Scheiß haben willst. Was kritisiert er denn da jetzt genau? Den Satz oder die Einstellung oder so? Oder ach, das hier unten ist doch ein. Also, das gerne oder so? Oder weiß ich nicht, was ist denn das, ne? Ja, was wir in der Mitte sehen, ist ja ein Tweet von ihm. Und da steht ja, Christian Lindner hat in seiner Rede allen Nazis einen Vorwand geliefert, dunkelhäutige Menschen zu drangsalieren. Ja. Das wirft er ihm im Endeffekt vor, was natürlich völliger Grütz ist, schon mal komplett, wenn man das Original hört, noch doppelt. Ja. Ich finde es so faszinierend, wie so grundsätzliche Aussagen wie ein Land braucht Grenzen oder es sollten möglichst keine Illegalen sich aufhalten, dass sowas kontrovers ist. Das war vor 15 Jahren nicht kontrovers. Ich weiß nicht, wo dieser Trend herkommt, dass man grundlegende Grundfunktion von einem Staat in Frage stellen. So, ich bin da einfach immer wieder fasziniert. Also. Das Verhältnis von Merkel und Lindner, ziemlich im Eimer. Ja, das war ein Artikel, der wurde eingereicht, also mir so direkt zugeschickt. Ja, und ich habe den gelesen. Da geht es darum, dass Christian Lindner und Merkel dann auf einer Veranstaltung waren von so einer Stiftung für Freiheit. Ja, und dann kam es halt zu Sticheleien und Anspannung zwischen den beiden. So auch nicht nur persönlich, sondern eher auch als Partei. Und Christian Lindner wird ja vorgeworfen, dass er sich hier gegen Jamaika quergestellt habe und er wirft Merkel vor, dass sie halt ja nicht kompetent sei, so wenn ich das richtig verstehe. Und ja, es ist ein sehr interessantes Ding. Ja. Zumindest hat sie den Vorteil, dass wenn sie mal eine Position übernimmt von einer anderen Partei, dass ihr das nicht so gleich so übergenommen wird, ne? Wie ihm jetzt hier mit einer Kündigung. Ja. Ja, obwohl hier auch beschrieben wurde, dass Merkel sichtbar nicht ganz wohl zumute war, so allein da zu stehen, und sie hat auch nach anderen Konservativen gesucht gehabt. Aber sie haben sich quasi formal gegenseitig gedankt dafür, dass man so die Position des Andersdenkenden noch gerne mit respektiert und aushören möchte, aber es war alles sehr angespannt, wie es da beschrieben ist. Also, habt ihr schon darüber geredet, wie merkwürdig dass man das finden kann, dass die Merkel ausgerechnet die Rede bei dem Jubiläum der Naumann-Stiftung hält? Wieso? Haben die keine anderen Leute, die auf eine Bühne stellen können? Ach, da waren auch andere Leute, denke ich mal. Ja, aber warum lasse ich die denn da reden? Den politischen Gegner im Endeffekt und jemanden, der davon lebt, dass er nur bei so jovialen Anlässen auch. Ich war bei, das war glaube ich auch, ich war auf jeden Fall auch schon mal bei so einer Veranstaltung, ich meine, das war auch so ein Jubiläum von der Naumann-Stiftung in Niedersachsen. Und ich glaube, das war das Jubiläum von der FDP in Niedersachsen, war es glaube ich sogar, aber veranstaltet von der Naumann-Stiftung halt. Und da war auf jeden Fall auch alle eingeladen von sämtlichen Fraktionen im Niedersächsischen Landtag und da hat irgendwie die eine von den Grünen eine Rede gehalten und dann hat einer von der CDU eine Rede gehalten, also da waren auch alle möglichen Leute dabei. Und da hat man irgendwelche Witze gemacht und war sich halt mal einen Tag lang irgendwie mal grün. Ja. Müssen die Stiftungen nicht auch so ein bisschen so unabhängig erscheinen wenigstens oder so, dass sie da auch Alibi-Einladungen vielleicht ausgesprochen haben? Ich glaube nicht, das ist halt einfach, man, ja, ist halt so eine Art Geburtstagsfeier, da kann man ja auch mal anstoßen irgendwie, auch wenn man sich sonst nicht grün ist. Inhaltlich wurde da eh nichts gemacht, also. Ja, und das war jedenfalls das Antragsbuch. Da hatte ich ja schon mal was draus zitiert, das wollte ich jetzt auch nochmal kurz zeigen hier, dass sich hier in diesem Antrag über politische Bildung, der allerdings meistens nach jetzt nicht verhandelt wurde auf dem Parteitag, wahrscheinlich aus Zeitgründen, weil es ja auch jede Menge Anträge dabei und über diese Satzungsänderungsanträge haben sie schon ziemlich lang debattiert und hier ist halt dieses drin, dass man halt keine Zensur, keine Safe Spaces, keine Trigger Warnings haben will und dass halt politische Bildung keine Indoktrination ist, also was hier natürlich eigentlich fehlt, ist noch der Halbsatz und deswegen wollen wir, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung kein Geld mehr kriegt und die Bundeszentrale für politische Bildung muss eigentlich reformiert werden und dieses Demokratie-Leben-Programm muss eigentlich eingestellt werden. Solche Dinge stehen hier natürlich nicht wieder drin, sondern nur so allgemeineres Zeug. Aber ja, prinzipiell ist es auf jeden Fall von der Analyse her korrekt. Ich glaube nur halt nicht, dass es mit dem, wie im Moment die politische Bildung in Deutschland funktioniert, ohne Änderungen möglich wäre. Ja, weil so haben wir halt so Fälle, haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Da hast du zum Beispiel zu dem Geschlechterkram, kannst du dir von der Bundeszentrale für politische Bildung den Michael Kimmel holen. Das ist einer, der komplett im feministischen Lager ist. Und da kannst du dir irgendwelche Margarete Stokowski-Belletristik-Bücher mit Heulerei da irgendwie wegholen oder irgendwelche, wie heißt die, Caroline, ja, weiß ich nicht mehr, diese Lesbe halt. Ich habe das mal nachgeguckt, ich meine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber die ganze Löschstich-Doku von dem Reich läuft im Prinzip darauf hinaus, dass das für die Bundeszentrale politische Bildung gemacht wurde. Oh, geil. Ja, super. Wenn du das ein bisschen durchklickst oder so, dann landest du immer bei der BPB. Ja, also verlinken die da wahrscheinlich drauf. Nee, das ist eine Auftragsarbeit für die. Nee, ist doch kein Funk. Also, ist auch kein Logo drin von denen. Ja, also, ich kenne andere Auftragsarbeiten von denen, wo das Logo drin ist. Und die Produktionsfirma macht alles für die BPB. Und ja, für andere Regierungsorganisationen auch. Ja, kannst du nicht mal durchkriegen. Ist echt interessant eigentlich. Ja, und auf jeden Fall, also da müssen sich so einiges tun. Was sie halt nicht im Angebot haben, ist sowas wie die Christina Summers, wie die Camille Perglia. Ne, sowas haben sie alles nicht im Angebot. Jetzt nur, und das ist nur dieses Thema Frauen, Politikkrempel, womit wir uns ja ganz gut auskennen, wo sie halt schon einen kompletten Einschlag haben und nichts reinlassen, was irgendwie die Orthodoxie da in Gefahr bringt. Und ja, also ich denke mal, in anderen Bereichen würde es wahrscheinlich ähnlich laufen. Und deswegen, also da müsste man so einiges machen, bevor ich da irgendwie sagen würde, die kann man auf sämtliche Leute loslassen, um dann da irgendwie politische Bildung zu machen. Also meistens nach müsste man das wirklich zusammenschmelzen, nur noch auf die auf die Basics halt, dass man den Leuten erklärt, wie Gewaltenteilung funktioniert und was der Bundestag entscheidet und was der Bundesrat entscheidet und welche Sachen Länderaufgabe sind oder so. Das kannst du halt mit politischer Bildung irgendwie machen. Aber dieses ganze andere Zeug, was da alles läuft, das finde ich alles sehr einseitig. Also da würde ich mich im Leben nicht drauf verlassen, auf den Kram, der da so rauskommt aus der Bundeszentrale für politische Bildung. Und die ganzen Bildungsträger, das ist ja sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sind halt auch sehr stark in Frage zu stellen. Ja, aber das wissen die Herrschaften noch nicht. Das ist ja einseitig, ne? Aber ich wollte es nur mal zeigen, weil ich ja auch hin und wieder mal die FDP bashe, ist hier mal wieder ein positives Beispiel. Und hier mal wieder ein negatives Beispiel. Das ist hier ein Foto, was ich gestern gemacht habe, da in meiner Sitzreihe mit meiner Hand da im Bild. Und da ist mir ziemlich die Kinnlade runtergeklappt, als ich diesen Ordner mir da vorgenommen habe, den sie da verteilt haben, halt eben mit den Unterlagen, die wichtig sind halt für den, also Tagesordnung und wo man was findet und so. Und eins von diesen Blättern, also so viele Blätter waren das ja jetzt nicht, vielleicht irgendwie 5 oder 6 oder so, weil eben dieses hier mit dem Hinweis darauf, dass man da jetzt irgendwelche Ansprechpartner hat, die man ansprechen kann, wenn man irgendwie belästigt worden ist mit so schönen Sprüchen wie verbale Belästigung. Chris, ich nehme mal an, du bist auch sofort hingegangen und hast dich darüber beschwert, dass so ein Pamphlet überhaupt rumgereicht wird. Nee, da habe ich mich nicht drüber beschwert. Ich wüsste auch nicht bei wem, aber ich habe auf jeden Fall drüber getwittert. Und, ja, aber das wäre mal ganz lustig. So, hier, wenn du dich belästigt fühlst, kannst du dich da beschweren gehen und wir regeln das. Und dann gehst du hin und beschwerst dich über das Pamphlet selbst. Ja, gut, das hätte ich gewusst, wo ich mich da hätte beschweren müssen, weil die Bilder von den Leuten sind hinten drauf abgedruckt. Und auf jeden Fall, ja, das ist wieder so richtig Piratenpartei. Ne? Ich erinnere nur an die Aware-Macht, wie wir die mal getauft hatten. Also das ist ja gerade richtig hip, dass man bei sämtlichen Kongressen irgendwie sowas braucht. Irgendwie behaupten muss, dass das ja alles so gefährlich ist und dass die Leute da alle scheiße zueinander sind und dass man da irgendwelche, aber ja nicht zur Polizei irgendwie gehen soll oder so, sondern wegen jedem Furz da irgendwie nerven soll und ja nicht irgendwie sich selbst behaupten soll oder so, sondern stattdessen muss das dann irgendwie da zum Thema werden, damit die dann irgendwie die Leute ausschließen können oder so von der Veranstaltung, weil irgendwer mit dem Finger auf die gezeigt hat und gesagt hat, hier, schlechter Mensch oder so. Also finde ich unmöglich. Und vor allen Dingen, was hier, glaube ich, auch drin stand, oder zumindest der Typ, der das sich irgendwie ausgedacht hat, der hat das auch kurz vorgestellt gehabt in so einer Rede. Und der hat gemeint, dass das bei den jungen Liberalen halt schon länger so läuft. Und das wundert mich auch überhaupt gar nicht. Also, und das ist halt, ne, also ich habe das alles schon erlebt bei der Piratenpartei, wie sowas läuft. Und ich will das eigentlich nicht nochmal haben. Das ist der Erklärungsansatz, ne? Freiheit ist kein Fahrschein für einseitige Freizügigkeit. Geil, ne? Aber auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich dieses Freiheit, aber höre, der läuft mir kalt den Rücken runter. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich sowas höre, Genozid ist falsch, aber. So kommt es für mich rüber. Meinungsfreiheit ist gut, aber. Dieses aber, danach kommt nichts Gutes. Also, was ich mich reflexhaft frage, ist, darf der Brüderle überhaupt noch dahin? Der darf noch dahin, ich habe den sogar gesehen. Also, er ist mir sogar beim Essen holen begegnet, der gute Mann, ja, aber ich habe mit ihm nicht gesprochen. Aber er hat nichts über dein Dekolleté gesagt. Nee, hat er nicht, nee. Ich weiß gar nicht warum, ich habe letztens erst noch trainiert. Mann, so nah an einem eigenen Hashtag vorbei, Chris. Die Chance kommt nie wieder. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall hier wieder so die Thema üblere Dinge und muss man halt auch nicht beschönigen. Und sexistische Beschämung oder Entwürdigung meistens in Verbindung mit Geschlecht und ungleich verteilter Macht. Ja. Ich höre Anita Sarkeesian reden. Ja, ich auch. Oh. Ja. Hatten die Leute auf der Veranstaltung auch eine große Plattform oder sind die sich nur noch am Eingraben mit ihrer progressiven Plattform? Oder waren die schon stark vertreten auch? Ja, also jetzt nicht, die haben da nicht Flagge gezeigt oder so, aber dieses Ding ist halt eben da, das war jetzt hier schon irgendwie offiziell abgesegnete Policy, ne, von diesem Dr. Christopher Gohl hier. Und halt das Ding ist, sie schreiben ja, das ist von den Julis. Das heißt, wenn ihr Pech habt als Partei, seid ihr praktisch schon fertig. Ja. Wenn die Julis das alle fressen, Jahrgang für Jahrgang und dann aufrücken, klar kriegt ihr das dann auch. Ja, mit Sicherheit, ja. Und von den Julis gibt es halt auch irgendwelche Anträge, wo dann so Worte wie Islamophobie drinstehen und so. Also jetzt. Die haben das auch alle gelernt von den, aus den Unterlagen vom BPB. Ja, genau, ja. Von da oder von der Uni oder so, weil das ist ja das Ding, ne? Ja. Diese ganze Scheiße ist halt richtig. Also, wenn du Unikind irgendwie bist, dann kriegst du das ja auch alles gefüttert. Also für die ist das ja alles schon normal. Ja, allein dieses und so. Also Geschlecht und ungleich verteilte Macht, das ist so, da kriege ich echt das kalte Grauen. Ja. Ja, sag bloß. Liberale Lebensfreude schließt zwischenmenschliche Annäherung natürlich ein, aber Belästigung selbstverständlich aus. Ja. Freiheit ist kein Fahrschein für einseitige Freizügigkeit, sondern ein Auftrag für respektvollen Umgang. Das ist ein Appell an den Ton, okay? Das ist ein Appell an das, wie mit einem umgegangen wird und nicht, was da eigentlich. Ich sage nur vor allen Dingen, also das steht ja auch drin, unerwünschte Annäherung. Unerwünschte Annäherung, ne? Also das ist ja wieder diese Sache so, ja, dann näher dich mal an so. Und jetzt ist es erwünscht, dann ist alles okay, jetzt näher dich mal an, es ist unerwünscht. So. Ja, und das sind der Parteifreunden irgendwie. Ich meine, ignorieren wir doch einfach mal einen Teil von unserer Realität hier, um unsere tolle Ideologie weiter zu verbreiten. Denn ein Teil von Kommunikation ist eben die Verbale, okay, das ist so das Reden. Dann gibt es die Paraverbale, das ist so die Intonation und so. Und dann die Nonverbale und das sind dann halt, ja, Sachen wie Mimik und Gestik, ja. Und wenn es halt unerwünscht ist, dass ich existiere neben dir, ja, tut's mir leid, so. Ja. Ist ja auch Kommunikation. Keine Ahnung. Was ist, wenn ich jemanden, der so eine Ansicht hat, über den Raum hinweg einfach mal anschaue, weißt du, oder irgendwie mal jemanden einfach, ja, einfach anguck, ja. Und die Person bekommt es mit und ist total kaputt im Kopf. Es gab ja schon da Fälle, wo Leute so halt gehandelt haben und das dann halt irgendwie mal weiter verbreitet haben und auf eine Plattform gestellt haben, gesagt haben, hier, guck, da ist ein Problem. Ich wurde angeschaut. Ja, was mir vor allen Dingen gerade einfällt, was ist eigentlich, wenn der Rudi Rentschler mich mit seiner Finger auf der Tafel entlang streichen, Stimme verbal belästigt? Muss ich mich dann auch. Weil der auch, da hat der auch eine Rede gehalten, der Rudi, oder? Hat doch gar ein paar gehalten. Das ist also, könnte ich ja dann auch hingehen und sagen, guck mal, ich werde visuell von irgendwie dummen Leuten so beleidigt hier, so, du existierst ja, visuelle Belästigung steht da jetzt nicht drin, ne? Visuelle Belästigung wäre aber der nächste. Aber dafür sollten wir kämpfen, dass visuelle Belästigung strafbar wird. Ja, so, oh Mann. Aus dem Straßenbild verbannen. Ja? Das ist ja wie in Italien, so die Modepolizei, ne? Aber, aber dann hier die Haltungspolizei. Du siehst nicht gut aus. Du siehst nicht aus, als seist du links. Also ja, und an dieser Stelle, also mir fällt jetzt noch ein, was ich jetzt vorhin übersprungen hatte, als wir über die Aussagen von Christian Lindner gesprochen hatten. Also seine Rede, die war jetzt auch so ein bisschen auf und ab zwischen verschiedenen Dingen. Also ein paar Sachen waren halt wieder ziemlich gut. Also es ist halt typisch FDP eigentlich. Und ein paar Sachen auch eher weniger. Zum Beispiel hat er halt eben darüber gesprochen, dass ja auch der Zuckerberg da im Kongress gewesen ist und sie so eine Rede gehalten hat und dass er da halt gesagt hat, man könne ja auch mit Algorithmen das ganze Hate Speech einfach rausfiltern, so quasi, dass sich das gar keiner mehr angucken muss und das ist alles prima und so. Und das hatte Christian Lindner dann richtigerweise natürlich gemeint, dass das ja ziemlich ja, heftig ist, irgendwie zu sagen, so, ja, wir filtern das dann alles mal durch und vertraut uns einfach mal, so eine Firma halt eben, die das da aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie durchfiltert. Und auf der anderen Seite hat er dann aber auch wieder gemeint, so, ja, unser deutsches Gesetz und so weiter und Beleidigungen und dies, das, jenes, ist ja alles illegal, so als wäre das halt eben was Gutes, ne, wo ich mir dann halt auch nur wieder denke, ja, und das wird dann immer wieder so ausgelegt, wie es Fähnchen gerade weht in Deutschland, ja. Oder wie irgendwelche Richter. Mir wurde mal die Frage gestellt, wenn ich so ein soziales Netzwerkding hätte oder irgendwie so eine Plattform für Leute, ne, und die sollten sich da frei austauschen dürfen, wie würde ich dann mit solchen Sachen eben umgehen, die quasi im Gesetz verboten sind, ja, aber sie irgendwie wegzuzensieren, bin ich ja dagegen, ne? Was würde ich da machen? Und ich habe da ziemlich spontan improvisiert gesagt, dass ich es wie mit so einem Multiplayer-Online-Spiel machen würde, so mit World of Warcraft Minecraft oder EVE Online, wo du halt einen Server hast und da gibt es so bestimmte Raten und du kannst da so eine Erfahrung haben und auf einem anderen Server gibt es andere Raten, da kannst du eine andere Erfahrung haben. Und dasselbe wäre dann mit sozialen Netzwerken. Das heißt, du hast einen Account, dann hast du die Möglichkeit zu schauen, okay, wie sieht das mit Filter aus und wie sieht das ohne aus. Ja? So, es ist viel besser, als wenn man jetzt einfach sagt, weißt du was, weil andere Leute nicht in der Lage sind, da mit Informationen klarzukommen, bekommt jeder einen Filter drauf und ja, jetzt erstmal da. Ja. Das ist, ich würde gerne noch einen Shoutout an den Zuschauer Deedless Deity rausgeben. Der sagt nämlich, vergiss nie, bevor die Julia Schramm bei den Piraten aufschlug, war sie bei den Julis. Das kann ich bestätigen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt, ja. Da hat sich der Kreis praktisch geschlossen. Da habe ich sogar eben auch schon dran gedacht, aber es ist mir wieder entfallen, weil ich an was anderes gedacht hatte. Aber das ist auf jeden Fall auch absolut richtig, ja. Ich habe ihn auch irgendwie bei dem Young Leaders Program irgendwie, Atlantikbrücke oder so. Irgend sowas auch, ja. Für die hast du ja auch irgendwie geforscht oder so, ja. Genau. Übrigens, Chris, ich habe in die Twitter-Gruppe nochmal einen Link zu einem Video gestellt, 1:20, in der Christian Lindner nochmal erklärt, wie das mit dem Bäcker-Ding zustande kam und was er meinte. Okay. Wenn du willst, kannst du das ja nochmal reinpacken. Das ja, ganz kurz halt. Würde ich sagen, wir gucken das erstmal, bevor es zu dem nächsten Ding geht. Das ist halt direkt von ihm, ist auch nichts irgendwie mit Medien, Copyright, irgendwas. Guck mal, ein Raum von Frauen und alle stehen. Mann. Ja, Ton kommt gleich, keine Angst. Wenn man aus Rass die Bäckerei-Anekdote auslöst, dann hätte ich die vorher in ein Manuskript geschrieben und nicht frei entwickelt. Es geht um eine reale Situation, die mir ein Bekannter geschildert hat. Ein Zuwanderer, der in den letzten Jahren aufgrund der Flüchtlingskrise festgestellt hat, dass ihm ein Ressentiment, eine Fremdenangst, zum Beispiel bei der Schlange in der Bäckerei entgegenschlägt. So ein kritischer Blick von der Seite. Wir müssen unsere Gesellschaft befrieden, das habe ich auf dem Parteitag gesagt. Es ist eine große Herausforderung, mit Multikulturalität und Multireligiosität, mit unterschiedlichen Ethnien umzugehen. Und die Lösung darauf kann nur sein, nicht Leitkultur, sondern Rechtsstaat. Wenn die Menschen, egal ob neu hier hingekommen oder schon immer hier lebend, sich auf ein geordnetes Verfahren im Rechtsstaat verlassen können. Ein Verfahren, das sicherstellt, dass auch sie oder er neben mir in der Schlange beim Bäcker rechtschaffend ist und sich hier legal aufhält, dann schafft das in einer Gesellschaft Beruhigung. Und darum geht's. Wer in meinen Äußerungen Rassismus lesen will oder Rechtspopulismus, der ist doch etwas hysterisch unterwegs. Ich glaube, solche Debatten muss man nüchterner und vernünftiger führen. Ja. Also sehr rassistisch, also typisch Lindner. Also, sitzt wieder ja, einfach ein weißer Mann da, manspreaded und mansplained. Also, ja, also der pure Hass. Anfangen. Nee, es ist Frauentag, also okay. Ich war zu der Zeit beim Female Morning Meeting und da war es viel ja, schöner. Ja, da stehen nämlich ganz viele Frauen rum. Ja, die stehen alle in einem Raum und die schauen irgendwo hin. Wo sie genau hinschauen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich steht da eine zweite Gruppe Frauen, die schauen einander an. Weil das ist alles hier von Frauen. Ja. Außer die vorne in der zweiten Reihe, die eine guckt keck in die Kamera. Keck. Ja, ich glaube aber dieses andere Morning, das schreibt man glaube ich anders. So dieses was mit wie heißt es? Moaning Meeting. Moaning Meeting. Female Moaning. Ja. Oh nein, auch. Die Pink Text ist so furchtbar. Oh nein, wir müssen arbeiten für Anerkennung. Was ein Scheiß. Ja, so. Wir haben ja schon über diese Arbeitsgruppe Diversity Management gesprochen. Wir haben ja auch schon dieses Papier gezeigt, halt eben, wo die sich konstituiert haben. Also was da halt irgendwie vom Vorstand irgendwie rausgegeben wurde, worum es da gehen soll und wer da alles dabei ist und so. Und da wurden jetzt wohl die ersten Ergebnisse hinter verschlossenen Türen. Irgendwie aus irgendeinem Grund dürfen die dann wahrscheinlich dann nur die Frauen wissen oder so. Keine Ahnung. Irgend so ein Blatt lag da auch meinem Paket irgendwie bei. Was ich da in Empfang genommen hatte, das hatte ich mir aber noch nicht genauer durchgelesen. Da waren halt irgendwelche Balken, mit wie viele Leute sich das vorstellen können, irgendwie wie viele Frauen sich das vorstellen können, irgendwie einen Posten zu übernehmen oder irgendwo hinzukandidieren. Ganz doll oder gar nicht oder und so weiter und so fort, halt eben irgendwelche Erhebungen und davon versprechen sie sich ja dann halt die Anzahl der Frauen irgendwie in der FDP zu erhöhen und da gibt es dann so ein paar Lager, Ein paar von denen sind ja jetzt irgendwie der Meinung, man bräuchte auch unbedingt so eine Quote, weil das ansonsten nicht geht. Und auf jeden Fall gibt es auch ganz viele Leute, die halt eben der Meinung sind, dass man überhaupt diese Frauen braucht, weil ja dann irgendwie uns ja sonst keiner wählt oder so. Diese ganzen Sprüche, die habt ihr ja alle schon gehört. Wir haben das ja schon eine Weile irgendwie begleitet. Und ja, das wurde auf diesem Parteitag jetzt auch wieder viel irgendwie darüber geredet. Es gab da auch wieder unterschiedliche Stimmen. Und eine von diesen unterschiedlichen Stimmen, die kommt jetzt hier in diesem Video. Ich lade das nochmal eben neu, weil es ja mal uns diese Flashplayer-Warnung anzeigt. Und es ist ein bisschen leise, glaube ich. Änderungen, das war ja auch ein Punkt, den Christian Lindner in seiner Rede angesprochen hatte, eine Umlage, um die Kampagnenfähigkeit der Partei ich glaub, das auch gleich lauter. Aufrechterhalten zu können. Tina Pannes ist die nächste Rednerin und sie kommt aus Nordrhein-Westfalen und ist da Mitglied des Landtags. Und warten Sie bitte nicht darauf, dass ich Ihnen die spezifisch weibliche Sichtweise auf die Fragen unserer Zeit darlege. Für die Leute, die hier oben stehen, gibt es die bewährte binäre Kategorie von klug und nicht klug. Und egal, wo Sie mich dann einordnen, es hat nichts damit zu tun, dass ich Brüste habe. Ja, liebe Parteifreunde, wir führen jetzt eine Frauendebatte und ich bin wirklich leicht irritiert, wie schräg wir diese Debatte führen. Ja, es ist eine legitime Frage, wie wir mehr Frauen für unsere Partei gewinnen können. Ich halte es ehrlich gesagt für eine leicht überschätzte Frage, aber ja, die Frage ist legitim. Wir können uns dazu Gedanken machen, aber doch bitte nicht mit diesem krass paternalistischen Ton, mit dem diese Debatte jetzt eingeführt wurde. Frauen müssen nämlich gefördert werden und wir müssen Frauen an die Hand nehmen. Wir brauchen einen Mentor für Frauen. Und Frauen interessieren sich für Familienpolitik und Reproduktionsmedizin. Und da muss ich sagen, oh sorry, ich interessiere mich auch für Wirtschaftspolitik. Was stimmt nicht mit mir? Und um das Ganze dann noch zu krönen, diskutieren wir wirklich über eine Quote. Und ich möchte sagen, ganz herzlichen Dank, dass man mir einen Stempel aufdrücken will, mit dem ich dann mein gesamtes politisches Engagement fortführen darf. Und ich will es deutlich machen, ich lasse mir nicht von Männern, die seit Jahren ihren fucking Proports in irgendwelchen Hinterzimmern auskungeln, sagen, wo ich zu kandidieren habe, denn das ist de facto das, was mit einer Quote passiert. Wir haben dann Frauenplätze und ich darf mich ganz herzlich bedanken, auf diesen Frauenplatz kandidieren zu dürfen. Liebe Parteifreunde, ich glaube, wir Frauen müssen nicht gefördert werden. Wir brauchen keinen Mentor. Ich jedenfalls möchte nicht als förderungswürdiges Wesen gesehen werden. Und ich möchte auch keine schmierige Hand gereicht bekommen. Mir reicht es, eine faire Chance zu bekommen. Und diese faire Chance bekommen wir durch Leistung. Und deshalb sage ich seit vielen Jahren, lassen Sie uns bitte eine Leistungsdebatte in dieser Partei führen. Das hat zwei Vorteile. Es bringt automatisch starke Frauen und es spart uns zusätzlich noch ein paar schwache Männer. Und das sage ich seit vielen Jahren. Und wissen Sie, was ich dann höre? Dann heißt es, ja, Tina, das ist ja eine super schöne Idee, aber wir können politische Leistung leider nicht messen. Und da muss ich sagen, für eine Partei, die selbst noch den Schwächsten in der Gesellschaft mit ihrem Leistungsbegriff kommt, ist das einfach nicht akzeptabel. Und ich sage nicht, dass es trivial ist, aber dann lassen Sie uns doch statt diese schräge Frauendebatte zu führen, lassen Sie uns doch mal darüber reden, wie wir Leistung messen können und wie wir dann das beste Personal für unsere beste Partei finden können. Und ich wende mich an die 12 Weisen, von denen ich hoffe, dass sie im Saal sind und auch an den Bundesvorstand. Ich möchte Sie wirklich eindringlich bitten, diese Quotendebatte direkt heute zu beerdigen und die Frauendebatte nochmal ganz von vorne anzufangen und diesen paternalistischen Ton da rauszunehmen. Ich möchte persönlich enden. Ich habe mein Geschlecht in meinem gesamten politischen Engagement nie zum Thema gemacht und ich hoffe, dass das heute das erste und auch das letzte Mal ist, dass ich als Frau an diesem Mikrofon stehe. Zukünftig möchte ich wieder als jemand hier stehen, der Politik wirklich liebt. Und auch unsere wunderbare FDP und der glaubt, dass wir wieder mehr Idealismus brauchen und weniger Marke. Vielen Dank. Das ist jetzt mal schon richtige, krasse Form der internalisierten Misogynie. Also da hat das Patriarchat ihr richtig hart den Kopf gewaschen. Nee, aber Abel, Shitpost beiseite, ja, so Tina Pannes, so ich bin da voll mit dabei. So, sie hat absolut recht. Mit dem, was sie sagt, mit dem, wie sie es ausgedrückt hat und auch unter Druck da vor so vielen Leuten zu sprechen, ist ziemlich schwierig, kann ich mir vorstellen, aber sie hat es echt gut gemacht. Ja, Mann. Ja, ja, Frau. Und vor allen Dingen habt ihr diese böse Guckenden da gesehen, wo ganz fett ja, davor stand. Natürlich. Landesverband Niedersachsen, da habe ich mir auch gedacht, ja. Ich meine, ihre größte Sünde war es, einfach Leute darauf hinzuweisen, dass es den so Equality of Opportunity und Equality of Outcome gibt. Und wir sollten Equality of Opportunity haben wollen. Das heißt, die Möglichkeit, dass Leute sich beteiligen dürfen. Und nicht jeder soll hier so hier einfach eine Chance aufgezwungen bekommen und Quoten und so ein Zeug. So, hört mal auf, irgendwie Leute zu infantilisieren. Das ist nicht gut. Ja, ich habe sogar eine Dame beim... Die ist in der gleichen Bahn gefahren wie ich, nur in der ersten Klasse. Aber ich habe sie halt morgens gesehen am Bahnsteig in Hannover. Die hatten wir ja auch schon mal bei den Weltraumaffen drin. Und zwar ist das eine Landtagsabgeordnete in Niedersachsen, die damals sich auch für die Reform des Sexualstrafrechts ausgesprochen hat. Und ich glaube, wir erscheinen immer noch auf ihrer Homepage unter diesen Trackbacks. Da steht das ganz dick überall auf jeder Seite irgendwas mit Weltraumaffen. Ist auch sehr nett, aber... Ich habe mich nicht zu erkennen gegeben. Das ist der einzigste Grund, warum ich die Kommentare noch offen habe. Wir kriegen nur Spam, plus, dass wir bei ihr auf der Homepage erscheinen. Abel, einzigste ist kein deutsches Wort, das sagt dir jetzt ein Ausländer. Das ist so ein schwäbisches Wort, so. Genau. Ach so. Ja gut, dann schwäbische Blockliste erstmal anfangen zu machen, ne? Wenn du dich fragst, ob das ein deutsches Wort ist, dann hör jetzt auch auf. Du kannst dich noch dicht darüber lustig machen. Die Schwabe, also so nicht. Der Bürger darf keine Angst haben, dass der Schwabe beim Bäcker da legal ist. Die eigene Sprache ist das Einzigste, was der Schwabe noch hat. Schwäbisch ist Free Speech, so. Genau. Schwäbspeech. So, ab geht's hier. Frauen sind keine förderungswürdigen Opfer. Ja. Genau, die nächste in der Runde. Warum guckt die Frau so böse? Die kann nicht anders, okay? Es ist ja, das ist die Frau Teuteberg, heißt sie, glaube ich, aus Brandenburg ist die Dame, glaube ich. Ist mir bisher auch nur dadurch aufgefallen, dass sie Innenpolitikerin ist und dass sie sehr viel Christentum-Kram irgendwie tweetet, beziehungsweise bei Facebook verteilt. Also auch wieder eine Person, die sicherlich viele gute Dinge tut, aber immer wieder mit diesem Aber dabei. FDP halt. Ja, das hatte ich aber nicht eingereicht. Sondern ich weiß nicht mehr genau, warum ich es eingereicht habe. Vielleicht nur wegen der Überschrift. Ja. Wir haben den Vater des Artikels gefunden hier. Das ist zwar Abel. Ja, na gut. Das wär's dann auch schon. Du warst mal da, als du reingereicht hast. Ne? So, du warst unerfahren und brauchtest die Klicks. Ne? Ja. Ja, es geht halt darum, dass man einen Haufen Initiativen hatte, um den Frauenanteil zu erhöhen, das ohne Erfolg ist und man jetzt wieder halt auf dem Frauenthema rumkaut und ihr das nicht passt und dass der Feminismus halt zu sehr die Frau als Opfer sieht und dass man halt Gleichberechtigung bereits erreicht hat. Ja. Und, ja. Das war von Mammon. Der Danisch hat zwei Forschungsergebnisse vorgestellt, die ich auch kurz zusammenfassen wollte. Beziehungsweise, ja, da kann man ja mal vorlesen. Und zwar ging es im ersten Fall um die Frau Professorin, wie hieß sie, Frau Specht, die beim Interview, genau. Und die entscheidende Frage hast du jetzt hier schön vorgelegt. Was prägt denn die Persönlichkeit am meisten? Sind es die Gene oder die Erfahrungen, die wir im Leben machen? Also Nature oder Nurture, ne? Und sie sagt, wir gehen davon aus, dass ungefähr 30-50% der Persönlichkeitsunterschiede zwischen Menschen genetisch bedingt sind. Also eben nicht der genetischen Unterschiede, sondern der Persönlichkeitsunterschiede natürlich, ne? Und bisher ist man ja eher so von mehr sozialer Prägung oder so ausgegangen, zumindest die Gender Studies halt. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, auch mal ein richtiges Ergebnis irgendwie sozusagen von der Studie und nicht irgendwie nur so eine Theorie, die sie sich da ausgedacht haben, ne? Und das zweite ist, wenn du noch ein bisschen runterscrollst, er hat hier zwar noch einen Punkt gemacht, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Sollen wir nochmal runterscrollen, ja, zu dem zweiten Ding. Nee, zu dem dritten dann. Sorry. Das fand ich jetzt nicht so wichtig hier, denn das Mittelding. So, andere Artikel. Ja, genau. Da ging es dann um die Babys, dass die sozusagen ja eine Melodie entwickeln beim Schreien. Also das ist mehr als einfach nur Geheule sozusagen. Das fand ich auch ganz interessant, einfach so als Lesetipp oder so. Oder als, ja, vielleicht als Info darüber, dass auch ganz kleine Babys schon ganz schön in der Lage sind, interessante Sachen zu lernen oder intelligente Sachen auch zu lernen, was man gar nicht so unbedingt sieht. Ne? Ja, da hatte ich mal gedacht, vorzustellen. Ja. Zwei richtige Forschungsergebnisse von der Humboldt-Universität. Ah, das ist toll. Danke dafür. Ja, vor allem geht es ja hier darum, dass das auch ganz klar hormonell ausgelöst wird, also auch genetisch, wenn man so will. Ja. Aber ja, dass es halt nicht an der Sozialisierung hängt, dass Mädchen, wie, was steht hier, komplexere Melodiemuster in ihrem Weinen zeigen und sich mit 5 Monaten mehr artikulieren als männliche. Das hat bestimmt mit dem Shampoo zu tun, was die Eltern verwenden. Das habe ich auf der Republika gelernt. Auf jeden Fall auch interessant, dass sie sehr viele Sexualhormone ausschütten in den ersten 3 Monaten oder so und sich da richtig nochmal praktisch das Geschlecht nachbildet. Ja. Aber das mit dem, dass der Charakter 30-50% genetisch bedingt ist, darauf wird auch ziemlich gut eingegangen in dem Buch Our Political Nature, Evolutionary Origins of What Divides Us. Und da hat man sozusagen genetische Marker angeguckt und wie die auf die Charakter sich auswirken und wie sich dann sozusagen diese Charaktereigenschaften weiter auf politische Ausrichtung auswirken. Mhm. Und sozusagen ist ein politischer Streit in der Regel ein Streit um verschiedene Charaktere und diese verschiedenen Charaktere mögen einfach bestimmte Policies. Und letztendlich ist ein Großteil der politischen Debatte eher so ein Streit zwischen Fanta oder Cola ist besser, einfach weil das im Geschmack liegt und nicht unbedingt um den tieferen Sinn hinter den Policies. Also wirklich zu empfehlen, Our Political Nature, The Evolutionary Origins of What Divides Us. Ja, wie Tuschmann. Zumindest entspricht das so ungefähr dem, was man wohl auch so normal ungefähr annehmen würde, ne? Dass das irgendwie 50-50 ist, genetisch und trainiert oder so. Und vor allem, dass die Sache mit diesem genetisch oder so gesellschaftlich Ding ist, du kannst genetisch einen schlechteren IQ haben, so einen niedrigeren haben als wer anders, ne? Aber trotzdem weiterkommen im Leben, wenn du einfach vom Charakter her, von deinen Entscheidungen her, so was aus deinem Leben mehr machst, weißt du? Das heißt, das kommt immer noch auf dasselbe raus, dass es halt schon darum geht, was du mit dem machst, was du hast und nicht es so einfach davon ausgehst, dass ja, weil mir jetzt die Karten schlecht liegen, dann kann ich nichts mitmachen, das ist halt alles voll am Arsch. So. Ja. Also man hat halt schon mal Verantwortung für sich zu übernehmen und für die Gedanken, die man hat und wenn man merkt, okay, oh fuck, nein. Oh, einmal mit Profis. Ja, okay, tut mir leid. Übernehmen Verantwortung, räum dein Zimmer auf. Hier steht Geschirr am Tisch, wo du einen Podcast hast. Mensch, Opa, bring dein Leben in Ordnung. Ey, hier sind andere Leute, ja, die schauen auch alle zu. Ja, komm. Das ist doch alles Populismus hier. Hör mal auf mit diesen populistischen Parolen, ey. Ja, ne, das vergiftet nämlich die freiheitliche Ordnung hier. Ja, ansonsten noch dazu, also ich glaube schon, dass die Spanne von 30-50% einfach auch zeigt, dass es vielleicht nicht so einfach ist, das zu bestimmen. Ja, ja, einfach ist das auf keinen Fall. Also, das ist verdammt kompliziert. Also. Ich mach was aus dir, Junge. Das war doch bei Kraut und Tier am Ende auch irgendwie wieder einer, irgendwie gesagt hat, nee, wir haben nicht versucht rauszufinden, ach, komm. ob die Negerschwänze größer sind, sondern das genetisch ist oder irgendwie ja, sowas. Ja, das wollen wir ja eigentlich nicht diskutieren, aber gut. Kommen wir nun zum Populismus. Hier in diesem Artikel gibt es eine interessante Grafik, wenn wir weiter runter scrollen. Und die sieht hübsch aus. Die hier? Da ist die Grafik. Wie populistische Parteien sich wahlmäßig entwickelt haben. Ich finde es eine ganz interessante Auswertung, wie sozusagen der Populismus überall etwas mehr wird. Wobei ich mich halt oftmals im Rahmen des World Economic Forum auch immer dafür interessiere, inwieweit ist denn das, was jetzt der Mainstream ist, nicht auch Populismus. Also klar werden einfache Lösungen angeboten, aber die Renten sind sicher, ist genauso Populismus wie der Syrer bringt den Weltuntergang. Also ein Untergang des Abendlandes. Also ich glaube kaum, dass irgendeine politische Richtung keine einfachen Aussagen hat. Genauso wie bei der Linken generell immer der Westen und die USA schuld sind, bei egal was passiert. So. Ich finde das auch lächerlich. Also mit so vielen Jahren Merkel, ne? Aber Populismus in Deutschland ist das niedrigste Ding von allen hier, oder wie? Ja. Also wie lange ist der Putin jetzt im Amt? Eine ganze Weile. Lang genug, zu lang, ich möchte nicht drüber reden. Hallo, bitte nein. Ja, aber ich meine, Merkel und Putin, wer hat länger? Putin schon. Okay. Ja. Also wenn man dieses Medvedev-Ding nicht mitbedenkt, was für eine Periode da war, dann Putin auf jeden Fall länger. Aber so glaube ich auch Putin auch ein bisschen länger als Merkel schon. Ist es genetisch bedingt, dass der Putin länger ist? Ja, das, ja, der hat die Gene dafür, genau, der hält länger aus, ja. Oh nein, Sarah Rambatz. Uiuiui, hier. Ja, Sarah Rambatz, die Nachfolge Julia Schramm der Linken. Die junge Julia. Discount die, Julia Schramm. Es ja, war schon kalt in Stalingrad für Opa und sein Kamerad. Dafür wurde es in Dresden warm, als der Bomber Haggis kam. Humor, meine Damen und Herren. Von der Frau, die gerne Filme sieht, in denen Deutsche sterben. Und wenn man sie dafür kritisiert oder für diesen Spruch wahrscheinlich auch, dann ist das natürlich Hass und muss unterbunden werden vom deutschen Liebesministerium. Hey Sarah, wie wär's, wenn du einfach aufhörst zu twittern? Oh. Hey Sarah, wie wär's einfach, wenn du nicht irgendwie menschenverachtende Tweets verfassen würdest? Würde mir ja schon reichen. Tja, warum machst du diese mit es ist kalt Witze eigentlich nicht über das Gulag? Das Whataboutism, Chris. Guck mal, meine Kultur ist nicht dein Witz, Sarah, okay? So, also komm, ja. Kulturelle Aneignung für Witze ist nicht lustig. Und da machen wir uns aber wir machen uns wochenlang Gedanken, ob dieser Musikpreis für diese beiden Legastheniker irgendwie angemessen ist, die über Auschwitz singen, aber sie kann es hier einfach machen. Das ist eine Politikerin. Die anderen sind zwei hirnbefreite Checker aus irgendeinem Vorstadtghetto. Aber Mars, die trinken nicht. Oh, stimmt, ich hab's vergessen. Sarah Rambert sieht schon aus, als ob sie trinkt. Ja, mal also, so einen oder zwei. Also jetzt. Mich erinnert das auf jeden Fall an, also ich habe es zwar noch nicht ganz durchgelesen, das Buch, aber ich kann es jetzt schon empfehlen, das neue Buch von Abdel Samad. Integration, Protokoll eines Scheiterns oder so ähnlich heißt, glaube ich, auf jeden Fall Integration. Und da schreibt er halt eben darüber, dass das halt nicht hilfreich ist, wenn die Linke sich halt um irgendwie Migranten kümmert und die Linke halt die ganze Zeit nur darüber meckert, wie scheiße halt Deutschland ist, so nach dem Motto, hier sollst du dich ja gar nicht integrieren, hier sollst du ja gar nicht zufrieden sein oder so, weil das ist ja hier sowieso alles verpestet und irgendwie das, was die Deutschen machen, ist sowieso alles falsch. Ach, Sarah. Ach, Mann, Sarah. Ich meine, bei der Außenpolitik, bei der Linken ist es ja eigentlich auch so, dass man einfach nur bei allem, was gegen den amerikanischen Kurs an Publikationen da ist, dass man sowas einfach nur immer aufgreift. Und ich finde es gut und richtig und wichtig, dass die USA kritisiert werden, aber einfach nur außenpolitischen Kurs fahren, dass sich einfach nur in Gegenläufigkeit zu den USA verhält, ist halt auch irgendwie geistig sehr, sehr kurz gegriffen. Also überall nur hingucken und sich denken, da müssen die USA dran schuld sein, ist halt auch irgendwo einfach ein inkomplettes Weltbild, was einfach so nicht funktioniert. Also ja, weißt du, stell dir mal vor, du würdest einfach mal eine Blogliste veröffentlichen, und ich sage ja nicht, dass das jemand machen sollte, aber so eine Blogliste, wo Sarah Rambatz draufsteht, ja, die wird sich dann voll ausgeschlossen fühlen, so von wegen, ey, wie kann man nur, ey, warum passiert das mit mir, ey, was soll das, ja. Ich dachte schon, du forderst jetzt eine Blogliste zu starten, wo alle Amerikaner draufstehen. Ja, und dann zu sagen, sobald Amerika, jemand geboren wird, kommt er sofort auf die Blogliste. So, Amerika ist Hass, Russland ist Liebe oder so. Und, ja, keine Ahnung, Reconquista San Francisco. Die ist so irgendwie auf Bomber Harris fixiert, ich verstehe den nicht, wieso. Ja, das sind die alle da irgendwie, das waren bei den Piraten ja auch ein paar. Naja. Stimmt das denn, dass er da unten schreibt, irgendwie, dass die Ruhrbewohner auch so Stränge geschlagen sind? Ja, das war ja dieser Tweet hier halt eben, der darauf geantwortet hat. So, ja. Ja. Spitze. Ja, also Menschenverachtung ist generell, ja, ne, Menschenverachtung ist zu Recht geächtet und sollte von keiner Seite kommen, ja. Und gerade diese ganzen, ja, Dresden soll nochmal bombardiert werden, Memes. Das ist so daneben. Ich kann gar nicht verstehen, wie die ganzen Leute, die sich halt immer auf die Menschenrechte und Menschenfreundlichkeit und diese ganzen Sachen berufen, wie die diese kognitive Dissonanz hinbekommen, das damit zusammenzuführen. Ich finde das unglaublich, aber ja, es zeigt halt mal wieder, die Richtung, in die man schlägt, ist wichtiger, als was man für Argumente bringt. Die Leider. überzeugen Jehovas, ne? Die alle, die überall irgendwie Dämonen sehen und so. Ja. Also Aber in Linken Menschen. Ne? ist es ja auch eher so ein assoziatives Weltbild. So, du hast einfach nur, also du hast weniger logische Kongruenz, sondern mehr so ein Feel-Good. Nazis waren böse, deswegen war das gut. Also du denkst nicht unbedingt drüber nach, dass es halt auch Menschen waren. Also da ist halt wenig kongruente Logik dahinter. Also Ja, und wenn man die Leute dann darauf hinweist, dann können sie damit nicht wirklich klarkommen, weil das ist eben der Teil, den sie gern mal ignorieren würden, um so einen Spruch zu bringen. Naja, apropos Sprüche bringen, ja. 2017 gab es 50 Straftaten gegen Flüchtlinge, vor allem auf Facebook. wie Okay. sich das schon liest, vor allen Dingen. Ja, natürlich, natürlich. Ich möchte kurz einwerfen, dass Hessen 6,2 Millionen Einwohner hat. Ja, 6,2 vor allem auf Millionen. Facebook. Guck mal, 50. ja, Kriminalstatistik sagt, 2017 wurden so 40.000 Leute durch Kriminaldelikte, in denen Flüchtlinge die Täter waren, verwickelt. Und 2017 gab es 50 Straftaten gegen Flüchtlinge, vor allem auf Facebook Ja mit gut, das ist Worten ja jetzt über auch nur 2000. auf Hessen bezogen. Also insgesamt gab Ja. es natürlich schon mehr, aber Hessen Ja. ist ja jetzt auch nicht Also gerade die das Gesicht. 40.000, die 50 und 40.000, nicht die 50. 6,2 Millionen. 50, schauen Sie hier, 50, hier 6,2 Millionen. Genau. Wegen Nee, da den fehlen einfach 50 null. Leuten müssen wir alle unsere Freiheit einschränken? Und müssen wir Ja. alle Guck hier mal. die großen Kachanes rausholen Ja, oder vor was? allem Sag mal, auf hast du, ist auch der Mars. Bild. Mars, sag mal, hast du echt nichts gelernt aus dem ganzen postmodernen Zeug, das wir da hatten? Okay, es ist falsch und westernlich und patriarchalisch zu Wehret sagen, den dass eine Anfängen. Zahl größer ist als eine andere Zahl, okay? Das privilegiert Oh. eine Zahl, ja, und das ist nicht gut, Ja, ja. nach Menschen sind keine Queertheorie Statistik. könnte, nach Menschen sind keine Queertheorie Statistik, du kannst das nicht so könnten. sehen, nein. Halt, Doch, stopp. ich verstehe das ja, was du meinst. Ich habe ja Queertheorie jetzt auch jetzt schon ein paar Semester gehört. Und da ist es ja auch so, dass 6,2 Millionen mehr oder weniger als 50 sein kann. Ja, Ja. ja. Man darf sich da halt nicht nur auf diese weißen Männer verlassen, die die Mathematik geschaffen haben, um Frauen und Transsexuelle besonders zu knechten. Aber die Zwischenfälle waren wirklich nur Bezeichnungen auf sozialen Netzwerken, nicht mal direkt auf Leute bezogen, sondern einfach nur auf, ja, hier, wie das auf diesem Bild da zu sehen ist, so scheiß Kanacken, ja. Ja, Oh. Moment mal, aber da würde ich doch als Gericht sagen, Kanaken ist ganz schlecht irgendwie einer festen Gruppe zuzuordnen und kann deshalb nicht gestraft werden, oder? Ja, Würde ich nee, auch es ist sagen. eben andersrum. Es ist ganz Köterrasse, gut, allen Gruppen Köterrasse. zuzuordnen und deswegen muss es bestraft werden, weil es auf Ja, alle Moment mal, Leute aber wenn anwendet ich mehrere Gruppen meine, dann ist das doch nicht mehr wird. Eine gruppenbezogen. Gruppe, ja. Dann ist Das ist es doch dann ja, nicht mehr ja. so schlimm, wenn ich einfach das sage. Habe ich auch so gelernt im Bundestag und das sind ja die Leute, die das wissen müssen. Ja, und da seht Oh, ihr hier hier auch eine Karte. Brandstiftungen vor allem auf Facebook. Nee, nee, Sag nicht, das, es ein geht Beispiel. generell, geht generell um so Stand Das sind die 2018, jetzt was da so alles in alle. Deutschland passiert ist. Also das Nee, ganze grüne Zeug ist die fremdenfeindliche Hetze, die ist halt okay, ne? Und ja. Beleidigung ist. Fassungswidrige Kennzeichen, ein paar Idioten. Es gibt Okay. sogar, Moment, es gibt fremdenfeindliche Hetze in grün und fremdenfeindliche Hetze in gelb. Also nur Das damit ist ihr gegen merkt. Asiaten. Ach so, ach stimmt, ja. Ja, die eine ist grün und die andere Öffentlicher ist. Aufruf, öffentlicher Aufruf zu Straftaten. Wart ihr beim Pen-Kollektiv mal? Nur so eine Frage. Hier, scroll mal weiter runter. Die Karte ist im Original ist sie interaktiv. Da kann man dann Ja, kann man so. hier. Das ist im Original. Habe ich extra so aufgemacht. Ah, so gut, ja gut. Genau. Und da kann man dann die einzelnen Fälle dann sehen. Das ist ganz unterhaltsam, wenn da jemand mal Interesse dran hat zu sehen, was da Leute machen, um auf so eine Liste zu kommen. Ja. Gib Islam keine Chance, die Zahl 88 und tötet alle Asylanten. Ja, aber das ist doch auch ein Idiot, da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren. Ja, und ich meine, das kann man auch meinetwegen gerne, da kann man auch meinetwegen gerne die Leute strafverfolgen. Also nicht für die 88 jeder, sowas nicht geht. Nicht für die 88, also, auch nicht für Gib Islam keine Chance, aber für tötet alle Asylanten kann man das auf jeden Fall machen. Ja, aber naja, was soll man machen? Oh ja, ich weiß, was man machen kann. Kann man noch ein bisschen weiter südlich und ein bisschen mehr in die Mitte, dann kommst du so in die Gegend, die mich interessiert. Laubach, ja. Nidda, nee, ist schon. Guck mal ein bisschen weiter nördlich die Punkte nochmal. Ist ja kein Wunsch, also, ach, guck mal. Also, ein nicht vom bestrafter Mann veröffentlicht im Internet Beleidigungen gegen Syrer. Er entschuldigt sich später dafür. Er steht hier trotzdem auf der Liste, weil wir brauchen Quote. Vor allem Verfahren eingestellt in Geringfügigkeit steht, geil. Aber trotzdem als we will rebuild. Also, vor allem bei Facebook, vor allem geringfügig. Vor allem war das über ein Jahr her. Tja, das ist ja besonders süß, wenn man die Einzelfallkarte kennt in Deutschland. Die hat so ein paar mehr Punkte drauf. Gut, ich will jetzt nicht sagen, inwiefern die irgendwie seriös ist, aber das ist ja wirklich lächerlich. Im Briefkasten des Willkommenszentrums für Flüchtlinge liegen zwei Papierpfleger. Auf einem davon steht, ihr seid tot. Keine Täter ermittelt. Ihr seid tot. Ja, aber, okay. Aber das könnte ja eigentlich eine andere Gruppe Flüchtlinge gemacht haben, weißt du so? Ich mein, oder 12-Jährige. Ja. Oder der OPEX-Nazi, der den Fremden gleich immer alles Schlechte unterstellt. Nein, ich gehe einfach davon aus, dass die Leute einander auch nicht so gern mögen, weißt du? So, keine Ahnung. Naja, das kennt keine Grenzen. Ja, so. Ja. Häufig keine Tatverdächtigen gefunden. Funktioniert wohl noch nicht ganz so mit dem Staatsapparat, ne? Muss man weiter ausbauen. Wir chippen einfach die Leute. So. Wieso finden die denn auf Facebook den Täter nicht oder so? Ey? Ja, die Sachen waren jetzt nicht auf Facebook. Also, okay. Was ist denn da mit dem einen orangenen Punkt gemeint, mit diesem scharlachroten? Ja, guck mal nach dem fremdenfeindlichen Hetze. Jemand schießt auf ein Gebäude, in dem Flüchtlinge leben. Das geht natürlich auch absolut gar nicht. Ich meine, weiß ja wohl jeder. Eine Facebook-Nutzerin erhält von einem Nutzer namens Max einen Kommentar mit volksverhetzendem und beleidigendem Inhalt zu einem Beitrag über gute Menschen. Der Absender benutzt eine IP-Adresse, zu der Provider keine Nutzerdaten zuordnen kann. Kein Täter ermittelt. Oh. Da muss wohl jemand mit so einer Irritation dann zurechtkommen, die halt nicht wirklich Konsequenzen getragen hat für sie. Oder Erektion heißt das. Nein, nicht Erektion. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo auch mal irgendeine Konsequenz gefolgt ist? Oder ist das einfach nur alles ja, so, oh ja, eingestellt? Ja, aber Price, also spätestens seit Gamergate wissen wir ja, dass es da auch Überlebende gibt, ne? Verfahren eingestellt. Ja gut, wenn das Verfahren wurde eingestellt, das impliziert ja, dass es Überlebende gegeben hat, ne? Ja gut, bei den Schmierereien ist das klar. Ja, Moment, da, bei dem grünen Punkt da oben, Chris, über dem blauen da, oder? Ja, genau da. Ein 49-Jähriger äußert sich auf einer öffentlichen, einsehbaren Facebook-Seite rassistisch und herabwürdigend über Asylbewerber. Es wäre mal interessant zu schauen, was er gesagt hat. Stand März 2018, die Staatsanwaltschaft beantragt einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe über 5.000 Euro. Das Verfahren ist beim Amtsgericht Kassel anhängig. Ja, leider steht da nicht irgendwie Tagessätze oder irgend sowas. Weil es wäre mal toll zu wissen, was er gesagt hat, damit man Leuten beibringen kann, nicht dasselbe zu sagen. Ich weiß ja nicht. So. Aber dafür muss man es doch mehrfach wiederholen. Ja, ne, ist Zensur von Hate Speech nicht auch Hate Speech, ne? Und ist jemand, der irgendwie Psychologe ist vielleicht jemand, der im Geheimen den Judenhass antreibt. Dann schieben sie sowas in die Schuhe. Speziell finde ich es halt lustig, dass der Jordan Peterson halt als Fachgebiet Totalitarismusforschung hat. Also Nazis und Sowjets, so sein Hauptteil, auch wenn er ein Stück weit auch bei den Chinesen nach den Kommunisten geguckt hat. Aber jemand, der sich halt mit totalitären Ideologien befasst, als Wissenschaftler, dem wird jetzt Judenhass vorgeworfen. So. Einfach weil der so. Daily Star mal ihn gut findet und Paul Joseph Watson auch nett über ihn gesprochen hat. Da auf dem Bild da, falls es Leute gerade mal sehen, da ist Hitler abgebildet mit seinem linken Arm, ja, und der linke Arm zeigt auf Jordan Peterson. Guck mal, der ist so hoch, der Jordan, der ist so hoch. Ja, und der hat einen Schnauzer. Ja, aber das Hakenkreuz, was da eigentlich abgebildet ist, ist in die falsche Richtung gemacht. Und ich glaube, das ist kein wirklich Foto, sondern eher gedoktert und vielleicht nachbearbeitet, weil es sieht ein bisschen so nach aus. Du meinst, die haben sich nie getroffen? Na, ich würde einfach mal behaupten. Das ist nur so eine Annahme, ja. Da spinnen wir das mal weiter, ja. Das Hakenkreuz nach links gedreht, so, aber trotzdem so 90 Grad gedreht, ist da eigentlich ein buddhistisches Symbol für Sonne. Also tut mir leid, ja. Also wenn, dann müsst ihr euer Swastikas schon richtig machen, Leute. Ich meine, innerhalb des Artikels steht: Peterson opposes true hatred. He says and claims that leftist members of the media try to hurt him by linking him to white supremacists. Also er beschwert sich darüber, dass er in den Medien zu Neonazis halt dazu gesellt wird, also dazu gepackt wird, vermischt wird und dass er das nicht mag und dass er Judenhass schlecht findet und die Überschrift ist halt super. Also du kannst halt bei Überschriften in den Medien, die mit einem Fragezeichen halt verbunden sind, generell einfach immer mit Nein antworten, weil wenn du tatsächlich genügend Beweise hättest, die deine Aussage unterstützen würden, dann würdest du das Fragezeichen nicht brauchen, wenn du einen Artikel schreibst. Ich meine, also Jordan Peterson beschwert sich darüber, dass er mit Nazis gleichgesetzt wird und dann wird er in einem Artikel einfach direkt auf ein Bild mit Hitler draufgepackt. So. Ja, also weißt du, ich... Krass, was wir mit dem machen. Symbolismus, was ist das? Weiß ich nicht. Das heißt, Ben Shapiro hat sich auch irgendwie auf Twitter dazu geäußert, der hat dann auch gleich gesagt, also ich bin Jude und ich kenne ihn halt, weil wir zusammen halt, er macht das Vorprogramm für ihn wohl. Ja, er ist kein Antisemit und er vertritt keine antisemitischen Standpunkte. Wie kommt ihr auf den Blödsinn? Das ist nur Unverschämtheit. Jedem wird sowas angeklebt, den sie finden. Guck mal, ja, das hat aber auch klein angefangen, weißt du, es hat damit angefangen, dass er sich widersetzt hat, Pronomen zu verwenden, die ihn der Staat aufzwingen wollte, so. Ja, ne, seht ihr mal, ihr schaut einmal Jordan Peterson und schon seid ihr Neonazis, wisst Bescheid. Naja, das ist ein ähnlicher Effekt wie bei Gamergate. Wir wollten nur in Ruhe unsere Spiele spielen und er wollte eigentlich in Ruhe Psychologie lehren. Ja. Aber weil ja. Die Leute... Und ich möchte jetzt in Ruhe sterben, okay? Weil geht dann eine Liebe ab, ne? Ich möchte jetzt gerne in Ruhe sterben, weil ich habe den Artikel jetzt gerade erst zum ersten Mal gelesen und... Es ist fürchterlich. The racist origin of the T-Pose and why it needs to be stopped. Allein der Satz ist halt einfach also, schon nein. Zu dem Artikel muss man dazu sagen, dass von diesem Account gibt es noch andere Artikel, die zum Beispiel sagen, dieses Dubbing, wo du so den einen Arm vor die Augen hältst und den anderen Arm nach oben, dass das auch rassistisch ist. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass das halt ein Troll-Account ist, weil das auch ein Bild verwendet von irgendeiner Journalistin, Low-Key-Journalistin. Und halt mit einem anderen Namen, die jetzt der Account erstellt worden ist. Aber das war ja bei dem Okay-Sein genauso. Und ich würde behaupten, das ist eine Frage der Zeit, dass bis die Medien halt nicht mehr das Okay-Sein als Nazi-Kennzeichnung verwenden, sondern halt die T-Pose. Also halt die Hände gerade offen ausgestreckt. Und da werden wir sehen können, wie halt mal wieder ein Troll-Narrativ eventuell in der Zukunft bald den Mainstream erreichen wird. So müssen wir schauen, wann das denn passiert. Ja, man sagt ja immer, the left can't meme. Dabei achten Leute viel zu sehr auf alles, was die Rechten machen, so einfach als Clique, so egal, ob es jetzt von rechts kommt oder nicht. Einfach so. Zufällig, ja, hat eine Gruppe Rechter angefangen, so eine T-Pose zu machen. Dann weiß man, das ist Nazi-Code, ja. So. Mann, Leute. Apropos Nazi-Code. Hier im Quillette, in einem Outlet, gibt es einen wunderschönen Artikel über die Critical Whiteness-Kurse. Und da geht es halt darum, dass Ja, es gibt in der kritischen Rassetheorie der Linken gibt es die Theorie, dass generell weiße Menschen, dass man davon halt Abstand nehmen sollte und dass die Welt nur wirklich Frieden und Glückseligkeit finden wird, wenn man weiße Kultur halt aus der Öffentlichkeit verbannt. Und hier beschäftigt sich der Artikel mit diesen Critical Whiteness Studies, die es in den USA an den Universitäten gibt von Kulturmarxisten. Und hier geht man halt darauf ein, warum die Critical Whiteness Courses merkwürdig sind. Es kommen halt dauernd so Kommentare wie The Problem of Whiteness, Abolishing Whiteness as a Cultural Identity und wie man das dann schaffen würde, weiße Kultur zu zerstören und aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und ja, also der Artikel war sehr interessant. Ja, aber gibt es denn Raum für Weiße in Vielfalt? Gibt es denn Raum für Heteros in der LGBT-Bewegung? Nicht nach den Critical... Ah ja, okay, natürlich. Kann ja nicht sein, ne? Aber genau da werden die Leute dann ja auch abgeholt. Weißt du, die werden reingelockt mit dem Spruch von hier, wir sind für alle da und für Toleranz und Gleichheit für alle, außer für euch. Ja, ja. Und dann werden die Leute halt einfach systematisch nach und nach einfach abgeworfen, so von dem Rest der Gesellschaft oder von einer bestimmten Schicht, die dann die Politik macht. Und dann wundern sich die Leute, ja, warum bist du denn jetzt so frustriert, du weißer Mann? Ja. Ja, ne, keine Ahnung. Cornell keine Student Ahnung. Fights the Patriarchy, strips to bra and underwear to give her thesis. Ja, es ging da um den Kommentar, dass sie Kleidung nicht passend wäre, wie sie ihre These vorstellen will. Und dann hat sie sich nackig, also bis auf die Unterwäsche ausgezogen, um zu zeigen, dass der Kommentar von dem Professor pfui pfui war. Und das soll jetzt besser sein? Ich meine, sie hat sich nur noch mehr objektifiziert und noch mehr sexualisiert. Also ich meine, so, weißt du, so, ich meine, keine Ahnung. Aber doch nur in deinen bösen Patriarchenaugen. Ja, aber es ist halt nicht wirklich, es ist nicht irgendwie richtig harte Statement. Ja, besser passen tut es jetzt auch nicht, finde ich auch. Emma Salkovic-Syndrom, Emma Salkovic-Syndrom, I am the woman who stood bravely and took off her clothes. Ja, also. Dr. These. Also, und dann wollen mir Leute sagen, dass ich Frauen ernst nehmen soll. Die nehmen sich selbst nicht ernst, Mann. Hier in diesem wunderbaren Tweet vom lunaren Archivist geht es darum. Der sowieso eine Granate ist. Abonnieren. Ja. Ein Kanadier, der ein bisschen Deutsch kann. Ja, und hier geht es darum, dass ein Mensch bei The Atlantic, einem News-Outlet aus der Anglosphere, einen Artikel veröffentlicht hat. I'm not black, I'm Kanye, oder wie man es ausspricht. Und es geht halt darum, dass dadurch, dass sich ja jetzt der Kanye pro-republikanisch, pro-Trump geäußert hat, oder zumindest mal den generellen Mediennarrativ, der gesponnen wird, halt mal in Frage stellt und auch so Kommentare abgegeben hat, wie wenn du seit 400 Jahren unter Sklaverei leidest, dann stimmt was mit dir nicht, dann ist das eine Wahl, weil die Sklaverei für über 150 Jahren abgeschafft worden ist und aber in der amerikanischen Kulturdebatte in der Öffentlichkeit immer wieder halt von der Sklaverei gesprochen wird. Und generell hat jetzt Kanye halt einfach so ein paar Löcher in den Mediennarrativ reingestupst. Und hier hat man ihm jetzt sozusagen das Schwarzsein aberkannt in diesem Artikel. Und das Interessante ist, dass der Autor von diesem Artikel, dass der halt bei Marvel als Schreiberling für Captain America arbeitet. Und ja, da kommt eines zum anderen. Also, ist das immer noch der Captain America turned Hydra Nazi irgendwas? Genau. Oh ja, der. Na ja, dann. Marvel, ja. Wie läuft es eigentlich so finanziell mit den Comics? Naja. Mit den Comics nicht so, aber die Filme sind gut, habe ich gehört. Ja, aber das bringt den Comics ja nichts im Endeffekt. Ja, ich habe jetzt auch gelesen, es gab wieder ordentlich Comics-Gate durcheinander. Da gab, weiß nicht, ob wir da einen Artikel zu haben, aber der Diversity in Comics hat irgendwie einen eigenen Comic auf die Beine gestellt, via Crowdfunding. Yes, und dann gab es wohl für den Verlag, den er hatte, Antarctica Press, gab es ordentlich Flack von Künstlern und Schreibern aus der Marvel-Ecke, vor allem wohl Mark Waid mal wieder. Und die haben dafür gesorgt, dass Antarctic Press das nicht veröffentlichen wird, das Ding. Und ja, jetzt will da... Ja, aber ich dachte, Comics müssen erwachsener werden. Die müssen, die müssen noch erwachsener werden. Da braucht man doch sowas. Da kann man doch nicht Nein sagen zu Hallo, ist Patriarchat. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Comic-Szene drin ist. Also Mark Waid ist jemand, der schon seit Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, viel Einfluss im Comicfeld hat. Und dass der sich da benimmt wie ein kleines Kind, finde ich so abartig. Auch einem Mitbewerber gegenüber, der genau das macht, was ja eigentlich das Ding ist, mal was Neues erfinden und eine eigene Sicht auf Dinge und zeigen, dass Comics ein freies Medium ist. Und dann kommen die anderen und trampeln ihm den ganzen Garten kaputt, weil sie meinen, er hat nicht genug lesbische, Gender, Trans, Queer, irgendwas in seinen Comics. Das geht ja, einfach guck mal, so nicht. 2018, okay, was soll mein Kind denken? Ja, ich brauche etwas, was mein Kind denken kann. Ich kann nicht einfach mein Kind einfach spielen lassen, womit er will. Ich muss da jetzt schon anfangen, ihm zu sagen, was er machen soll. Natürlich, hier, Comics, ja, die müssen erwachsener werden. Du kannst nicht mehr so Comics haben, die Spaß machen oder die interessant sind. Nein, die brauchen alle eine politisierte Botschaft. Das ist aber keine Propaganda. Ja, das ist so viel zu der illiberalen Logik der Intersektionalität. Haha, perfekte Überleitung. Ja, hier geht es um einen näheren Blick auf Intersektionalität und auf die gute Frau Kimberly Crenshaw, und der Artikel beleuchtet im Detail relativ schön, wie, also mit vielen Links, wo man halt sich weiter informieren kann, wie Intersektionalität eine merkwürdige Sprache, merkwürdige Termini an den Tag legt, die sehr vage sind. Und wie diese vage Sprache dann zu ideologischer Konformität und Gruppendenken führt und wieso sozusagen innerhalb der Theorie die Notwendigkeit der Radikalisierung so stark ist. Und generell ist Intersektionalität halt so dieses, das Konstrukt, was im Hintergrund den ganzen SJWs immer so viel Raum für ihre Argumente gibt, dass viel kommt einfach von der Intersektionalität, und das ist ein ganz guter Artikel dazu. Ja. Vielleicht generell sehr schönes Magazin. Also. Aber weißt du, Intersektionalität ist einfach nur identitärer Treibsand. So, man kann sich das so vorstellen, dass die kleinste Minderheit das Individuum ist, und dafür sind die Linken schon weit weg von so da irgendwie Politik für zu machen, für das Recht des Einzelnen. Aber die größte Gruppe wäre halt die gesamte Menschheit, aber das ist dann viel zu unidentitär. Weißt du, da sind ja dann auch noch die Nazis mit inbegriffen, weil es sind ja auch Menschen, ja, oder so die Leute, die du nicht magst, sind ja auch Menschen, ne? Deswegen bewegt man sich mit Intersektionalität eben in einem Bereich von Identitätspolitik, wo halt auch, würde ich mal behaupten, ganz viele politischen Seiten so mitmischen. Ja, aber Intersektionalität ist halt, du kannst unendlich weit auffächern, aber es wird qualitativ nicht besser. Das wird sogar qualitativ schlechter. Es wird dir nur als besser verkauft, weil für jeden ist was dabei. Ja. Also es ist wirklich, es ist einfach, ja, identitärer Treibsand. So. Ja, Channel 4 News. Es geht hier darum, dass man sich nicht manspreaden darf, und du hast halt in Großbritannien in Mainstream News hast du dann hier ein Bild von Riot Girls, die sich darum kümmern, dass Männer nicht mit offenen Beinen da hocken im Zug, und all das kommt halt zustande, während du ein ständiges Ansteigen an Säureattacken auf Frauen in Großbritannien hast, wo du dir auch einfach nur denkst, Manspreading oder Säure, so, wo habt ihr so eure Prioritäten? Wo man sich einfach nur denkt, Leute werden mit Säure überschüttet, und euch geht es darum, dass jemand mit offenen Beinen da hockt. Meine, ja, aber das mit offenen Beinen da hocken ist ja dann auch von deren Seite auch so Hass, ne? Das heißt, eigentlich sollte da Reconquista Internet mal zu Riot Girls gehen und denen sagen, hey, lass den Hass sein. Nein, nein, nein. Mit dem Finger so noch dazu. Ja. Naja, apropos Säureattacken, ne? Das ist so fürchterlich, Mann. Oh, eine 20-Jährige wurde mit Säure beworfen. Nee, ey, ich kenne die nicht mal, weißt du, ist mir scheißegal, ob es eine Frau ist oder so, ja. Ist einfach, dass jemanden Säure einfach auf den Körper geworfen hat, so, aus egal welchen Gründen. Ach, nee. So kaputt. Das ist wirklich echt kaputt. Einfach die Kontraste. Die Kontraste machen mich. Ja, wollte ich gerade sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ja, gerade eben noch so ein Intermezzo von einem wirklichen Problem, ja. Und hier jetzt Google urges attendees to wear pronoun stickers at developers conference. Bei einer Entwicklerkonferenz, ja, wo Leute hingehen, um Sachen zu bereden, die wichtig sind in Form von Programmierung und Entwicklung von Infrastruktur für Programme, okay, für Netzwerke, ja. Sollen Pronomen-Sticker tragen bei Google. So, was ist das denn? Das Problem ist ja nicht, dass du diese Pronomen-Sticker hast. Nee, das Problem ist, was ist, wenn du keinen tragen möchtest? Wozu bräuchtest du überhaupt einen Pronomen-Sticker? Trag doch einfach deinen Namen. Das ist doch eigentlich die Designation für dich als Individuum. Ist doch sogar ziemlich genau, wer du bist. Du bist der und du bist die und die. Ja, so nicht, ja, sprich mich bitte an mit meinen Pronomen. Ja, die Pronomen werden sowieso im Englischen eher dann verwendet, wenn du über andere Leute referenzierst, egal ob sie daneben stehen oder nicht. Das heißt, so in den meisten Fällen ist die Person nicht mal da, über die du so redest. Ja, so, man verwendet you halt. Das ist aber neutral. So, weiß nicht. Keine Ahnung. Also mit den Pronomina ist ja hier gemeint, alles, was halt nicht die männliche und weibliche Form ist, ne, halt dieses Xi, Xer, und diese ganzen Sachen, halt das, womit auch der Jordan Peterson mehr oder weniger populär geworden ist, dadurch, dass er gesagt hat, so, ja, hier, es gibt jetzt ein Gesetz, das mich dazu zwingt, das zu benutzen, und dagegen protestiere ich. Das ist ja der Punkt, wie der überhaupt seinen Claim to Fame bekommen hat. Und ja, gut, ich meine, dass jetzt Google intern halt Hello, my name is Xer, so Sticker sich auf die Brust posten, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber es zeigt halt den allgemeinen Trend auf, dass halt sich Leute dadurch so, nicht so persönlich, schlimm. Also Leute, dass sich wirklich Leute persönlich dadurch angegriffen fühlen, wenn das falsche Pronomen da benutzt wird. Es hat einfach James Damore was right, weißt du? Also James Damore, bekannt für seine Google-internen Leaks darüber, was da alles so passiert, wo weiße Mitarbeiter sich dafür entschuldigen müssen in so Gruppengesprächen, so in Meetings dafür, dass sie weiß sind oder dass da jemand einen Talk drüber gehalten hat, dass sie mehrere geistige so irgendwie Identitäten hat und eins davon ist so ein Gebäude. Ja, dass so Leute einfach bei Google sind und Google das einfach feiert, so. Und jetzt hingeht und sagt, hier, es ist doch nur ein Pronomensticker. Zieh ihn doch an. Das ist doch nur etwas, was wir dir sagen, du tun sollst. Und wenn du dich weigerst, ja, dann wirst du auf eine Blockliste kommen, damit du nie wieder irgendwo in der Tech-Branche anfangen kannst. Das ist genau so das, was eben aus der ganzen Damore-Sache rauskam. Dass die Leute, die sich dann so total als heiliger als du präsentieren, eigentlich die fürchterlichsten korrupten Leute sind, die dann keine Hemmung haben. Das Ding ist doch auch, also wenn du jetzt Transgender bist, dann gehst du ja von dem einen Geschlecht in das andere Geschlecht über. Also du möchtest dem anderen zugehörig sein. Du möchtest dich doch dann eigentlich so anziehen, dass du dem anderen Geschlecht zugeordnet wirst. Und so ein Aufkleber ist dann nur für die Menschen da, die sich sozusagen in der Übergangsphase wohlfühlen und dann daraus eine Identität ableiten. Und das ist ja eigentlich nicht das, was du hast, sondern das ist ja dann ein Schrei nach Aufmerksamkeit, wenn du in der Mittelphase stehen bleibst und sagst, guck mich an, so wie ich bin und jetzt hier, gib mir mein Xer und Xerself. Also, wie gesagt, einfach Namensschilder, die entwickeln ständig irgendwie nutzlose Konventionen, die einfach schon am nächsten Tag out sind, ja, die stecken so viel Arbeit rein, das alles zu organisieren, aber es ist total schwachsinnig. Das ist vielleicht mehr so ein Talking Point, den sie anbieten für einen Smalltalk, wenn ihnen sonst nichts einfällt oder so. Hier erinnert das so ein bisschen an Monty Python, wo sie da die Vorschläge gemacht bekommen haben im Restaurant für Themen. Weißt du, der Prozentsatz von Transgender oder transsexuellen Leuten in Amerika beträgt 0.5%, okay? Und ich bezweifle, dass die gesamte Gruppe von den Leuten, die trans sind, alle bei Google arbeiten. Aber selbst wenn, man hat da irgendwie mal größere Probleme bei Google als, ja, hier, mit welchen Worten wirst du denn gerade angesprochen, so, ja. So, die haben gefälligst mal irgendwie Daten zu sichern und nichts mit denen, so keinen Scheiß damit zu machen, ja. Was die in ihrer Freizeit machen, wenn so Eyes Wide Shut, ne, ist das vollkommen egal. Alter, nee, das ist so dumm. Pronomensticker. Was passiert, wenn ich mich nicht dran halte? Was passiert denn mit mir? Ja, Ächtung. Ja, cool. Und das ist halt der Knackpunkt. Es geht ja eigentlich darum, eine sichere Arbeitsatmosphäre für Leute zu schaffen, die darunter leiden. Aber mittlerweile ist es einfach so ins Gegenteil verdreht worden, dass es ja den Leuten, die einfach pragmatisch ihre Arbeit machen wollen, die Arbeit erschwert. Ja, und wie du schon gesagt hast, eine so große betroffene Gruppe an Leuten gibt es gar nicht, dass es solche extremen Maßnahmen rechtfertigt. Ja, es ist ja. Also es ist eine unternehmensinterne Sache, ja, das ist weniger schlimm, als wenn gesetzlich festgelegt wird, dass es halt so verfahren werden muss. Aber ja, es steht einfach dem Informationsaustausch auch komplett entgegen. Wir hatten ja beim letzten Stream, vorletzten Stream, auch den einen Open-Source-Entwickler, der sich einfach mit diesem ganzen Code of Conduct-Zeugs so überworfen hat, dass er einfach gesagt hat, ja gut, ich wollte eigentlich hier für die Allgemeinheit was Kostenloses beitragen, aber das ist mir jetzt auch nicht mehr wert. Das ist das, was dabei rumkommen wird. Die besten Leute werden nicht mehr kommen. Also genau das Gegenteil von dem, was Google will. Die machen das ja nur, damit auch die besten Leute sich wohlfühlen. Genau das Gegenteil wird passieren. Ja, aber die besten Leute werden da sein wegen der Handlung und nicht wegen irgendwie hier, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden. Weißt du, so, wenn du programmieren kannst, wenn du kommunizieren kannst mit Leuten, dann ist das eher die Priorität, anstatt weitere Barrieren aufzustellen wie Pronomen. Also, naja, egal. Republika, Republika, Republika. Die Bundeswehr bei der RP18, eine Chronologie und ein paar Fragen. Ja, das ist ja ganz schön explodiert, auch noch nach der Republika letzte Woche. Diese Diskussion darum, dass die Bundeswehr da gerne einen Stand gehabt hätte, aber man, der gesagt hat, es geht nur um die Uniform und die Bundeswehr das daraufhin nicht wollte, dann so Guerilla-mäßig einen Stand gegenüber vom Eingang aufgemacht hat, fand ich eigentlich ein ganz gutes Vorbild. Sollten wir vielleicht auch mal überlegen, wo kriegt man so einen Wagen her? Ja. Und ja, hier geht es halt um die Darstellung der Geschichte nach der Sicht der Veranstalter. Ist ganz interessant, das zu lesen, ist natürlich die Schuld der Bundeswehr alles. Und das, was die Bundeswehr hinterher gesagt hat, die Republika sei gegen die Bundeswehr oder habe die Bundeswehr provoziert, oder habe den uniformierten Besucherinnen den Zugang zu einem bestehenden Stand der Bundeswehr, also das ist auch wieder Wortglauberei, es habe eine Standzusage gegeben und so weiter und so fort. Also es geht hin und her, ich denke mal, ja, keine Ahnung, ob wir das erfahren werden, was da wirklich vorgefallen ist. Aber ich finde es ziemlich peinlich, dass das so in die Öffentlichkeit gezerrt und da irgendwie, ja, da gewaschen wird. Nun, in der letzten Sendung habe ich ja schon darüber gesprochen. Meine Vermutung ist einfach, dass sie denen nicht, dass die Bundeswehr den Veranstaltern einfach nicht genug Geld gezahlt haben. Beweist mir das Gegenteil, Leute. Ja, aber ich traue denen schon zu, auch aus reiner Bockigkeit und so. Also das scheint so ein bisschen so ein PR-Stunt zu sein. Die haben die letzten Jahre nie Probleme mit der ganzen Bundeswehr-PR gehabt. Ja, ich verweise nochmal auf den YouTube-Kanal Die Rekruten, der sich an Minderjährige richtet. Ausrufezeichen. Ja, also wie gesagt, bis jetzt hatte die Republika und auch die ganzen anderen Veranstaltungen, die da im gleichen Umfeld sind, haben nie ein Problem mit der Bundeswehr und deren Marketingstrategien gehabt. Aber auf einmal schon. Ja, doch, die hatten ja, stand da ganz oben drin, dass sie letztes Jahr ja auch schon eigentlich irgendwas haben wollten, was sie dann die runtergehandelt haben auf irgendwie einen Talk. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde der Talk damals auch irgendwie gestürmt von irgendwelchen Antifa-Leuten oder so. Okay, vielleicht ist die Entwicklung jetzt schon ein paar Jahre in der Mache, aber generell stehe ich zu meinen Worten. Du hast ja, auch recht. Letztes Jahr wurden sie ja auch noch zugelassen, aber das explizite Argument dieses Jahr, warum sie nicht zugelassen wurden, war ja, weil sie sich geweigert haben, nicht in Uniform aufzutauchen und mehrere Guest-Speaker, unter anderem Chelsea Manning, sich halt getriggert gefühlt haben durch die Uniform. Ja, das ist wieder klasse, ne? Dass sie mich akzeptieren können, dass Leute anders sind. Ne? Also man kann es ja auch anders begründen. Und sie begründen es halt nicht dadurch, dass die Marketingmethoden von der Bundeswehr schlecht sind. das wäre ein ordentliches Argument, was sie unterstützen könnte. Aber das Argument bringen sie ja nicht. Sie haben andere Argumente. Ja, ja, ich glaube, die haben auch noch nie Marketingmethoden gesehen, die sie nicht in Ordnung fanden, wenn der Scheck von den Leuten gültig ist halt. Also. Genau. Der Volkslehrer wurde fristlos gekündigt. Er war Lehrer, hat einen YouTube-Kanal und man hat sich jetzt ihn angeschaut und das, ja, die Inhalte, die er auf YouTube teilt, und er ist jetzt gegangen worden. Also offiziell. Also ich kenne auch so einen YouTube-Kanal, der Volkslehrer, aber mit X, der sieht aber noch ein bisschen anders aus als der. Was ist da im Hintergrund hier? Das ist der. Das ist. Okay, was hat er so gesagt gehabt? Böse Dinge, die verschwörungstheoretisch sind. Diese Volksgeschichte mit X ist doch aber eine linke Sache, oder nicht? Denke ich, aber auch Volks mit X ist eigentlich immer links. Volksküche und so. Volks mit X war wohl nichts. Nee, also der Volkslehrer aus dem Artikel, der wird normal geschrieben. Also. Und ja, ja, man hat halt einen YouTube-Account, wo er Sachen hochlädt, wo er auch nach dem Geldsystem fragt. Und ja, ich weiß halt nicht, ob man das wirklich braucht, dass man jemanden wie ihn ja, seinen Job aufkündigt. Aber solange er es den Kindern nicht erzählt, meine Güte. Also, ich weiß auch nicht. Also. Ich finde es gerade echt ironisch, okay? Die weibliche Stimme wurde lang genug zum Schweigen gebracht, geschrieben von Richard Kämmerlings. Und so, unten drunter so ein Bild von einer der mächtigsten Frauen der letzten 50 Jahre. Ja, so, finde die Fehler. Nicht nur einfach den, sondern die, ja? Ist das ein Zitat an dem Titel? Was? Ist das nicht ein Zitat von, vielleicht von jemand? Von der Zitscher oder so vielleicht? Ich weiß es nicht, war jetzt nur eine Frage. Ich habe das ja nicht angehört. Nee, weiß ich nicht. Nee, es geht hier, also weiß ich gar nicht, ob das ein Zitat ist. Hier geht es um eine Historikerin namens Mary Beard, die ist wohl relativ prominent durch ein Buch über Rom, das ich persönlich mal nicht gelesen habe. Zu dem Thema habe ich eigentlich ziemlich viel gelesen. Aber diesmal beschäftigt sie sich mit der Frau in der abendländischen Kultur und also so. Ich weiß, es ist nur eine Rezension praktisch von dem Buch oder ein Hinweis auf das Buch, aber man kann sich die Sachen natürlich auch aussuchen. Also wenn man Titus Andronicus von Shakespeare nimmt und da der vergewaltigten Frau die Hände abgehackt werden, um sie zum Schweigen zu bringen, die Zunge rausgeschnitten und so, da sieht sie halt Frauenunterdrückung. Auch dass Telemachos, der Sohn des Odysseus, seiner Mutter den Mund verbietet. Diese Rede ist Sache der Männer, lässt Homer den jungen Mann klarstellen. Also, dass diese Sachen ganz eindeutige Zeichen dafür sind, wie sehr halt Frauen sowieso immer nur Objekt und dass das ganz traurig ist. Und ich verstehe halt nicht, wie man die Literaturgeschichte anschauen kann und sagen kann, da sind nur die Stimmen von Männern zu hören oder da sehe ich nur männliche Helden, weil das ist einfach Blödsinn. Ja. Und die Frau ist gerade die Maggie Thatcher hier zu zeigen, ja, weil die Maggie Thatcher, das ist ja das Stereotyp von einer schwachen, sich unterwerfenden Frau, ne, klar. Ja. Ne? Gerade das reich bebilderte Buch, das den deprimierenden Befund einen trockenen Humor abtrotzt, ist ein Crashkurs in feministischer Geschichtsschreibung. Ja, das glaube ich gern. Ja, da wird nämlich einfach so geschrieben, wie man sich das denkt. Und dann ist halt Shakespeare ein Frauenhasser gewesen und Homer auch. Und das haben dann alle Männer geerbt, alle weißen, alten, heterosexuellen Cis-Männer. Super. Ja, hier wird zurückgegriffen auf irgendwelche Königinnen, die sich damit rechtfertigen mussten, dass sie irgendwie im 15. Jahrhundert, oh ja, ich bin zwar eine Frau, aber ich bin trotzdem so gut wie ein Mann. Im 15. Jahrhundert. Meine Güte. Also die müssen wirklich hier nach den komischsten Strohhalmen wirklich greifen, um irgendwelche Argumente zu bringen. Unglaublich. Tja, wir haben Verschwörungstheorien zu lange wuchern lassen. Ist das so? Das ist ein ziemlich interessantes Interview über drei Seiten, das wir jetzt schlechterdings irgendwie vollständig durchgehen werden. Aber ja, das ist wirklich interessant, weil also dieser Mann stellt sich wirklich hin und sagt, ich glaube, wir haben die Leute zu lange frei reden lassen. Er nennt es Verschwörungstheorie. Aber also das ist, finde ich, eine ziemliche Offenbarungseid, dieses Interview. Also es gibt die DDR, wie man hier auf dem Bild sieht, wohl doch noch. Nicht nur in den Gehirnen der Menschen, sondern auch in den Plänen der Menschen. Wenn ein Weltbild des permanenten Betrogenwerdens hat sich in die Gesellschaft hineingefressen, sagt der Berliner Historiker Paul Nolte. Warum kann das wohl sein? Warum kann das wohl sein? Dass sich das Weltbild des permanenten Betrogenwerdens in die Gesellschaft frisst. Wenn wir 1% der Leute haben, die irgendwie die Hälfte des Geldes kontrolliert, wie kann das bloß sein, dass sich dieses permanente Betrogenwerden und dass die Leute dann auch noch anfangen, darüber nachzudenken und in Gruppen und Theorien entwickeln, woran das liegen könnte, das ist doch total, also da müssen wir doch was tun, oder? Da ist Gegenwehr doch angeboten. Nun, das ist halt wieder so ein Rechtfertigungsding. Damit kann die Amadeo und Antonio-Stiftung dann sagen, der renommierte Historiker Paul Nolte hat auch in seinem Interview mit der Zeit damals oder mit der Süddeutschen damals irgendwie gesagt, bla, wir haben die schon viel zu lange frei reden lassen. Jetzt müssen wir das aber auch mal in Gesetze gießen. Ich würde mal Verschwörungstheorien aufhören. Ich würde mal raten, einfach mal ins Blinde reintippen und sagen, dass wenn das Vertrauen von den Bürgern zum Staat ja so aufgebrochen ist, ja, dann werden sie versuchen, diese Lücke eben mit Theorien zu füllen, die sie sich selbst bedenken und ausmalen können. Ja. Und wenn sie halt selbst ein paar so gedankliche Fehler drin haben, wenn sie mal nicht faktisch rangehen und dann wirklich immer offen bleiben, dann verwurzeln die sich eben auf so Verschwörungstheorien, ja. Also, im Moment meinst du so Verschwörungstheorien wie die Einwanderungspolitik der letzten Jahre hätte man besser managen können? Nee, sowas jetzt zum Beispiel nicht, aber auch nicht AfD betroffene Themen, so Sachen wie die Impfungsdingsverschwörung da, dass Impfungen Autismus machen würden in Kindern. Ja, das ist ja eigentlich auch eine Verschwörungstheorie, so von den großen Pharmas wird ja immer behauptet, aber das ist eher so eine von links entstandene Verschwörungstheorie anstatt von rechts. Die ist eher so aus dem Irren entstandene Verschwörungstheorie. Ja, die sind alle aus dem Irren entstanden, mehr oder weniger, weißt du, so nur einige sind halt eher in der Realität basiert und eher Kritik, die dann als Verschwörungstheorie dargestellt wird. Und das andere sind einfach Sachen, die aus der Luft gegriffen sind und Leute. Was ist mit, wir haben Religionen zu lange wuchern lassen? Ja. Würde ja. Das fliegen, ne? Ja. Weil im Endeffekt, wo ist der Unterschied zwischen einer Religion und einer Verschwörungstheorie? Ist ja halt schon ganz gut. So. Und wenn wir den einen das eine erlauben, warum wollen wir den anderen dann irgendwie das andere einschränken? Ja, so wenn Leute sagen, hier die Erde ist eine Scheibe, so die Erde ist eigentlich flach, ja, dann lachen wir alle drüber. Wenn jemand hinkommt und sagt, hier, ich glaube daran, dass der Weihnachtsmann existiert, dann lachen wir alle drüber, ja. Und wenn jemand hinkommt und sagt, guck mal, ich glaube daran, dass da so ein Boogeyman war, der hat das alles erschaffen und der hat einen Plan und so, ne? Und nein, du kannst nicht austreten aus der Religion, ich töte dich dafür, ne? Es ist nicht gut. Alter, nee, ey, weißt du, so zusammenleben und miteinander ist halt ein sehr wichtiges Ding. Und ja, den Artikel habe ich eingereicht. Was das für eine Überschrift, Stopp. Ich wollte noch was zum anderen Artikel sagen. Und zwar, also was davon Verschwörungstheorien gesprochen wird, wenn eine Verschwörungstheorie ist, dass in der Uckermark ein Krankenwagen eine halbe Stunde länger braucht, um beim Patienten zu sein und solche Sachen, die in dem Text vorkommen. Ja, also der hat da keine einzige Verschwörungstheorie genannt. Der hat halt nur immer den Vergleich genannt, hier, wir leben in historischen Zeiten, die vergleichbar sind mit Weimar, was ja angreifbar ist. Aber ansonsten hat er wirklich nur hanebüchene Beispiele gegeben. Gab es irgendwas von Substanz in diesem Artikel? Weil, was für eine Verschwörungstheorie hat er jetzt angeprangert? Ich habe keine konkrete gefunden in dem Artikel. Ich hätte spontan gesagt, ja, diese Beschreibung, die er geliefert hat, die, das stimmt ja, das existiert ja. Es gibt ja Leute, die so argumentieren sozusagen. Aber kann das jetzt irgendwie einer von oben entscheiden, was da richtig und was falsch ist oder was man da jetzt glauben kann und was nicht? Da muss doch jeder auch selber ein bisschen gucken. Ne? Also ich finde, das kannst du eh nicht so entscheiden. Halt. Der eine findet das möglicherweise sogar gerecht, was passiert. Und der andere hält das für eine abgekaterte Sache. Das kann ja dann beides richtig sein, sozusagen. Ist eben eine Frage der Betrachtung auch. Ja, da kann man ja nicht die Entscheidung, darüber kann man nicht die Entscheidung in fremde Hände legen oder in Obrigkeitshände oder so. Was ist das denn für ein Glaube, ne? Also es sind schon krasse Sachen drin, wie zum Beispiel die alt-neue Frauenfeindlichkeit ist der Klebstoff illiberaler Bewegungen. Da klingelt einem die Intersektionalität zum Beispiel ordentlich in den Ohren. Das ist ja genau so ein Punkt, ne? Wollen wir uns das gefallen lassen, dass die das bestimmen, ob wir darüber reden dürfen und wie sozusagen, ne? Natürlich nicht. Ja, oder halt, das fand ich auch ganz lustig. Irgendwie, es kommt dann so eine dumme, genau hier. Der Weg zu den vermeintlich besseren Zuständen führte doch zwangsläufig über Leichen. War das den Leuten damals nicht klar? Also Hitlerismus am Anfang, also dass halt eine rechte Revolution, genau wie eine linke, halt dazu führt, dass sie über Leichen führt. Diese Frage zu stellen und dann halt nicht den Schritt nach heute zu machen und zu fragen, kann es sein, dass diese bunte Geschichte auch Menschenleben kostet und das vielleicht irgendwie in Zukunft auch noch mehr. Kann das nicht auch sein? Und das wird völlig ausgeblendet. Ja, es gibt ja noch andere Probleme als nur Lebenkosten. Also ich meine, ich will das nicht kleinreden, aber man kann sich auch über andere Zusammenhänge da Gedanken machen, ne? Was man dann für eine Gesellschaft hat und so zum Beispiel. Also und dann halt, ja, illiberale Tendenzen finden verstärkt Anklang. Donald Trumps Politik und Viktor Orbans Kampagnen. Donald Trumps Politik ist illiberal. Ist es so? Oder ist es nur so wegen dieser Muslim-Einreise-Bans? Ist das schon illiberal? Genauso Viktor Orban. Ist er wirklich illiberal? Der hat was gegen die Pressefreiheit, glaube ich. Ne? Meine ich, ist halt auch Einschätzungssache, ne? Oder Meinungssache sozusagen. Ja, eh so, ja, der Orban, der hat auch ein bisschen Umverteilungskram, der irgendwie nicht so effektiv ist. Also. Ja, genau so, mal die Inquisition wird es schon richten. Die verschiedenen Ausformungen von Illiberalität, politisch, gesellschaftlich, kulturell und auch wirtschaftlich, etwa im nationalen Protektionismus, sind alle miteinander verbunden. Besonders frappierend ist die alt-neue Frauenfeindlichkeit. Sie ist ein heimlicher Kern und Klebstoff illiberaler Bewegungen. An dem hat der Mann zu lange geschnüffelt, glaube ich, an dem heimlichen Klebstoff. Ja, das ist selber eine Verschwörungstheorie, was er aufbaut. Ja. Sie denken da an Trump und seine Tiraden gegen Frauen? Während seines Wahlkampfes hat man das etwas zu anekdotisch gesehen. Aber in Trumps Verhalten hat wohl etwas Konstitutives. Es sendet seiner Klientel ein Signal, dass man es mit der gesellschaftlichen Liberalisierung seit 1968 doch wohl etwas übertrieben habe. Aber auch jenseits der USA sehen wir diesen Antifeminismus in nationalistischen und populistischen Bewegungen. Das ist übrigens auch eine Gemeinsamkeit zum Kaiserreich. Also der geht gegen, also alles, was kritisiert, ist eine Verschwörungstheorie. Wie, was? Ich bin pro Kaiserreich? Das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Nur weil ich Feminismus kritisiere, will ich jetzt den Kaiser zurückhaben. Meine Fresse. Also wenn ich das machen darf, dann wäre ich dafür. Dann würde ich auch den Kaiser. Was ist das für ein Argument? Guck mal, der hat was gegen Feminismus gesagt. Der will den Kaiser zurück. Der hat Verschwörungstheorien, Stufe 4. Meine Fresse. Ja, und dann geht es noch um Schuldkult, Höcke, Politiker, die sowieso lügen, wie man die Leute da wieder rauskriegt aus dieser rechten Ecke. Leute, apropos Rückfall, okay, so, das Kreuz bewahrt uns vor dem Rückfall in die Barbarei des real existierenden Islam. Lass mal Heroin nehmen, das ist immerhin besser als Meth, weißt du? So, nee, es wäre besser, wenn man halt Leder noch machen würde. Ja, ich bin pro Heroin, genau, ich will den Kaiser zurück. Ja, und Heroin an Süßigkeitenautomaten verteilen. Ja, der Artikel hier, den habe ich eingereicht gehabt, da geht es wirklich darum, dass argumentiert wird mit, guck mal, der durch den Atheismus entstandene Freiraum, ja, der hier Religion dann quasi vorenthalten wird, ja, und wo selbst das Christentum nicht mithalten kann, ja, der wird jetzt verwendet, um Islam gut zu heißen, und das heißt dann hier, ja, Muslime sind okay und wir brauchen ein starkes Kreuz und Deus Vult. So. Das war's. Ich finde schon allein. Ist das Katholika? Das finde ich schon. Das ist nicht Philosophica Perensis. Ah, okay. Also ich schon allein. Der real existierende Islam, ich finde es, das ist eine Wortschöpfung, die sich auf die Schulter klopfen kann. Die Atheisten sind dran schuld, dass es den Islam gibt. Gründe. Ja, und die Aufklärung ist schuld am Holocaust. Also, ich dachte, wir hätten uns weiterentwickelt, haben wir aber wohl nicht. Tut mir leid, ja. Ich meine, ich brauche keine irgendwie Wahnvorstellungen oder irgendwelche Ideen in den Kopf zu haben, die ich nicht irgendwie so in der Realität aufzeigen kann. Aber ich bin wohl derjenige, der irgendwie blöder ist, so haha. Du fieberst nicht glühend dem Wiederauferstehen Konstantinopels entgegen? Nee, tue ich nicht. Sogar ein Ketzer? Ja, bin ich. Tut mir leid, ja. Nee, Mann. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee. Gott, das wäre doch mal was. So mit den Jungs da runterfahren. Ne? Befreien und so. Nicht? Ja, erst müssen wir in den Wald gehen. Und dann können wir unsere Kräfte sammeln, um Dolch zu machen. Oh ja, können wir ein Holzschwert da schnitzen. Ja. Die PKS. Nicht mit PMS verwechseln. Hallo? Ist noch jemand da außer mir? Ja, ich bin da. Aber ich habe mir die PKS nicht wirklich angeguckt. Um ehrlich zu sein. Ich habe mich da auf euch verlassen. Also ich habe die einzige Berührung, die ich damit hatte, war ein empörter Tweet vom ZDF, wo sie sich gefragt haben, wie das denn sein könnte, dass die Leute solchen Statistiken nicht mehr glauben. Ich habe ihnen zurückgeschrieben, das könnte daran liegen, dass man beim ZDF halt Tag aus Tag ein die Arbeitslosenzahlen um die Ohren gejubelt bekommt, obwohl man genau weiß, dass Hartz IV und Fortbildung und Krankheit und was weiß ich alles schon rausgerechnet sind. Guck mal, und trotzdem guck mal, jubeln die immer wieder. Da denkt man sich irgendwann auch, weil scheiß drauf. Guck mal, der Spiegel ist so voll kritisch gegenüber der Kriminalstatistik, aber so, ich würde mal behaupten, so die Mainstream-Medien sind ja auch alle dann dem sehr kritisch gegenüber, was die Kriminalstatistik aussagt. Aber die Statistik, die den Gender Pay Gap bestätigt zum 10. Mal, obwohl es den halt nur gibt, wenn man halt Sachen nicht richtig berechnet und selbst dann ist es eine Entscheidung von den Leuten, welchen Job sie machen, das wird durchgewunken als das ist faktisch, das ist wahr und wenn jemand widerspricht, der ist böse. So, ich weiß nicht. Ja, Experte sieht Integrationsbedarf bei Deutschen. Wir haben vom, wie hieß es nochmal, Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat. Der Vorsitzende davon meinte, dass man ein Partizipationsgesetz braucht und dass man Menschen mit deutschem Pass den Integrationsbedarf bei den Deutschen aufarbeiten sollte, weil sich Deutsche besser integrieren sollen. Und ich finde es klasse, dass wir davon sprechen, dass die Menschen, die schon länger hier sind, sich jetzt eingliedern sollten in die neue Gesellschaft, die geschaffen worden ist. Ich finde es klasse. Richtig, richtig schöne News. Also. Ja, muss ich dann in Zukunft Kurse belegen, oder? Ja, Moment. Das Problem mit dieser Art von Argument ist eigentlich, dass es nur ein Fingerzeigen ist, so ein tu quoque, so du aber auch, ja. So, das ist wie wenn jemand, der raucht, hingeht und sagt, guck mal, Rauchen ist ungesund, ja, so zu einem Raucher halt sagt, ne. Und ja, natürlich, es gibt bestimmt Integrationsbedarf bei Deutschen auch, wenn wir Integration als etwas sehen, was so bestimmte Werte vertritt und hier und da, ja, okay, dann ist egal, woher du kommst und wie lange du wo schon lebst, ja. Aber es ist halt echt einfach nur ein Fingerzeig-Argument. So wird es hier verwendet, so kommt es hier rüber. So, Deutsche beschweren sich über Integrationsbedarf, ja, aber selber, haha. Moment mal, also ich gehe davon aus, dass der Mensch, der hier aufwächst, über die Gesellschaft integriert wird. Und ich sehe da nicht einen feststehenden Wertekanon oder irgend sowas, das ist Integration irgendwie nicht für mich. Naja, aber ich meine damit, dass du würdest ja auch zustimmen, dass wenn Leute hier neu geboren werden, ja, werden sie hier mit den Werten integriert und in die Gesellschaft, also sie werden hier mit den Werten sozialisiert und in die Gesellschaft integriert. Wenn die Eltern nicht versuchen, sie in eine ganz andere Richtung zu verbiegen. Ja, genau, genau. Und die Eltern selbst, ja, sind dann ja, wenn sie versuchen, das Kind in eine ganz andere Richtung zu verbiegen, egal ob sie hier schon die ganze Zeit gelebt haben oder von irgendwo gerade hierher kommen und hier das jetzt machen mit ihren Kindern, halt schon integrationsbedürftig oder so. Das ist eigentlich die Aussage, die damit gemeint ist. Also das ist die eine Interpretation davon. Aber wie es hier verwendet wird, ist wirklich nur ein Fingerzeigen auf ihr Deutschen, ihr müsst euch auch integrieren. Was eben der Fehler ist. Was halt auch gute Stimmung schaffen wird, da bin ich mir mal sicher. Also da werden die Zustimmungen für die Blockparteien noch weiter hochgehen, denke ich. Nee, Blockflötenparteien. Moment. Integration fängt damit an, in den Wald zu gehen. Das ist meine Meinung. Das wird man ja wohl noch mal sagen. Aber du solltest zumindest aufschreiben, dass der Wald Wildschweine enthalten kann oder Spuren von Wildschweinen. Ja. So integriert musst du sein. Und wo wir gerade schon bei der Integration sind, wer sich mehr mit Zuwanderung beschäftigt, scheint verbitterter zu sein. Und da hat man Daten aus dem Jahr 2003 und 2008 genommen und sich irgendwie ausgerechnet, dass Menschen, die unglücklich mit ihrem eigenen Leben sind, Kritik an Integration üben. Und ich muss sagen, Echt? Also Leute, die vielleicht wenig verdienen, einen doofen Job haben und so, und dann sehen sie, sie werden jetzt mit Hartz IV bedroht, weil vielleicht jemand den Job nebenbei billiger macht, dann sind die ist die Verbitterung schuld, nicht der reale Druck, der auf diesen Leuten lastet. Ne? Ja, und vor allem wichtig ist festzustellen, dass die Verbitterung natürlich eingebildet ist und dass niemand einen Grund hat, sich zu beschweren. Das ist auch sehr wichtig, dass der Pöbel das mal weiß. Also. Und da hat man eine gute Studie dazu angefertigt. Nicht, dass das Subjekt am Ende noch aufmuckt. Genau, genau. Ist auch schön, wie sie hier wieder so die Unbrauchbarsten von den Unbrauchbaren, die sich mit Zuwanderung beschäftigen, dahinstellen müssen, mit einer Kack-Reichsadlerfahne. Oh, Mann, ey. Ist halt lächerlich. Also. Türken gehen in Berlin unter. Das Gefühl habe ich nicht, aber das meint die vielleicht anders. Schockierende Zahlen. Ja, das ist eine Studie, die halt zeigt, dass Migranten in Berlin es besonders schwer haben, einen Job zu finden. Und das hängt auch im Teil damit zusammen, dass so 70-80% der Leute, die hierher gekommen sind, so über die Migrationswelle, Analphabeten sind. Das heißt, Lese-, Rechtschreib-, Probleme haben, und zwar so hart. Die Joldstücke, Analphabeten, sagst du? Ja. Wie konnte denn das passieren? Ja. Also, es ist ein ziemlich klares und ernüchterndes Ding, aber sowas zu sehen. Handelt der Artikel von türkischen Migranten oder jetzt von Syrern? Weil in der Unterüberschrift steht Migranten türkischer Herkunft. Ja, das habe ich so klar auch nicht rausgefunden. Aber ja, 75% der Migranten türkischer Herkunft haben keinen Schulabschluss, fast jeder zweite ist arbeitslos. Und ich würde sagen, da haben sie sich wahrscheinlich noch eine von den Nationen mit einem besseren Verhältnis rausgesucht. Weißt du? Gerade halt die Flüchtlingsnationen dürften eher noch ein schlechteres haben. Also 10 Jahre alte News. Das würde mich das interessieren, wie das heute noch aussieht. Also, ja. Aber gut. Du steigst einfach mal am Cottbusser Tor aus und gehst mal ein bisschen rum im Kreis auf dem großen Platz da. Irgendwann wird dich schon einer anrempeln. Ja. 2008 ist der Artikel her, ja. Aber jetzt ist eigentlich genau dasselbe Problem da, also deswegen. Naja. Was ist das denn? Hier. Ach, ist das die Geschichte? Ja. Da hat da nicht noch einer von uns gesagt, wahrscheinlich hat die Tante einfach keine Ahnung, was sie da für Knöpfe ein Video selber abgespielt. Ja, genau. Also es ging hier um Terror- und Hackerangriffe und ich wette mit euch, dass irgendwann mal der NATO-Selbstverteidigungsparagraf aktiviert wird, weil jemand den Button falsch gedrückt hat und jemand hat in ihrem Haushalt von einem anderen Gerät aus ein Video gestreamt und sie dachte dann, dass sie gehackt worden wäre. Und ich wette mit euch, irgendwann mal geht es so weit, dass irgendein Verteidigungsfall aufgelöst wird, weil irgendjemand, der alt ist, die Technik nicht blickt, die er in seinem Haus stehen hat. Und es ging hier wortwörtlich darum, dass man gesagt hat, Hackerangriff und das Cyberkriminalität und tralala. Und am Ende ist es so, dass die gute Frau einen Streaming-Fernseher hat und dass man mit einem anderen Gerät aus einem anderen Zimmer den Inhalt auf den Fernseher gestreamt hat und das hat ihr dann Angst gemacht. Und ja, da habt ihr es. Und die Weltraumaffen hatten recht. Ja. Aber erstmal Alexa kaufen, damit man ihr dann Sachen sagen kann und sie dann Sachen tut für dich und sich dann Sachen auch noch abspeichert und mithört, wenn du nicht willst, dass sie zuhört. Ist ja. Hier haben wir sehr, sehr interessante Nachrichten aus Griechenland. Skatestone-Institut hat natürlich einen ziemlich konservativen Bias, aber bisher habe ich bei denen keinen Bullshit entdecken können. Aber, also abgesehen davon, dass sie halt sehr konservativ sind. Und sie haben mich hier auf Entwicklungen in Griechenland aufmerksam gemacht, wo es darum geht, dass die Syriza-Partei 10% neue Wähler dazufügen möchte, also 800.000 Leute integrieren möchte. Und du hast du möchtest eine Situation schaffen, wo es einfacher ist, griechische Staatsangehörigkeit zu erlangen, wie eine Fischereilizenz zu erhalten. Du hast einen Fragekatalog von 30 Fragen, 25 beantwortest du richtig und du bist Grieche und ab 60 oder 65 kriegst du automatisch deine Staatsbürgerschaft. Die Idee dahinter ist, dass man einen Wählerblock haben möchte, der einwählt und Staatsbürgerschaft wird jetzt dann einfach so verteilt. Und ich hoffe, dass das Fringe-News sind von einem Antrag, der so nicht durchkommen wird, weil da kann einem kotzübel werden, wenn man sowas liest. Also einfach nur die Hürde für die Staatsangehörigkeit herabsenken und herabsenken. Ja, damit tut man Instabilität provozieren. Nicht nur kreieren, sondern wortwörtlich provozieren. So, bin absolut dafür, dass man Menschen die Chance geben soll, Teil der Gesellschaft zu werden. Aber da muss halt eine gewisse Hürde dahinter sein, sonst ruinierst du halt deinen eigenen Staat. Und ja, in dem Artikel geht man auch nochmal ein darauf, dass bei den DC-Leaks auch ein George Soros 220-Seiten-Guide mitgeleakt worden ist, der halt eine ähnliche Idee für USA hatte, dass man halt einen Haufen Illegale naturalisiert. Und ja, ich hoffe, dass sich das in Griechenland nicht, also dass es sich nicht so entwickelt, weil bisher steht es nur im Raum und ja. Ja, sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, der Datenschutzgrundverordnung, der EU-Datenschutzgrundverordnung. Ja, 25. Mai, 2 Wochen haben wir noch. Ja, im Endeffekt ist es eine riesige Aktion, die, denke ich mal, jeder, der jetzt irgendwo in einer Firma arbeitet, auch mitbekommen hat, weil die Leute halt auch die Web-Seminare machen müssen, um sich selber fit zu machen für die Datenschutzgrundverordnung. Ja, wenn man sich das jetzt mal auf der staatlichen Ebene anguckt, müssen ja die Behörden, wenn Beschwerden eingehen, darauf reagieren können und aber auch selber proaktiv die Sachen überwachen und selber tätig werden. Ja, die Situation ist jetzt im Endeffekt so, dass die Behörden, genauso wie sehr viele Unternehmen, sich nicht rechtzeitig darauf vorbereitet haben, was das Personal angeht, was die Abläufe angeht, was halt auch die IT-Infrastruktur angeht, um diese ganzen Sachen proaktiv bearbeiten zu können. Und deswegen gehen die Behörden jetzt erstmal in passive Stellung und ja, das wird sehr viele Abmahnanwälte natürlich freuen, dass sie sich erstmal nur mit den ganzen Sachen beschäftigen werden, die aktiv von irgendwelchen Kanzleien denen angezeigt werden. Also, ja, Datenschutzgrundverordnung, generell wichtiges Thema und für die Anwälte ein ziemliches Bonanza, wo die gut Kohle abkassieren können. Und von staatlicher Seite wird dem auch noch in die Hände gespielt. Ein Schelm, wer sich da irgendwas Böses bei denkt. Ja. Ja, die Musterfeststellungsklage. Wir kennen ja das Prinzip der Sammelklage aus Amerika. Ich erinnere nur an die Kaffeebecher, wo draufstehen muss, Achtung, Inhalt könnte heiß sein. Das ist ja daraus resultiert, dass halt sehr viele Privatpersonen sich zusammengeschlossen haben in Amerika und eine Sammelklage gegen McDonald's gemacht haben. Das ist so rechtlich nicht möglich in Deutschland bisher. Allerdings wird jetzt bald die Musterfeststellungsklage festgeschrieben werden. Und dann haben halt auch Privatpersonen die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und gegen eine Firma zu klagen oder gegen eine staatliche Behörde oder sonstiges. Ja, allerdings ist das Ganze doch jetzt aufgrund der Komplexität der Rechtslage etwas eingedampft worden. Und zwar wird es jetzt wohl so passieren, wie es geplant ist, dass erstmal nur gewisse Verbände ein Klagerecht haben. Beispielsweise der Verbraucherschutzverband oder andere Verbände. Also, dass man als Privatperson sich nicht andere Privatpersonen suchen kann, um eine Massenmusterfeststellungsklage einzureichen, sondern es dürfen nur zertifizierte Verbände machen, die es jetzt auch schon dürfen. So, und da gibt es natürlich immer das Problem, inwieweit ist das gerechtfertigt, so eine Massenklage zu machen? Kann das nicht vielleicht auch ausgenutzt werden von irgendwelchen Interessengruppen? Oder beispielsweise, dass halt eine Interessensgruppe von einer Konkurrenzfirma finanziert wird für diese Klage. Ja, das sind so die Missbrauchsmöglichkeiten, die gerade in der Art und Weise, wie jetzt die Musterfeststellungsklage zunächst eingeführt werden soll, weiterhin besteht. Ja, also das typische Sammelklagerecht, dass der kleine Mann gegen den großen Konzern klagen werden kann, wird durch die Musterfeststellungsklage so nicht realisiert werden. Ob die Musterfeststellungsklage dann überhaupt noch irgendeinen Sinn ergibt, muss dann halt noch erörtert werden. Aber laut derzeitigem Stand wird Musterfeststellungsklage bald möglich sein. Allerdings nicht für Privatpersonen, sondern nur für Verbände. Super. Kann man es auch gleich lassen. Ja. Drachen besänftigen für Anfänger. Ich war erstaunt, dass der Don bei der Welt erschienen ist. Das war eigentlich auch schon alles. Also ich bin mir sicher, dass der Artikel nicht schlecht ist, weil ich Fanboy vom Don bin. Also ich hatte aber leider. Ja, während du im Familienurlaub warst, ne? Da haben wir das praktisch sogar live den Tweet gesehen, dass er zur Welt geht. Ah, okay. Ja, und hier wurde dem Oberbürgermeister ein Zahn ausgeschlagen. Und ja, also in Freiburg. Und scheinbar sei es ein psychisch kranker Mann und nicht politisch motiviert. Allerdings gab es auf Social Media Andeutungen, dass er irgendwie aus dem Antifa-Spektrum kommen soll. Und irgendwie hat er Zahn verloren. Also dann doch nicht irgendwie so ein leichter Schlag, sondern der hat dann schon ganz gut gesessen, wenn du einen Zahn verlierst. Und irgendwie wurde das begraben unter vielen anderen Meldungen. Und ich fand's, ich weiß nicht, so Bürgermeister, so Gewalt auf Bürgermeister. Also wenn weniger gemeine Worte im Internet wären, dann wäre das so nicht passiert. Ja. Genau. Aber interessant ist in dem Fall auch, dass der Mann parteilos ist und dass er da eine lange Tradition beendet in Freiburg, weil er Freiburg war, glaube ich, eine der ersten oder die erste Stadt, die einen grünen Bürgermeister hatte. Und jetzt ist er mit Unterstützung der SPD im Amt nach, ich glaube, 13 Jahren oder 14 oder so. War nicht auch Freiburg irgendwie Vergewaltigungshauptstadt Deutschlands, soweit ich weiß? Da, keine Ahnung, aber es gab zum Beispiel, da gab es diese eine Geschichte mit dieser Bar, die keine Leute mehr reinlassen wollte und so. Das war in Freiburg zum Beispiel. Also es waren Es sind auf jeden Fall Sachen passiert in Freiburg und nicht zuletzt halt dieser Mord auch. Ne? Ich denke, das wird da schon mit zu tun haben, dass sie den Grünen irgendwie da... Ja, hier dieser Artikel, den kann man ablegen unter geschwollener Ader. Also da spricht ein Mensch der Regierung darüber, dass wenn man Entwicklungshilfe leistet, dass man halt mit 50 Cent jemanden im Irak oder in Syrien versorgen kann, der hier in Deutschland 50 bis 100 Euro kostet. Und ich finde das halt interessant, also er spricht sich dafür aus, dass man keine Entwicklungshilfe kürzt generell, aber hier unten ist der wunderbare Satz, mit 50 Cent am Tag finanzieren wir heute die Überlebensversorgung eines Flüchtlings etwa in Nordirak oder in Afrika. Bei uns fallen dafür zwischen 50 und 100 Euro am Tag an. Mit jedem Euro können wir also vor Ort die hundertfache Wirkung erzielen und geben den Menschen neue Hoffnung. Das ist ja das, was ich bei der Flüchtlingskrise auch also schon sehr oft gesagt habe und was mir sehr viel Magenknurren bereitet hat, weil es einfach lächerlich ist, dass man so tut, als ob das jetzt der humanistische Imperativ ist, dass man alle reinlässt, weil hätte man niemanden reingelassen und das Geld genommen, was man jetzt rausdonnert und es dem Flüchtlingshilfswerk gegeben, dann hätte man halt 30, 40, 50 Millionen Menschen helfen können. Und der Satz davor ist auch ganz klasse. Wenn wir die Entwicklungshilfe kürzen, werden wir hier bald sehr viel mehr Flüchtlinge haben. Oh. Es ist halt, ja, also wir haben 60 bis 70 Millionen Flüchtlinge und wir haben 1,5 Millionen Leute aufgenommen und hätten wir denen vor Ort geholfen, proaktiv und nicht gewartet, bis die Leute einfach so über die Grenze kommen, hätte man wesentlich mehr Gutes tun können. Und das ist das Hauptding, was ich an der merkelischen Flüchtlingspolitik so furchtbar finde, ist, dass es ein getriebenes Reagieren ist und kein aktives gestaltendes Handeln. Ja. Ja, kommen wir zu dem nächsten erfreulichen Thema. Pakistan. Pakistan, über Pakistan wird ja relativ wenig geredet in den Nachrichten und ja, das hat auch Gründe. Ich setze mal hier an. Im Jahr 2005 gab es ja in Pakistan ein extremes Erdbeben, was sehr weite Teile des Landes zerstört hat und sehr viel Infrastruktur auch zerstört hat. Und dementsprechend, ja, das Land hat mehr oder weniger aufgehört, in der Form zu existieren, wie es vorher war. Mit allen Problemen, die das Land weiterhin hatte, ist es mehr oder weniger zersplittert. Du hast es auf der Westseite hast du die Probleme mit Afghanistan, auf der Ostseite hast du die Probleme mit Indien. Ja, es ist eine riesige Shitshow, kann man nicht anders sagen. Und ein Viertel der Bevölkerung von Pakistan sind ja Pashtunen und die werden im Endeffekt sehr unterdrückt, politisch gesehen, gesellschaftlich gesehen, Identitätspolitik, wie man es auch aus anderen Ländern kennt. Und ja, es könnte halt sein, dass es da jetzt wieder neue Tendenzen gibt, eine neue Farbenrevolution, sage ich jetzt mal, in Pakistan. Ich gehe eher weniger davon aus, dass es der Fall sein wird, aber es ist ein sehr langer Artikel zu Pakistan auf Englisch. Kann ich jedem einfach mal empfehlen, sich mal einfach zu informieren, was gerade in Pakistan vor sich geht. Kaschmir brodelt ja auch schon seit langer Zeit wieder so im Hintergrund. Hört man ja auch kaum was drüber. Ja, hier haben wir das Armenien-Thema. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal angesprochen. Ich habe auch ein paar Informationen dazu bekommen von Zuhörern. Danke dafür. Weiterhin immer gerne Informationen einreichen. Über Links freuen wir uns immer. Ja, im Endeffekt gab es einen riesigen Aufschrei in Armenien gegen Korruption, die halt wie in so vielen Ländern sehr weit verbreitet war. Allerdings hat der Oppositionskandidat das halt sehr gut medial verarbeitet und hat halt eine sehr große Bevölkerungsmehrheit hinter sich geschart, sodass, obwohl es jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, obwohl keine neuen Wahlen ausgerufen wurden, hat das Parlament jetzt den Oppositionsführer als Ministerpräsident, glaube ich, ist das Pendant, gewählt, obwohl die Partei, die er hatte, gar nicht die Mehrheit im Parlament hat. Also quasi ist es jetzt eine Minderheitenregierung nach unseren Standards. Aber ja, eine interessante, sehr interessante Sache in Armenien, weil das einfach die Regierungspartei sagt, okay, wir hören jetzt einfach auf und wir lassen das zu, dass der Oppositionsführer im bestehenden Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt wird, finde ich extrem bemerkenswert. Ja, weil normalerweise gibt es ja Herauszögerungen bis zum geht nicht mehr und dann werden irgendwann Neuwahlen gemacht und wer dann die Wahlen gewinnt, der übernimmt quasi das Land. Ja, die Armenier haben sich mal eine neue Variante einfallen lassen. Fand ich bemerkenswert. Ja. Ansonsten kann ich leider auch nicht allzu viel zu Armenien sagen, außer dass sie halt ihr Erdgas exportieren. Ja, ne? Hier ist ein ganz interessanter Artikel, der im Detail sich anschaut, wo denn China seine Waffen hinverkauft, wie Import-Export-Verhältnis ist. Und der halt aufzeigt, dass Chinas Waffenindustrie halt stärker und stärker wird, auch wenn es gewisse Fluktuationen gibt. Also wenn sich die Zahlen, wem die Zahlen im Detail interessieren, schon ein sehr guter Artikel dazu. Ja, NRA, Oliver North, den kennen vielleicht die ein oder anderen Leute, der hat in der Iran-Contra-Affäre Nicaragua wie Iran, das ist Opferlamm gespielt, damit die Regierung nicht zurücktreten muss. Und er ist jetzt Präsident der NRA und jedem, der halt die... Ja, die Contra-Affäre, was sagt ja da Oliver North? Also, ich finde es klasse. Also. Ja, zum Hintergrund der Waffenschiebereien im Iran, wo halt die Contras durch Geheimdienstprogramme mit Waffen versorgt wurden, um gegen die offizielle Regierung zu kämpfen. Das ist halt die sogenannte Iran-Contra-Affäre gewesen. Und ja, dass halt gerade diese Person jetzt als Waffenlobbyist bei der NRA der Chef geworden ist. Also mich überrascht es nicht, aber weil die Person halt gerade in diese Iran-Contra-Affäre verstrickt ist, ist es halt ein PR-Desaster. Ja. Ja, also es ist halt schon so fast so wie aus den Simpsons oder Family Guy oder so oder American Dad. Also schon okay, also nicht das gegen Olli oder so, aber echt, er jetzt so, das ist eure Idee, so Hut ab. So. Ist das nicht auch Trollen irgendwie? Ja, also weißt du, ich keine Ahnung, so einfach News, wo ich einfach nur denke, okay, gut, ihr macht es schon, so Leute. Ich wär für eine Verfilmung von seinem Leben, von diesem Ausschnitt in seinem Leben, so wie er mit Cocaine Traffickers da zusammengearbeitet hat, um Terroristen zu bewaffnen. Ja, ja, also wenn die auf jeden Fall das jetzt zu ihrem Standard, ihrer Standardmaxime für die NRA-Nachfolgeregelung machen, wird wohl der Eric Holder der nächste NRA-Präsident. Ich sag nur Fast and Furious. Ja. Maradona hätte ich jetzt gedacht. Und hier. Wäre nicht auch wieder mal ein Schauspieler dran, Charlton Heston, habe ich so noch in Erinnerung. Und hier, Over my cold dead body. Ja. Ja, und hier Lance Henriksen war doch auch mal irgendwie. Hier im National Interest ist ein interessanter Artikel über politische Kriegsführung erschienen und es ist von demselben Heini, der The Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses by the RAND Corporation verfasst hat oder mitgewirkt hat. Und dazu ist noch ein Sonderstream in der Vorbereitung, Bearbeitung. Und es ist ganz interessant, dass halt sozusagen politische Kriegsführung, also die Abschaffung des Friedens oder die Aberkennung eines friedlichen Zustandes zur Maxime erklärt wird und dass jetzt sozusagen alle möglichen politischen Instrumente freigegeben werden für das Kräftemessen, ökonomisch, politisch, propagandistisch, Geheimoperationen von Covert Actions. Und ich finde es halt interessant, dass sozusagen sich mit der politischen Kriegsführung ein Narrativ in den höheren, einflussreicheren Think-Tank-Kreisen etabliert, der darauf deutet, dass man sich in einem in einem permanenten Kräftemessen befinden wird mit China, Iran, Russland. Und es ist sehr interessant. Also so die Politisierung der kleinsten politischen Gegebenheiten. Und dazu gibt es auch noch einen Sonderstream, aber der ist noch in Vorbereitung. Das Recht zu töten. In Brasilien hat man den einen oder anderen Stamm Eingeborener. Und manche dieser Stämme haben Infanticide, also das Töten eines Kindes oder Babys, als stolze Tradition. Und es gibt jetzt eine große Debatte darum, ob der Staat Brasilien eingreifen soll, wenn Stämme ihre Kinder töten. Weil zum Beispiel, es gibt einen Stamm, wenn da Zwillinge geboren werden, dann ist das ein schlechtes Omen. Oder wenn ein Kind behindert ist, tötet man das halt. Und es ist nicht nur auf Säuglinge bezogen, sondern auch auf ältere Babys. Und also ältere Kinder, nicht nur auf Babys. Und es ist halt interessant, dass man jetzt darüber debattiert, ob das in Ordnung ist, dass ein Stamm isoliert lebender Menschen, der so lebt wie vor vielen, vielen tausend Jahren, ob der das Recht hat, denn seine alten Stammesrituale auszuleben. Ja, ne? Wenn man dieses Dilemma lösen kann, dann kann man da auch ganz, ganz viel draus mitmachen. Ja. Wenn man hingeht und sagt, nein, weißt du was, komm, das brauchen wir nicht, das ist unmenschlich. Weißt du, so, das wäre auch was. Naja. Ich habe einfach mir nur gedacht, so what the fuck, so, also ich, ja, man debattiert darüber, ob es in Ordnung ist, seine eigenen Kinder zu töten. Schon eine komische Tradition, finde ich aber auch. So. Gaufoll. Dann würde ich ja ihre Gründe haben irgendwie, ne? Ich denke jetzt so gerade, wenn die Regierung das verbietet, dann müssen sie aber auch die negativen Folgen irgendwie ausgleichen, wenn die jetzt in dem Stamm sich dazu entschlossen haben, ihre behinderten Kinder abzutreiben, weil sie denen das nicht leisten können oder so. Ja, vor allem Abtreibung im 16. Monat. Da muss man denen helfen, wenn man ihnen das ausreden will, ne? Ich habe einfach nur den Kopf geschüttelt. Ich dachte, das ist einfach so what the fuck News. Also. Ja, und Brasilien hat ja auch generell viele Probleme. Ich sage nur einerseits der Wahlkampf. Ja, mit dem einen Kandidaten, der von der Zivilgesellschaft mehr oder weniger blockiert wird und dem anderen Kandidaten, der zwar von den Gerichten verurteilt wird, aber von der Zivilgesellschaft beschützt wird, dass er nicht verhaftet werden kann. Dann gibt es noch die ganze venezuelanische Sache, wo mittlerweile 6.000, 7.000 Flüchtlinge pro Tag nach Brasilien kommen, was für die viel ist. Ich meine, mit europäischen Verhältnissen kann man das nicht vergleichen, aber sollte trotzdem erwähnt werden. Venezuela. Weiterhin nicht so toll. Ja, so viel nur zu Brasilien. Wenn da die Wahlen rum sind, werde ich auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Komisch, dass es in Ecuador zu klappen scheint, ne? Mit dem linken Vogel an der Spitze. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der Korea. Der hat ja auch so ähnliche Maßnahmen eingegriffen, beziehungsweise sehr solche Maßnahmen, vielleicht nicht wie in Venezuela. Aber gerät sich ja auch als Linker, als Extremer sozusagen. Der Kumpel von Assange, der einzige, der, wo er dann noch Unterstupf kriegen konnte, bei dem Korea in Ecuador. Ja. Wisst ihr, ja, gut, die geben sich als linksliberal in so weit, wie sie es können. Jetzt haben sie ihm ja auch gerade den Internet-Access gestrichen seit einer gewissen Zeit, weil er sich angeblich in den Wahlkampf irgendwo eingemischt hätte. Also, ja, mal schauen. Ja, also Macron bewegt sich auf der globalen Bühne, aber hat er überhaupt irgendeinen Einfluss? Macron struts global stage, but is he influential? Ja. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht hat denn Frankreich? Auf der einen Seite, okay, ist eine Atommacht. Auf der anderen Seite wirtschaftlich eher ein Wrack. In Deutschland hört man recht viel drauf, aber... Sonst also ich glaube, ich hatte den Artikel nicht eingereicht. Ich will jetzt niemandem vorgreifen, aber ich kann ja schon mal ein paar Sachen zu Macron sagen. Der steht ja bei mir immer wieder in der Kritik, weil er ja hier sehr hoch gelobt wird, aufgrund von Kriterien, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Im Endeffekt hat der Emmanuel Macron ja in Frankreich, war er der der Kandidat zwischen dem Establishment und der Rechtspartei. Und deswegen war er mehr oder weniger so die Leute, zu denen alle hingeflüchtet sind, um nicht zu kontrovers zu sein. Und das ist seine Machtbasis in Frankreich. Ja, und generell ist das Problem mit Macron und Amerika, beziehungsweise das zwischen Macron und Amerika gibt es gar nicht so viele Differenzen. Der Macron sagt zwar, okay, wir haben den Iran-Deal unterzeichnet und wir werden zu unseren Zugeständnissen stehen, aber er verlangt beispielsweise auch nicht von Amerika, dass die auch wieder dem Deal beitreten. Ja, oder er sagt, ja, hier der Paris Climate Accord, da stehen wir zu, aber wir verlangen auch nicht unbedingt von Amerika, dass sie das unterzeichnen. Ja, also der Macron macht mehr oder weniger so sein eigenes Ding und kritisiert den Trump gar nicht so sehr. Und ja, die Differenzen, die zwischen Amerika und Frankreich derzeit bestehen, sind wirklich minimal, weil Frankreich auch eher eine aggressivere militärische Strategie wieder fährt. Stichwort Mali beispielsweise. Ja, oder jetzt ja auch in Syrien, wo Frankreich auch eine tragende Rolle gespielt hat mit Großbritannien zusammen. Und ist ja auch gewisse Leute gibt, die sagen, gut, diese ganze Syrien-Aktion, das letzte Bombardement hat nur deswegen stattgefunden, weil Frankreich und Großbritannien darauf bestanden haben. Ja, das wird die Geschichte zeigen, wie das im Endeffekt war. Und ja, so viel zu Macron und Amerika. Generell gilt Macron ja eher als die Stimme von Europa oder wird zumindest in der amerikanischen Politik eher so als die Stimme von Europa wahrgenommen, als beispielsweise Angela Merkel. Ich weise nochmal auf das, ja, auf den Presser hin, den Trump mit Angela Merkel zusammen gemacht hat. Und ich bin immer noch nicht darüber hinweg, wie schlimm das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika mittlerweile ist, ja, weil der hat da halt wirklich offensichtliche Sachen gesagt, die Merkel einfach auch so geschluckt hat, ja, also jetzt diplomatische Beleidigungen, sage ich jetzt mal. Ja. Ich verlinke es nochmal in den Kommentaren in der dritten Woche hintereinander, weil das sollte man sich wirklich angucken. Das sind 20 Minuten, die man sich ansehen sollte. Ja, Christian Lindner hat sich übrigens gestern auch schon drüber lustig gemacht, dass Macron in Amerika halt so groß empfangen wurde und Angela Merkel quasi abgewatscht wurde. Ja, aber wirklich, wie das. Es hört sich wirklich sehr seltsam an, weil vor einem Jahr war es noch komplett andersrum. Da war Angela Merkel Mrs. Europe. Ja, was die sagt, geht in Europa, alle folgen ihr. Aber seitdem der Macron seinen Machtanspruch für Europa formuliert hat und Angela Merkel nichts dazu gesagt hat, Stichwort Eurobonds, Stichwort europäische Wählerlisten. Ja. Da seht ihr doch wieder, wie Frauen unterdrückt werden. Nur weil die Angela eine Frau ist, hat ihr das einfach weggenommen. Tja. Aber irgendwas scheint er ja richtig zu machen, weil der nette Emmanuel hat ja jetzt den Karlspreis bekommen. Der Karlspreis ist ein Preis, der in Aachen vergeben wird. Der wird im Endeffekt vergeben für außerordentliche Errungenschaften im Kontext der europäischen Einigung. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, dass der Macron die Führungsrolle in Europa von Angela Merkel übernehmen wird. Das ist mittlerweile diplomatisch abgeschlossen. Ja, Angela Merkel spielt da halt wirklich weniger eine Rolle als der Macron. Und auch der Österreicher konnte sich jetzt noch nicht positionieren als Gegengewicht dazu mit den anderen osteuropäischen Staaten. Ja, und Emmanuel Macron hat jetzt halt den Karlspreis bekommen, auch mit der Begründung, ja, hier europäische Einigung und er war die Hoffnungsfigur im französischen Wahlkampf, wie ich es vorhin schon dargelegt hatte. Was ist eigentlich aus der Tradition geworden, Preise Leuten zu geben, die was geschafft haben? Nicht ja, mehr, weil oder sie mal irgendwie einen schlauen Satz gesagt haben und deswegen irgendwie alle glauben, dass sie irgendwann mal was schaffen werden. Das ist nämlich diskriminierend gegenüber den Leuten, die nicht wirklich was gemacht haben. Sehe ich sehr ähnlich, weil dem Emmanuel Macron den Preis jetzt zu geben, wenn der seine drei Amtszeiten hinter sich hat und dann wirklich was geleistet hat, und dem dann den Preis zu geben, okay, aber so wirkt das halt irgendwie wie Vorschusslorbeeren, um den halt medial noch attraktiver zu machen. So ähnlich wie es halt ja auch mit dem Barack Obama passiert ist, mit dem Friedensnobelpreis. Ja, ja eben. So eine, und ich meine, der ist dem bald dann oder halt die Presse kann dann den Hoffnungsträger schon zum Dings salben, zur Heilsfigur salben. Also um den Karlspreis rangen sich auch halt immer sehr viele, ja, sehr viele Theorien, wie die Vergabepraxis da im Endeffekt funktioniert. Ja, Martin Schulz hat den Karlspreis bekommen, Angela Merkel hat den Karlspreis bekommen, viele andere Leute haben den Karlspreis bekommen, wobei Martin Schulz natürlich, warum hat der den Karlspreis bekommen? Ja, weil er der Präsident des Europäischen Parlaments war. Das ist ein Echo. Ja, ja. Aber es gibt nicht nur den Karlspreis, es gibt auch noch den Aachener Friedenspreis. Ja, und den Friedenspreis, den hat Peng bekommen, unter anderem. Es gab noch so ein zweites Ding, aber das Künstlerkollektiv Peng, bekannt aus einigen Streams vorher, vor ein paar Monaten, mit der Initiative Deutschland geht klauen. Im Grunde sind das so ein paar Schritte. Das erste ist, du gehst in den Laden, du klaust, was du klauen möchtest und du lässt dich dabei nicht erwischen. Und dann bist du zu Hause angekommen und bezahlst das Geld, was du eigentlich zahlen müsstest für das Geklaute, aber direkt an die Produzenten. So ist die Idee dahinter. Ja? Und es sollte ja eigentlich nur eine lustige Initiative sein und niemand sollte wirklich was klauen. Deswegen haben die da auch ganz schnell von Peng sich da zurückgerudert gehabt, als sie gemerkt haben, dass sie da Mist gemacht haben. Haben aber eine Auszeichnung für bekommen und sie entgegengenommen. So, ich weiß nicht, muss nicht sein. So, weißt du, ich habe dann noch mit ihnen geschrieben gehabt und da hat mir auch der Twitter-Mensch von Peng auch mit geantwortet gehabt und mit mir geschrieben. Ich habe dann vorgeschlagen, dass sie das nächste Mal zu also Sachbeschädigung aufrufen sollen. Einfach um, keine Ahnung, auf Missstände aufmerksam zu machen. So, ich weiß nicht. Das war übrigens ein Beispiel von dem Hamed Abdel Samad aus seinem neuen Buch, was ich vorhin schon geschildert habe. Wo er quasi sagt, so ja, und die Linken, die erzählen ihm dann alles so ungerecht, so der Kaffee ist viel zu günstig und alles. Und da hat er sich dann halt zurückerinnert an Ägypten, wo irgendwie ein Kilo 10 Pfennig kostet und in Deutschland kosten irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gramm schon irgendwie 2 Mark irgendwas. Also damals, als er halt nach Deutschland gekommen ist. Ja, das Problem ist ja, dass das Geld nicht direkt an die Produzenten geht. Und wenn du an Peng spendest, so wie das ja eingerichtet wurde, so finanziell, dann kommt das Geld auch super ganz direkt bei den Leuten da an, die auf dem Feld das Zeug zusammenbekommen. Ja, bei den Pengern. Genau, ja, bei den Pengern. Ja. Also, nee, das ist nicht gut. Das ist so ein Preis, der auch nicht wirklich was zu sagen hat. Vielleicht hat er irgendwann mal was zu sagen gehabt, aber spätestens jetzt würde ich da so sagen, ist nicht mehr. Ich glaube, ich mache so ein Altmetalllager auf für so alte Preise. In letzter Zeit gehen da echt einige über die Wupper und wenn die dann loswerden wollen, können die bei mir irgendwie für viel Geld lagern. Hashtag die Empfänger sind die Penger. Farid, ja, also der Aachener Friedenspreis an sich, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass er so sinnlos ist. Der Hauptpreisträger ist beispielsweise eine Menschenrechtsaktion, die in Kolumbien aktiv ist. Gut, da kann man sich drüber streiten, warum das in den deutschen Preis bekommen. Aber das Peng-Kollektiv bekommt halt den Sekundärpreis. Und ja, ich meine, die haben sich wirklich herausgestellt mit Aktionen, die einfach den Rechtsstaat in seinen Grundfesten erschüttern. Ja, die Clown-Gen-Aktionen, dass es nicht illegal ist, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, weil ich meine, ein klarerer Aufruf, um eine Straftat zu begehen, gibt es doch nicht als das. Ja, ich finde es auch wichtig, dass die Leute, die am Bäcker stehen, die Migranten, dass sie wissen, dass die Deutschen um sie herum nicht fürs Bankkollektiv klauen gehen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich meine, was passiert denn, wenn du in der Schlange stehst, dann siehst du einen Deutschen hinter dir und du weißt gar nicht, ob der klaut oder nicht. Genau, könnte ja auch vom Bankkollektiv sein. Da sucht jetzt mal ein Kind hier in den Öhrchen oder so. Eine Furry-Outfit. Also die Aktion Concern Universal Columbia hat auch den Aachener Friedenspreis bekommen und das ist eine Aktion, die, gut, ich meine, ich weiß natürlich nicht, was sie da in Kolumbien konkret machen, aber das hört sich zumindest einigermaßen vernünftig an. Ja, nur so nebenbei gesagt. Hier, das ist ein Artikel vom Index, The Voice of Free Expression. Das ist eine NGO, die sich auf internationaler Ebene für die Meinungsfreiheit einsetzt. Und die haben hier einen Artikel geschrieben, der um den Begriff Fake News sich dreht. Und seitdem wir in den Medien den Begriff Fake News haben, steigt die Anzahl an Journalisten, die in Ländern, die es mit der Pressefreiheit nicht so haben, an Journalisten, die wegen der Anklage Fake News ins Gefängnis kommen. Man spricht hier natürlich auch von Präsident Trump und wie er kritische Journalisten den Begriff um die Ohren wirft, auch wenn irgendwie die gesamte Presse vorher die ganze Zeit meinte, dass Trump Fake News macht und er den Spieß nur umgedreht hat. Aber generell geht der Artikel darauf ein, dass halt Fake News sich mittlerweile etabliert hat, um in Ländern Pressefreiheit einzuschränken. Und jeder der Journalisten, der sich des Begriffs halt, den Begriff halt gebraucht, der muss halt irgendwie das geistig hinbekommen, zu realisieren, dass halt wegen den, was waren es, 20 Artikeln, die in den letzten 2 Jahren in Deutschland als Fake News rumgegangen sind, von allen News, die halt rumgegangen sind, dass halt das große Ankreiden von den bösen Fake News halt dazu führt, dass Leute ins Gefängnis kommen. Ja, und dasselbe gilt übrigens auch für den Begriff von Hate Speech. Ja, das ist eigentlich synonym, also fast, ja, da wird halt so ein Begriff aufgemacht, um Leute stumm zu schalten. So. Ja, und was in den Philippinen passiert, ist generell nicht sehr appetitlich, ja, aber davon Fake News zu sprechen, kommt Fake News wirklich aus allen Seiten, von allen Seiten, pro Duterte, contra Duterte, alles Mögliche, ja. Und ja gut, ich meine, die Lebensrealität in den Philippinen sieht halt auch ein bisschen anders aus wie hier in Europa. Naja. Der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht vergeben. Hintergrund ist der Skandal um sexuelle Belästigung bei der Schwedischen Akademie. Tja, wir hatten es ja letzte Woche schon. Der 6., ich weiß immer noch nicht, ob die Zahl jetzt aktuell ist, vielleicht gibt es noch mehr Leute, die 6. Person aus dem Nobelpreiskomitee ist halt wegen sexueller Belästigung zurückgetreten worden. Und ja, jetzt haben die einfach nicht mehr genug Leute, um das darzustellen. Jetzt müssen die erstmal wieder das Komitee neu besetzen und im nächsten Jahr den neuen Versuch starten. Und ja, damit kann sich MeToo-Bewegung damit schmücken, zu sagen, hier, wir sind auf einem Niveau mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Zumindest was den Nobelpreis angeht. Ja, weil der Nobelpreis wurde immer vergeben, außer während des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Das ist auch ungefähr so schlimm wie Krieg. Musst du verstehen. Ja. Das ist genauso schlimm wie Krieg. Eigentlich. Vergewaltigungskultur. Tja, hier haben wir noch eine positive Meldung. Hier haben wir noch eine positive Meldung von der letzten Woche noch. Wurde ja schon kurz angesprochen, dass Nord- und Südkorea sich immer weiter annähern und mehr oder weniger auf jeder Ebene, wo es halt geht, auch medial, propagandistisch ihre Einigkeit bezeugen. Unter anderem bei der Tischtennis-WM, wo die nord- und südkoreanische Mannschaft sich einfach zusammengetan hat und gesagt hat, so, wir sind jetzt eine Mannschaft und ja, es geht alles weiter in die richtige Richtung. Die Gespräche sind jetzt angesetzt zwischen dem nordkoreanischen Chef und Donald Trump. Die werden meiner Meinung nach wahrscheinlich in Singapur stattfinden. Das ist aber nur meine Spekulation. Können wir ja gucken, ob es tatsächlich so passiert. Ja, weiterhin alles positiv. Taiwan und China kriselt zwar ein bisschen, Japan und China kriselt zwar ein bisschen, aber zumindest Nord- und Südkorea auf einem guten Weg. Ja. Auf jeden Fall. Aber war das nicht schon in Stein gemeißelt, dass das Singapur ist? Ich meine, ich hatte da sogar schon Presse gelesen, dass Trump gesagt hat, Singapur 12. Mai. 12. Ja, okay, Juni. Vielleicht gab es ja jetzt in den letzten Tagen ein paar Entwicklungen, die ich noch nicht auf dem Radar hatte. Aber ja, gut, dann umso besser. Hier in diesem wissenschaftlichen Papier aus dem Jahre 2014 geht es um eine nicht-invasive Möglichkeit der Gehirn-zu-Gehirn-Gedankenübertragung. Man hat da ein EEG und ein TMS an die Menschen angeschlossen und dann hat man die über eine Internetverbindung, Internetverbindung miteinander verbunden. Und es ging in einem Experiment darum, dass man ein Videospiel gespielt hat und dass die eine Person in einem anderen Raum sozusagen dran denken musste, was die andere Person macht und die Muskeln von der anderen Person haben das dann ausgeführt. Und ja, seit 2014 haben wir die Technologie sozusagen an Brain-to-Brain-Interface auszuführen. Ist das sowas wie ein Human Centipede? Ja, ein Stück weit. Also ich fand es einfach krass, wie weit die Technik eigentlich schon ist. Also die meisten Leute verstehen ja noch nicht mal mehr, wie soziale Medien funktionieren oder was ein Videospiel ist und Hier hast du halt ein Brain-to-Brain-Interface, so über Internet. So. Aber guck mal, das passt doch perfekt. Okay, das war zu einer Zeit, bevor Trump an die Macht kam. Okay, und Putin hat jetzt das System für sich verwendet, um Trump so als Puppe zu verwenden. Okay, der sitzt die ganze Zeit da, der Putin, im Kreml und denkt sich Sachen. Und der Trump, der macht es. Ja, der ist ja die Puppe vom Trump. Also. Außerdem genau. Kann man sich auf die Art auch einen neuen Helikopter angewöhnen und trainieren. Finde ich das so. Und In den USA gibt es ja dieses Implicit Racial Bias Training, also dass man einen unbewussten rassistischen Bias hat. Und man hat festgestellt, wenn man versucht, diesen unbewussten rassistischen Bias loszuwerden, dass sich in der Regel die Vorurteile verfestigen bei den Menschen. Das bedeutet, eine von den Lieblingsmethoden der SJWs, die sie immer fordern, dass die Leute sowas durchlaufen, wenn sie einen unsensitiven Kommentar abgelassen haben, dass genau dieses Programm, was zu mehr Einsicht in Rassenverständigung führen soll, halt dazu führt, dass die Leute in ihren Vorurteilen bestärkt werden. Und generell der Implicit Racial Bias ist halt ein Theorienkonstrukt, was auf sehr, sehr dünnem Eis wissenschaftlich gebaut ist, aber halt von den Progressiven absolut abgefeiert wird. Ich meine, wen wundert das denn, wenn du jemandem nur Vorwürfe machst und sagst, du bist ein schlechter Mensch, und dann sitzt er da und denkt sich so, ja, wie jetzt, ich fühle mich zu Unrecht angegriffen, dass sie dann ihre Biases nicht abbauen, ist auch offensichtlich. Aber gut. Hier in diesem Papier geht es um eine wunderbare Sache, dass so höher die Bildung ist, desto höher sind die Vorurteile gegenüber Menschen mit einer anderen politischen, ideologischen Ausrichtung, und desto niedriger die rassistischen Vorwürfe und desto niedriger die Ausbildung ist, desto höher sind die rassistischen Vorurteile und desto niedriger sind die politischen Vorurteile. Das bedeutet, durch Bildung hassen dann die Leute nicht mehr Leute von anderen Ethnien, sondern halt Leute aus einem anderen politischen Spektrum. Und im Grunde kann man so sagen, dass sozusagen die Ablehnung bestimmter Menschengruppen sich einfach nur verschiebt und wir einfach so einen natürlichen Impetus hat, irgendwen auf jeden Fall nicht leiden zu können. Und ich fand das Papier ganz interessant. All der Hass. Das ist aber auch wirklich eigentlich echt einleuchtend, so dass du dann von einer Repräsentation auf das Konzept dahinter zugreifst und das anfängst zu hassen, so dass du nicht die Menschen hast, sondern die Idee selbst. Das ist, macht Sinn, ja. Und hier gibt es ein interessantes Papier, was sich darum handelt, also was sich damit beschäftigt, wie das denn ist mit dem Bias, Blindspot, also den blinden Spot, wie man das wahrnimmt, wenn jemand an dem Thema näher dran ist. Und in der Regel stufen Menschen, die vertraut sind mit einem Thema und Kontakte zu dem Themenkomplex haben, ihre eigene Nähe zu dem Umfeld als eine Expertise ein und bei anderen Menschen als Beeinflussung. Also sozusagen, wenn jemand in der Bierbranche aktiv ist, wenn du selber dort aktiv bist, ist es ein Beispiel dafür, wie gut du die Branche kennst. Und wenn dann jemand Fremdes dir einen Tipp gibt über die Bierbranche und der halt genauso verwoben ist mit der Branche wie du, dann siehst du da drin in der Regel eher halt eine mangelnde Objektivität in der Person. Und ich fand es einfach interessant, dass sozusagen in der Eigenwahrnehmung das eine ziemlich gut ist und in der Außenwahrnehmung das eine halt ziemlich schlecht ist, also an einem Thema oder an einer Industrie dran zu sein. Also eigentlich taugt man jemanden, der da gar nicht mit beschäftigt ist, mehr dazu, oder wie verstehe ich das? So ist das gemeint, ne? Mehr Objektivität zu oder so? Nein, weniger Objektivität. Jemand, der Verknüpfungen in der Branche hat. Ja, also der keine Verknüpfung hat, dem traust du dann praktisch mehr zu. Genau. Das ist also, ja, schon ein bisschen erstaunlich, ne? Das ist ja eigentlich auch im normalen Leben sozusagen so. Man lässt sich von fremden Leuten eher was sagen als von dem eigenen Bruder oder so, ne? Ist das wirklich so? Hat man auch rausgefunden. Oh ja. Richtig gut. Soll ich den lieber verfremden, den Schahak? Nein, wir gehen volle Kanne, Alter. Das ist geil, Alter. Ich sag's euch. Komiker Schahak uncensored. Und Improvisation, und ich fand den Clip einfach nur krass, Alter. Der ist auch da, der Kleine. Der Ralf auch. Ernsthaft, steht hier. Mir fällt keine lustige Antwort dazu ein, weil ich unlustig bin. Hier irgendwas, wo Man draufsteht. Also random, irgendeins. Du gehst in den Laden, kaufst Shampoo. Ja. Andere Frage. Das, was da ist, es gibt nur ein Shampoo für Männer pro Laden. Ja, es gibt noch eine Sorte. Du gehst. Nee, ich glaube, ich nehme das von den Frauen. Weil Frauen, da werden Männer diskriminiert, wenn es um Shampoos geht. Darauf muss man aufmerksam machen. Das ist MeToo. Das ist egal. Männershampoos, das ist das, was fehlt. Nein, es gibt, ich nehme Frauenshampoos immer. Weil die einfach viel besser sind. Da gibt man sich viel mehr Mühe. Im Produkt? Ja. Und da fühle ich mich wohl mit. Also da fühle ich mich. Das Einblenden ist das Lustigste bis jetzt. Frauenshampoos. Ja. Okay, also wir haben eine Menge über dich erfahren und. Okay. Also, ich hatte es ein Jeb Bush-Moment, wo einfach nur so, sei mal lustig und irgendwie boah, so. Please clap. Ein Trainwreck. Ja, einfach nur. Peinlich. Einfach nur hart. So. Ich meine wirklich, das Einblenden. Ich glaube, das von ihm angeguckt, der ist wie immer so, ne? Dieses unfassbar. Einblenden von seinem Namen mit seiner Profession ist halt echt das Lustigste drin gewesen. So perfect comedic timing. Da erstmal eine Minute lang versucht er sich was aus der Nase zu ziehen. Da kommt das Shahak Shapira, Künstler, Komiker, lalala. Einfach nur hart. Tausend Sasa. Also der Shahak, der ist irgendwie sehr seltsam. Ja, ich meine, sein Spektrum reicht ja von Bomber Harris bis, keine Ahnung, ich grüße Serdar Somuncu immer mit Heil Hitler. Ja, ich glaube, der sagt einfach immer nur in der Situation das, wovor der denkt, was das Publikum gerade hören will. Ja, ich gehe in den Laden und es gibt nur ein Shampoo für Männer. Also Moment, nee, ich habe da aus seiner Reaktion, habe ich ausgelesen, dass er eher Humor macht über das, was er lustig findet. Und deswegen hat er dann auch so geschmunzelt gehabt und dann gemerkt, ah, okay, da kann ich was mitmachen. So, also er schaut danach, was er für sich lustig findet und dann meint er hier, okay, ja, das ist jetzt lustig. Und wenn nicht jemand lacht, der ist dann ein Nazi-Troll und so. Hashtag gibt Autismus keine Chance. Ja, aber selber kann er immer Nazi-Sprüche machen, weil das ist ja nur immer Ironie in Anführungszeichen. Ja, genau, deswegen sage ich ja, sein Humor richtet sich nach dem, was er für lustig findet und nicht das, was lustig ist, so. Naja. Ja, mir ist ja gar nicht richtig was eingefallen. Eine Flasche Shampoo, was ist das denn für ein Blödsinn? Und dem wie diese reduktive Antwort, das finde ich, das sagt mir eher so, dass er Sorge hatte, sich vor dem Behinderten zu beleidigen oder so. Apropos Witz, da hat ein Typ einen Witz gemacht und eine Frau hat nicht gelacht. Ja, die haben jetzt einen MeToo-Moment und der furchtbare Witz, der in einem Aufzug gefallen ist, der handelte davon, dass der Prof meinte, ja, ist denn hier Unterwäscheabteilung für die Damen? Und dann fand die andere Frau da nicht lustig und jetzt ja, haben die eine große Debatte darum, wie Humor auszusehen hat und dass das sexuelle Belästigung war und ja, aber das ist doch der klassische, du gehst in einem Aufzug und machst einen Witz über zweiter Stock. Haushaltswaren, Kurzwaren und Frauenunterwäsche. Oder irgend so ein Mist. Ja, so nach dem Motto, du willst Schmetterlinge im Bauch, steck dir Raupen in den Arsch. Weißt du, so irgendwie. Aber finde ich gut. Er hätte auch eine Entschuldigung geschrieben, aber die war dann nicht gut genug. Sollte dann noch eine schreiben oder hat er sich dann geweigert? Nee, er hat sich geweigert, sich zu entschuldigen. Er hat eine geschrieben, habe ich gelesen. Also hier in dem Artikel stand drin, dass er sich weigert zu entschuldigen. Und ich weiß nicht, in der Englisch-Sphäre haben die das irgendwie total gehypt und meinten, das ist ein großes Ding, aber ich weiß auch nicht, halt Elevator Gate 2.0. Also ja. Und halt die üblichen Leute auf Twitter, die halt fordern, dass er gefeuert wird und dass jetzt die Akademia sich um Belästigungsproblem kümmern muss, als ob deren Institutionen nicht schon voll genug von Leuten sind, die ja progressives Kool-Aid getrunken haben bis zum geht nicht mehr und ja, also und jetzt muss die Presse involviert werden. Also, ja. Ah, und hier, Zoe Quinn meckert jetzt Kotaku an, dass Kotaku dazu geführt hat, dass Zoe Quinn belästigt worden ist und dass es ja nicht geht und dass Kotaku nie wirklich sich gegen Gamergate positioniert hat und dass man sie in Teilen legitimiert hat, weil man ja, weil der Jason Schreier den Kunkel Award einen gewonnen hat, also von SPJ. Der hat ihn aber nicht angenommen. Genau. Und ich finde es halt lustig, dass jetzt ja, die Literally Who's auch noch auf Kotaku draufgehen. Echt, ist 4 Daumen hoch. Also. Aber ich meine, Zoe Quinn hat ja doch eher selbst mit Crash Override, mit ihrem Buch da und mit diesem Network auch mehr Schaden angerichtet, als Gamergate angerichtet hat für die Gruppe, die sie da meint. Ich meine, nee, komm, nee, Zoe Quinn. In ihrem Buch meinte sie, dass sie damals schwanger war, als der Aaron Joni dann das Manifest geschrieben hat. Und dass sie nicht wusste, von wem der von wem das Kind ist, was sie mit so vielen Leuten geschlafen hat. Da habe ich mir halt auch gedacht, Trainwreck Intensifies. Super. Also, und dass sie eine Drogenkarriere hat. Aber eben, warum liest du denn das Buch von ihr? Bist du etwa ihrer Meinung? Also ich fand es klasse, Alter. Einfach in dem Buch wurden so viele Vorurteile bestätigt. So, ich, keine Ahnung, Drogenkarriere, auf merkwürdigen Internetseiten rumsurfen, so. Kein Geld haben, Geld brauchen wie nochmal was für halt Konsum und tralala und dann plötzlich Opfer werden, so. Also, da kommt so vieles zusammen, was dann Sinn ergibt. Also, ja. Also ich warte immer noch auf den Skandal, der die Dame zu Fall bringt, wie alle Anti-Gamergate-Leute. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und Facebook fragt jetzt bei jedem Post, ob das Hassrede ist. Und ich finde es klasse, weil nichts ist besser, wie dass man jetzt versucht, bei jedem Post die Nutzer zu befragen, ob das Hassrede ist oder nicht. Also, aber das ist gut. Man zeigt ja eigentlich dadurch, dass man keine Ahnung hat. So, man gibt dann an, oh, hier, wir haben jetzt einen Begriff institutionalisiert von Hate Speech, ja, und wir müssen jetzt uns jetzt dann an Gesetze hier halten. Das Ding ist doch auch, dass du so viele Subgruppen in der Gesellschaft hast, dass du eigentlich kein Thema hast, das nicht irgendwie Hassrede für irgendwen darstellen. Also, ich meine, was ist, wenn Hassrede Teil meiner Kultur ist? So, ja. Ich meine, im Russischen sagen Russen nicht zu Schwarzen, dass sie schwarz sind, sie bezeichnen sie als Neger. Ja, so, das ist Teil deren Kultur, das ist jetzt absolut unironisch gemeint. So. Es ist keine Hassrede, wenn du ein Russe bist, aber das ist dann irgendwie seltsam, weißt du? Ein Russe ist auch weiß, OPEX. Nee, Russen sind schwarz. Also generell würde ich dir ja zustimmen, weil es diese pluralistische Gesellschaft ja gibt, aber es wird ja nicht mit gleichem Maß gemessen. Gewisse Sachen sind halt nicht in Ordnung, andere Sachen sind schon in Ordnung. Was denn, finde ich das schlimm, dass die OPEX Idee geklaut haben für Z Safe Space? Ja, aber das haben die mir geklaut, nachdem ich das schon gemacht habe, ja. Also. Ja, vorher geht ja auch nicht. Ach, halt mal. Was ist Deutsch? Ja, hoffentlich hast du dir die ganzen URLs gesichert und haben ein bisschen Cash draus gemacht. Die haben sich einfach gedacht, ja, der OPEX, der beutet eh nur die Leute in Kolumbien aus. Wir machen jetzt Peng. Facebook asks. Wir haben die Website gestohlen. Jetzt, einfach an jedem Post. Die jetzt allen Leuten zur Verfügung. An jedem Post. Ja, ich wollte mal sagen, OPEX, ne, wie viel Geld von Z-Safe-Space hast du an die Columbia überwiesen? An gar nichts. Siehst du? Ist auch gerechtfertigt. Okay. Aber ich denke mal, wenn OPEX eine Beteiligungsgesellschaft gründet und darüber das Soros-Geld und das von Facebook nimmt, das ist okay. Ach, du meinst Dienstleistungsgesellschaft. Dienstleistungsgesellschaft. Lass uns erstmal darüber reden, wie wir mehr Leute auf die Seite aufmerksam machen können. Es wäre mal toll, wenn es so ein Podcast gäbe. Geht alle auf OPEX-Seite. Welche Seite denn? ThatSafeSpace.net. Wie war das? Irgendwie hat hier gerade bei mir die Verbindung ausgesetzt. Ich glaube, er hat gesagt ThatSafeSpace.net. ThatSafeSpace.net. Und wenn ihr auf der Seite seid, bitte stellt den pesky Adblocker. Da ist keine Werbung drauf. Ich mache damit kein Geld, aber ihr könnt mir Geld geben. Ja, so. Ich habe auch vor, irgendwann später einen Patreon-Account aufzumachen für Hassrede. Du hast eine Webseite aufgemacht, SafeSpace? Ja, die Webseite ist safespace.net, ja. Wir machen eine Videoserie, die so heißt. Ja, da könnt ihr euch so, ich verklag dich immer. So geht's nicht. Ne? Tja. Oh, geht's weiter mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja, schon. Also, ja, der Danisch hat behauptet, das wäre alles nicht so, wie es häufig beschrieben würde, dass das alles eben verboten wäre jetzt. Und erklärt das sehr ausschweifend mit dem Medienprivileg. Habe ich zwar noch nichts von gehört. Und der Artikel ist auch sehr, ich habe mir das nicht so richtig gemerkt, ich habe es auch nicht richtig verstanden. Er sagt aber auf jeden Fall, dass es immer noch scheiße ist, aber oder scheiße wird jetzt mit der neuen Datenschutzverordnung, aber nicht so scheiße, wie wir dachten oder so. Ja, genau, also wir haben das. Aber eben in Deutschland scheiße. Und die, ja, weil in Deutschland das wahrscheinlich versucht wird durchzusetzen mit irgendwelchen Abmahnanwälten. In dem Ausland ist das eben nicht so üblich, ne, wie bei uns. Ja, wir haben dazu ja auch schon was erzählt gehabt und das scheint der Danisch hier so ein bisschen einzuschränken. Also, dass es halt schon so ist, dass man... Ja, genau, das ist Komplettverbot, beziehungsweise der Zwang, sich von jedem Einzelnen irgendwie eine Unterschrift zu holen oder so, das existiert wohl nicht so ohne weiteres. Ja, aber dieses... Das ist einer der Punkte, der da so ein bisschen zur Entwarnung... Dieser Begriff der Medien, ja, wo man halt normalerweise halt irgendwie dran denkt, irgendwelche Leute, die halt als Journalisten Vollzeit irgendwie arbeiten, das scheint so nicht gegeben zu sein. Also, wenn man jetzt irgendwie ein Foto von irgendeiner Begebenheit macht oder so, dann kann das halt auch dann wird das wohl größtenteils auch unter Medien fallen und... Ja, das ist jedenfalls im Ausland so, ne? Bei uns müssen wir mal gucken, wie dann die Urteile ausfallen halt, ne? Ja. Das ist also eher ein Problem. Er schließt dann mit dem Fazit, habe ich gerade nochmal geguckt, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm wäre, nur in Deutschland hätten eben die CDU und den Leuten und so weiter, was er dann da, also wenn er dann so zusammenfasst, uns das eingebrockt sozusagen. Genau, ganz am Ende. Nun, also das Problem in Deutschland ist, das haben wir ja auch schon öfters hier gesagt, dass halt im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland nie eine Anschlussgesetzgebung ratifiziert wurde, dass halt so Sachen wie beispielsweise private Fotografie oder Journalist, wer ist ein Journalist, irgendwie kodifiziert. Ja, und deswegen hast du einfach eine riesige Grauzone, wo alles Interpretationssache ist und wo im Zweifelsfall halt ein geschickter Anwalt an der Administration vorbei halt auch was durchdrücken kann. Ich erinnere an den Artikel, den ich vorher besprochen habe, dass die Behörden absolut überfordert sind und jetzt schon gesagt haben, hier, wir müssen uns auf die Anwälte verlassen, was den Auftragseingang angeht. Ja, deswegen kann ich die Kritik vom, also die Darstellung vom Danisch hier so gesehen überhaupt nicht nachvollziehen, weil alles, was er hier sagt, ist ja genau das Problem. In anderen Ländern ist es ordentlich geregelt, in Deutschland ist es explizit nicht geregelt und muss noch geregelt werden. Und da kommt ja das Problem her. Ich habe auch mit einem Bekannten gesprochen, der Fotograf ist. Der hat das Problem. Und der hat das Problem nicht nur deswegen, weil die Rechtssicherheit jetzt schon besteht, sondern er muss ja Versicherungen für sein Unternehmen abschließen. Ja? Und er muss ja eine gewisse Vertragssicherheit haben. Und deswegen muss er alleine aus Vorsichtsgründen das so machen, ob es Gesetz ist. Ja, wie gesagt, in Deutschland ist das auch scheiße. So jedenfalls hat der Danisch das ja geschrieben. Außer Deutschland, da geht das wohl. Ja. Ja, es ist möglicherweise richtig, dass das irgendwie daherkommt, dass sie das nie vernünftig geregelt haben. Das weiß ich gar nicht genau. Genau. Als Selbstständiger musst du dich gegen jedes Risiko absichern. Deswegen kannst du nicht sagen, ist doch nicht geregelt. Nein, du musst so tun, du musst dich in alle Richtungen absichern. Und ja. Ja, so ein rechtliches Risiko ist auf jeden Fall scheiße. Es ist ja nicht so wie Freunde sichern oder so, dass das, wo der jetzt der Beruf irgendwie abgesichert wird oder so. Ja. Gerade die Konzentration flöten hier. Also auf jeden Fall zu diesem Bild kann ich nur sagen, die Melody Hensley war schon immer verrückt. Und ich wette auch, dass ein paar von den anderen Frauen nicht erst durch Social Justice Kram verrückt geworden sind. Ja, sondern dass es eher ein Ausdruck einer Geisteskrankheit ist, der sich halt in der Ideologie am ehesten den Ausdruck findet. So. Und das sage ich mit aller Liebe und Zuneigung zur Geisteskrankheit. Also, aber halt, ja, bitte eure Pillen nehmen, das ist wichtig. Das hatte ich ehrlich gesagt auch vom Danisch, und zwar hat er dabei erzählt, dass eine Frau eine E-Mail geschrieben hat mit der Bemerkung, dass Feministinnen sich heute nur noch hässlich machen, sonst gar nicht, machen die gar nichts mehr oder irgendwie sowas. Also ein harter Kommentar und dann mit dem Artikel dabei, sehr geil, ne? Bei manchen habe ich gedacht, das sind die doch gar nicht oder so, aber wahrscheinlich sind sie es doch, ne? Oh Gott. Meine Fresse. So sah Langmannscheid früher aus. Hey, warte mal, ist das nicht dieser eine TV-Show-Host von Ja, das ist Rachel Maddow, ist das ja, aus Amerika. Ist sie das? Nein, ja, sie doch. Nicht. Krass, Alter. Ja, diese Vorher-Nachher-Bildergalerien. Hast du gesehen, wer das ja. war? Das war Lego Buds. Alte Gamergate-Personality. Mm. Beste Freundin von Zoe Quinn. Da ist es aber kein großer Unterschied gewesen vorher. Ja, diese 2 mm Haarschnitte, die finde ich unheimlich, unheimlich geil. Okay. Okay. Oh, da gibt es gerade eine riesige Kontroverse in Amerika auch wieder von Frauen, die zum Friseur gehen und darauf bestehen, Männerhaarschnitte zu bekommen und auch nur Männerhaarschnitte zu bezahlen. Guck mal, ich habe auch gar nichts gegen kurze Haare bei Frauen, aber so kurz, ne? Das sieht ja auch irgendwie scheiße aus. Ist halt eine Glatze fast so, meine Güte, ne? Vor allem teilweise auch selbst gemacht von den Leuten, so. Wenn man halt richtig gegen Kapitalismus kämpfen will, dann schneidet man sich selbst die Haare ab. Ja. Sieht halt kacke aus, aber. Dinge vornehmen, da kann man sich mit Frisur nicht mehr beschäftigen. Das ist ja, boah, das ist ja besonders bitter. Oh, richtig süß war. Bitte, bitte keine Gesichtstattoos. So. Alles gut mit Tattoos, aber Gesichtstattoo, meine Fresse. Außer Alter. Du bist Mike Tyson. Ja, außer du bist Mike Tyson, aber bitte keine Gesichtstattoos. Ah! Beim bleibt ja, Leute, das immer. Aber das ist wirklich euer Gesicht und meine Hals. Die Frau mit dem gleichen Gesicht ging. So wie sie, ne? Was ist das überhaupt auf dem Hals? 100 oder was? Man könnte eigentlich so eine richtig tolle, aufmunternde Grafik zusammenstellen, wo du die Fotos einfach vertauschst. So vorher, nachher. Vorher hatte sie ein Tattoo und jetzt schau an, was aus ihr geworden ist. Ja, aber ich fand es auch sehr surreal. Ihr unterhaltet euch über Datenschutz und im Hintergrund sieht man so Faces of Mass, Feminism. Ja, braucht man jetzt demnächst alles, von dem braucht man immer eine Unterschrift. Ja. Jedenfalls Deutsche. Ja. Wir haben es jetzt nochmal richtig ausgereizt hier für euch. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Einmal mit noch. Der Wald ruft euch. Ein kleiner Hinweis noch, über die Polizeikriminalstatistik werden wir nächste Woche reden. Da hatten wir mehrere Anfragen. Nächste Woche. Müsst ihr warten. Gute Sache. Da habe ich mich auch mit beschäftigt ein bisschen. Hashtag moralischer Niedergang. Hashtag geht auf meine Seite bitte, ich brauche die Klicks. Hashtag hinzu ist die Keimzelle des Faschismus. Hashtag räum dein Zimmer auf, Bako. Hashtag technische Schwesigkeiten. Hashtag in den Wald gehen. Hashtag Konsensmilch. Hashtag Entlösung der Gleichheitsfrage. Geht in den Wald. Und Hashtag deine Mutter ist ein soziales Konstrukt. Get into the forest, Gingy. Und schreibt in die Kommentare, wann wir endlich unseren Weg von Stuttgart nach Berlin machen, ob ihr darauf Lust hättet. Wir wandern von Stuttgart nach Berlin für die Meinungsfreiheit. Und die Reise nach Berlin. So, nicht in der Ruhe. Ja. Ciao, Leute. Tschüss. Der Zweck heiligt die Mittel.